Steffen. Ja, Basti? Steffen, ich muss dir was sagen. Bist du etwa schwanger? Steffen, ich bin wirklich, ich bin was fetter geworden, aber aus Frust. Aber Basti, warum? Steffen, das ist die letzte Folge der 13. Etage, Steffen. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Das ist die Etage 13 mit der sensationellen Episode 24. Wer hätte das noch gedacht? Endlich! Weißt du, was ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe? Ja. Dass jetzt wir richtig cool, ich weiß aber nicht, ob das GEMA-frei ist, diesen Sound, hast du früher 24 mit Jack Bauer geguckt, die erste Staffel oder sowas? Nee. Das ging völlig geguckt? An mir vorüber. Wo da wurde immer vorher gesagt, diese Sachen passieren in Echtzeit und dann kam halt die Uhrzeit und dann 24 und dieses Geräusch, das ist Geräusch. Ja. Genau dieses Geräusch, da gibt's ja auch bei Bastian Pastewka, bei der Serie hat ja auch mal diesen Handy Klingelton, die kennst du aber schon, oder? Das ist schon, ja. Genau, diese Klingelton, ja, also das Geräusch, benutzt, das ist mal dann die auch von irgendwas. Ja. Genau, von 24 ist das nämlich der Klingelton, immer wenn die auf der Arbeit anrufen. Jack Bauer. Aber vielleicht sollten wir erstmal sagen, was das hier eigentlich ist. Also die Etage 13, das ist das Stockwerk der großen mysteriösen Dinge, die da sein können aus Film, Funk, Fernsehen, Spiele, Musik, alles mögliche, Themenparks, Schwangerschaftsmomente, keine Ahnung, alles was das Nerdherz begehrt, Schwangerschaftsmomente vor allem. Alles was das Nerdherz begehrt, ja. Aber die Etage 13 wäre nichts ohne meinen sensationellen Partner in Crime, den lieben Basti. Hallo Basti. Achso, hi. Und natürlich wäre ich nur 50% dieses Podcastes, denn der zu gerne immer noch zwei. Und das ist Steffen Liebschner auf der anderen Leitung. Hallo nach Frankfurt. Schönen guten Abend. Na, wie geht's so? Ja, es geht gut. Basti, wir befinden uns übrigens da, wo wir immer hin wollten. Es ist 20.21 Uhr. Wir befinden uns absolut sowas von samstagsabends in der Primetime. Ist das nicht sensationell? Ha? Ja, und wenn wir das jetzt streamen würden, dann hätten wir. Mein Lieber. Ha? Ja. Ich fühle mich gleich wie Thomas Gottschalk, weißt du? Komm. Sag doch mal was zu Avengers. Hier, Guardian. Hier, das, sag, was du lieber, da, das, was du da gerade an deinem Knie fühlst, das ist meine Hand, Basti. Ich bin Thomas Gottschalk. Ja, so ist das. Da wollten wir immerhin. Wir haben gesagt, wir. An das Knie von Lena? Bitte, was? Da, wo wir immerhin wollten, an das Knie von Lena. Bitte zitierfähig jetzt. Zitieren Sie Steffen Liebschner mit. Da, wo wir immerhin wollten, an das Knie von Lena. Ja. Sowas. Aber siehst du, so können wir uns diesen Traum zumindest im Kleinen erfüllen, dass ich einfach mal gesagt habe, komm, wir machen mal 20 Uhr eine Aufnahme und Das ist ganz ungewohnt, hat so ein bisschen Late-Night-Feeling, als müsste man jetzt über wichtige politische Dinge sprechen und darüber Witze machen. Aber bin ich halt gar nicht so in Stimmung. Vielleicht kommt das ja so on the fly. Schauen wir mal. Steffen ist mit Themen heute da, ich bin ganz verblüfft. Ja. Wo kommt das denn her? Aber das Schöne ist ja, du hast es ein bisschen spannungsmäßig aufgebaut, habe ich gesehen, in unserem Trello, in unserem kleinen Werkzeug-Toolkasten, wo wir unsere Sachen immer mit organisieren. Denn der spannende Teil, nämlich das, was du schon so ein bisschen angerissen hast, kommt erst ganz zum Schluss und das ist sehr geschickt von dir gemacht. Ja. Wir könnten jetzt so ein bisschen Clickbait machen. Denn wenn ihr wirklich wissen wollt, wie man sich in einem Schwangerschaftskurs zum Deppen machen kann, dann spult nicht bis zum Ende, sondern wartet alle Sachen, die dazwischen kommen, ab. Weil zwischendurch kommen auch super interessante Themen auf jeden Fall. Und also das wird, man könnte sagen, heute ist vieles auf Finale ausgerichtet irgendwie, aber schauen wir mal. Ja, wir werden auch den Namen des Antichristen heute spoilern. Oh. Oh. Also mit Antichristen meine ich natürlich mein Kind. Ach so. Ich weiß nicht, was du jetzt gedacht hast. Du hast schon gedacht, wer ist der Antichrist? Ist nee, weil es gibt ja auch gerade eine Serie, die haben wir jetzt hier gar nicht im Ablaufplan, aber da habe ich auch bisher nur die erste Episode gesehen, aber die war schon sensationell und zwar von, vielleicht kommst du ja selber drauf, Amazon Prime. Ja, also entweder ist es eine ganz neue Serie, die angelaufen ist, dann ist es Good Omens. Yes, du hast es schon. Siehst du? Oder? Aber was wäre denn das Oder gewesen? Ja, ich habe es noch nicht angeguckt, aber soll auf Terry Pratchett basieren. Also das ist das Einzige, was ich weiß. Ja. Ja, okay. Nein, ich die Frage war, was das Oder gewesen wäre. Du wolltest ja... Das Oder wäre gewesen Lucifer, weil das vom Namen her natürlich sehr viel näher gelegen hatte. Aber ich habe mir sowas schon gedacht. Wir sind ja immer brandaktuell. Alle halbe Jahre sind wir ja brandaktuell. Ja, aber wenn ich so auf unsere Themenliste guck, ist das gar nicht so schlecht, weil da haben wir ja nun doch einige dicke Themen dabei. Also von daher würde ich auch sagen, fangen wir jetzt einfach mal an und da wartet schon das erste Finale auf uns, lieber Basti. Ja. Ich habe diese Serie bisher nicht geguckt. Das sagen immer alle, wenn sie mich fragen, was, du hast die Serie nicht geguckt? Ich dachte so, ja, nee, es ist halt ein Hype, der lässt mich jetzt erstmal relativ kalt. Ich gucke das wahrscheinlich irgendwann mal und dann völlig komplett und ich bin aber jetzt auch nicht einer, der da stolz irgendwie drauf ist, dass er das jetzt nicht geguckt hat oder so, dass es sich dem Hype entzieht oder so. Es hat mich bisher irgendwie noch nicht so gepackt und wir gucken so viele Serien nebenher, dass das einfach noch nicht dazu kam und ja, deswegen sage ich dir jetzt kurz das Feld. Die Serie, die Steffen natürlich anspricht, ist die Europawahl. Also es ist ja alle vier Jahre hat es eine neue Episode und auch die letzte Episode. Die hast du nicht verpasst, das hast du wieder geguckt. Aber Europawahl, cool. Spannend, es hell, hier die Rechten, da die Linken, Anti-Euro, Pro-Euro, Mann, spannend, aber... Du willst unbedingt die Politik reinbringen. Oder? Ich weiß auch nicht, ich hatte gerade die ganze Zeit Europawahl im Kopf, wegen der Aktualität, da habe ich gedacht, wenn ich jetzt Aufruf machen würde zu Geht doch wählen, dann wüssten die Leute ja, dann würde ich verschleiern, wann wir wirklich aufnehmen, denn die Entscheidung ist schon längst gefallen. Aber geht trotzdem mal wählen, ruft mal einen Pizzaboten an, den muss man ja auch wählen, am Telefonbuch, hier, Handy, geht mal wählen, geht mal irgendwas wählen. Besonders schwer haben die immer noch so ein altes Telefon mit Wählscheibe haben. Da haben wir eins hinten drin stehen, das sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Aber ich habe was Intelligentes gemacht. Ich habe die Leitung durchgeschnitten. Ich habe gedacht, das gehörte noch, Kabelsalat. Und dann habe ich leider den falschen Draht durchgeschnitten und dann war das Telefon, also ich meine, man hätte es eh nicht benutzen können, glaube ich, aber jetzt ist es ganz kaputt. Es ist nur noch so ein altes Relikt bei uns auf dem Regal, schön grün und du brauchst eine halbe Stunde. Jetzt hat sich der Basti auch endgültig verraten, dass er keinen Salat mag. Noch nicht mal Kabelsalat. Ja, aber worauf du natürlich hinausgehen wolltest, in der Serie wird natürlich eher weniger gewählt oder vielleicht doch. Das kann das Finale noch rausgeben. Es geht natürlich um die Frage, wer sitzt auf dem eisernen Thron? Seit acht Staffeln ist diese Frage gestellt worden bei Game of Thrones. Dann haben wir es jetzt auch mal gesagt, ne? Jetzt ist natürlich die große blöde Sache, Steffen. Wird es jemals realistisch werden in diesem Universum oder müsste ich dafür mit einem anderen Universum, Steffen, sprechen, dass du diese Serie sehen wirst? Ja. Wird das passieren? Naja, ich habe ja schon gesagt, irgendwann werde ich die sicher mal sehen. Also wir haben auch hier die erste Staffel irgendwo als Blu-ray rumliegen, nur noch nicht geguckt. Und ich nehme mal an, dass mich das dann schon irgendwo so weit packen wird, dass ich es dann weiter gucke. Dann mache ich am besten mal so ein Seitenthema auf. Ich klappe jetzt mal hier Game of Thrones auf und mache so ein Seitenthema auf. Denn das Problem wird ja jetzt sein, wie soll ich über diese Serie und das... Vorsicht, da steht einer mit dem Schwert. Da steht einer mit dem Schwert, Vorsicht. Nicht das Seitenthema. Alter. Verdammten Samurais. Ich habe gestern noch Anti-Samurai-Spray gesprüht. Die kommen immer wieder, ekelhafte Leute. Bei Game of Thrones gibt es Samurai? Ja, bei uns gibt es hier in Trostorf gibt's so Samurai-Plage im Moment. Nein, bei Game of Thrones. Nein, bei Game of Thrones. Du hast die Serie wirklich noch nie gesehen, oder? Es gibt keine Samurais. Nein, aber du hast doch gerade Samurais gesagt. Ja, ich habe gesagt, hier schneidet mich einer. Den Seitenstrang von Game of Thrones aufgemacht hast. Okay, Basti ist kurz aus technischen Gründen kurz abgestürzt. Wenn wir hier Witze erklären müssen, ist das blöd. Ja, das ist unser... Aber wenn du dir auch einfach kaputt machst mit deinem komischen Samurai. Also ich sag mal so, auf unserem neuen System Discord, da läuft's so, weil da werden die Witze nicht mehr angezeigt. Früher bei Skype hast du mir noch reingetippt, das war ein Witz, lach jetzt. Genau, ja. Vielleicht muss ich das ja auch irgendwie machen. Achtung, jetzt lachen. So. Ja. Ich. Game of ja, Thrones. Das Ding ist, wie soll ich jetzt darüber reden, wenn du dir das vielleicht noch anguckst? Ja, möglichst spoilerfrei. Also, dann machen wir es doch mal folgendermaßen. Nee, alles, so, stell dir jetzt gut. mal vor, in unserem Video würde jetzt so ein Schriftzug auftauchen, da würde draufstehen, also dann säße vor dir auch nicht Basti, sondern dann säße vor mir jetzt vielleicht eine kleinere Version von mir, vielleicht mein Sohn oder meine Tochter, man weiß es ja noch nicht, wart bis zum Ende der Folge. Und dann steht hier Dings da. Und dieses Dings da Kind wird dir jetzt versuchen, das Game of Thrones Finale zu erklären, ohne zu spoilern. Also, da ist jetzt so eine Frau, die ist blond und die ist sauer und die hat große Tiere, die können Feuer speien. Und weil das der Drachen vorkommt, das wusste ich schon. Jetzt nicht unterbrechen! Und dann ist da so eine andere blonde Frau, die liebt ihren Bruder ganz doll. Also so doll, dass sie auch zusammen mal Origami unter der Bettdecke machen. Und das gehört sich in dem Königreich gar nicht so sehr. Und die sind ganz schön doll aufeinander sauer. Und dann gibt's da noch einen schwarzhaarigen Typen. Der war schon mal, glaube ich, nicht so ganz lebendig. Weiß ich nicht. Mhm. Und die treffen sich auf jeden Fall jetzt mal zu so einem Starbucks-Café. Hat man ja gesehen in der vorletzten Folge oder vorvorletzten Folge von Game of Thrones. Mhm. Und dann wird sich da entschieden, wer auf diesen Sitz kommt, der gespickt ist von Schwertern. Ja, das war's zu Game of Thrones. Wir können das nächste Thema angehen. Nein, also das Problem ist natürlich jetzt, wenn Steffen es noch nicht gesehen hat und es vorhat zu sehen, will man ja auch nicht so ein bisschen die Vorfreude sein. Aber ich habe mich selber so gefragt, ich habe mir diese alte Diskussion wieder angetan, wie soll man denn überhaupt noch über Sachen heutzutage sprechen, wenn immer um jede Ecke einer gelaufen kommt, der sagt, Spoiler, Spoiler, bitte spoiler mir es nicht. Wir können uns doch eigentlich über fast gar nichts mehr unterhalten. Stell dir mal vor, wir würden das Prinzip 1:1 auf Lebensmittel übertragen, ja? Ich kaufe mir jetzt eine Schokolade und gehe zu dir hin und sag, Steffen, guck mal hier, das ist Haselnuss. Und dann sagst du, ey, nee, Basti, du kannst mir doch nicht sagen, was für eine Sorte das ist. Du spoilerst mich ja total. Ich will's einfach nur essen. Aber stell dir vor, du hättest eine Haselnussallergie und ich hätte es dir nicht gesagt. Vielleicht ist das so wie bei Game of Thrones. Vielleicht ist Game of Thrones besser, wenn ich dir alles sage, damit du nicht eine Haselnussallergie entwickelst. Ich glaube, der Vergleich hinkt so ein bisschen. Wobei es bei Horrorfilmen natürlich schon sinnvoll sein kann, dass man da ein bisschen spoilert, dass man sagt, hier, da wird es halt besonders heftig oder so. Wenn ich jetzt zum Beispiel leicht erschrecken bin, was ich ja eigentlich bin, dann wäre das vielleicht sinnvoll, vorher zu wissen, ist das was oder so. Man redet auch, jetzt kommen wir doch mal ganz kurz zum Disneyland, man redet ja auch bei den Attraktionen im Disneyland oder bei den Rides im Disneyland, bei den Achterbahnen und sowas, redet man ja auch schon ein bisschen von Spoilern, wenn da einer irgendwas verrät, was das Fahrgeschäft so macht, ja. Ob da Loopings drin sind oder irgendwas. Aber ich persönlich fände es in dem Fall schon wieder ganz gut, dass mir das einer sagt, weil ich mag zum Beispiel keine Loopings, ja. Okay. Oder so Sachen. Ja, also über Kopf mag ich gar nicht. Oder wenn es dich irgendwo fallen lässt oder sowas, ja. Und von daher, da finde ich es dann wieder ganz gut. Bei einem Film muss man halt sehen. Also da ist es halt wirklich größtenteils sollte man, oder auch bei Comics oder bei Büchern oder so, sollte man das möglichst unterlassen, weil das halt, wie du schon sagst, die Spannung dann einfach nimmt. Zumal man sich ja dann da selber nochmal irgendwie behelfen kann, aber indem man jetzt zum Beispiel bei einem Horrorfilm eben, weil ich das Beispiel ja gerade aufgemacht habe, dann macht man halt dann den Ton entsprechend ein bisschen leiser, wenn man das entsprechend nicht haben kann, dass man da so Jumpscares oder sowas hat und dann guckt man sich Horrorfilme prinzipiell nur zu Hause an und macht dann halt den Ton entsprechend ein bisschen leiser oder sowas. Ja. Das heißt, du wärst der Typ, der eigentlich so Triggerwarnung, das ist ja sowas eine Art von Triggerwarnung, der das so ein bisschen bevorzugen würde, wenn das vor bestimmten Sachen auch steht, was mich halt erwarten könnte. Mhm. Genau, ja. Aber ist da nicht ein bisschen der Überraschungseffekt auch weg? Bei was jetzt? Zum Beispiel, ob nur bei Attraktionen oder bei Filmen oder bei allgemein bei Ja, natürlich. Also ich kann das natürlich bei nachvollziehen, wenn es vor allem um Kinder geht, ne? Da kann ich das wieder nachvollziehen. Hm. Aber ja. Zum Beispiel, was mir jetzt gerade so einfällt, was jetzt vor kurzem ja war, ist, dass sie ja Joko und Klaas irgendeine Gameshow hatten und da haben die 15 Minuten erspielt und haben da richtig mit Erwartungen gebrochen, weil man erwartet hat, die haben 15 Minuten Sendezeit geschenkt bekommen und die haben halt ihren, haben halt nicht gesagt, was sie eigentlich darin machen, was sehr cool, was ich sehr cool fand, und haben das dann einer, haben das sozusagen gemeinnützigen Projekten zur Verfügung gestellt, wo alle anderen wahrscheinlich gedacht haben, boah, Joko und Klaas, die werden wahrscheinlich 15 Minuten lang Eis essen oder 15 Minuten lang Blödsinn machen. Da finde ich das so wieder die Sache, wo ich sagen würde, das ist so cool, da ist die Erfahrung wieder so interessant, dass ich da gerade keine Warnung aussprechen würde. Also da wäre es jetzt, ist für mich auch so, wo ich sagen würde, okay, das wäre jetzt auch für Kinder nicht schlimm gewesen. Aber ich kann das natürlich im Horror-Kontext, kann ich das gut verstehen. Mir ging es nur so ein bisschen auf den Keks, dass es manchmal das Gefühl kriegt, dass man über gar nichts mehr sprechen kann. Und so wird es ja uns vielleicht, so hat man ja, ich meine, es gibt ja sogar offizielle Spoiler-Hinweise, zum Beispiel bei Endgame gab es ja von dem Vertrieb, dass man gesagt hat, bitte, wenn ihr drüber sprecht, spoilert die anderen nicht, was ich ja auch okay finde, ne? Also sagen wir mal so, man soll das Ganze natürlich auch immer in einem zeitlichen Kontext sehen, das ist das Erste. Wenn jetzt zum Beispiel Endgame raus ist, da haben ja die Russos, die Brüder selbst gesagt, so ungefähr 2 Wochen, dann kam der Spider-Man-Trailer und auch selbst da wurde vor dem Trailer nochmal gesagt, hier, wer den Film noch nicht gesehen hat, bitte guckt euch den Trailer nicht an, weil der spoilert, ja, so nach dem Motto. Also selbst da wurde das dann nochmal umgesetzt. Und wie gesagt, ich sehe es halt immer so ein bisschen von einem zeitlichen Kontext. Also normalerweise so ein ungeschriebenes Gesetz sagt irgendwie, man sollte ein Jahr lang warten ungefähr. Wer es bis dahin nicht gesehen hat, ist selbst schuld, so nach dem Motto. Dann kann man damit spoilern. Aber im kleinen, also im persönlichen Bereich, ist es ja dann nochmal wieder was ganz anderes. Wenn du jetzt zum Beispiel mit mir drüber reden willst und weißt aber, ich habe Game of Thrones, bleiben wir jetzt bei dem Beispiel, noch gar nicht gesehen, dann wäre das halt eine Ermessensfrage von dir, ob du mir jetzt was verrätst oder nicht. Gemessen vor dem Hintergrund, will der das irgendwann noch sehen oder interessiert ihn einfach nicht, dann kann ich es ihm ja auch erzählen. Oder man klärt es halt miteinander ab, in dem Fall. Okay. Und das haben wir ja jetzt hier in dem Sinne gemacht. Also ich fände es jetzt gar nicht so schlimm, wenn du jetzt irgendwas sagst, weil bis ich das dann irgendwann mal sehe, habe ich es vielleicht A, wieder vergessen und B, ist es mir vielleicht in dem Fall jetzt erstmal auch gar nicht so schlimm, weil wie gesagt, bisher habe ich da noch nicht die emotionale Bindung dran. Wenn die dann irgendwann kommt, ärgere ich mich vielleicht, aber ich fürchte, ich habe da eh schon viel zu viel mitbekommen. Von daher ist es jetzt erstmal nicht so tragisch. Und für unsere Hörer müssen wir das natürlich machen. Wenn du jetzt explizit drüber reden willst, müssen wir halt eine kleine Spoilerwarnung vorausgeben. Dann wird man sagen, du sprichst jetzt drüber und wer da drüber nichts hören möchte, springt einfach zum nächsten Kapitel. Genau. Ich will auch noch meine Eindrücke ein bisschen wieder mitgeben von Game of Thrones. Ich bin ja auch sehr spät angefangen. Ich hatte ja immer zwischendurch sogar auf meinem alten YouTube-Kanal der Komiker, brauchte nicht nachzuschauen, ist jetzt nicht sehr inaktuell, wobei ich immer noch, glaube ich, 10 Videos offen habe, wo man jetzt zugucken kann, wie ich mit meinem zerknautschten Gesicht Game of Thrones angucke, wo ich nachher gedacht habe, ist das interessant für andere Leute? Und dann habe ich gesehen, es gibt Reaction-Videos auf YouTube. Das heißt, sowas ist super mega interessant, andere Leute dabei zuzugucken, wie sie etwas schauen. Das ist wahrscheinlich Let's Watch. Das Game of Thrones-Finale hat so ein bisschen das Problem, was wahrscheinlich auch so ein bisschen Lost hatte. Man baut über so viele Staffeln eine so hohe Erwartungshaltung auf, inspiriert auch von natürlich, dass auch noch Bücher im Hintergrund waren und George R. Martin ja auch gut Geschichten erzählen kann. Aber irgendwann hat sich ja auch die Fernsehserie von den Büchern gelöst. Und da kann man schon sagen, dass der qualitative Abfall dieser Geschichten auch wirklich eingezogen hätte. Ich kann die Leute total verstehen, die sagen, das ging alles viel zu schnell. Das hat sich in der vorigen Staffel schon angebahnt, dass Dinge sehr viel schneller abgehandelt worden sind. Banales Beispiel. Früher hätte wahrscheinlich ein Rabe, um von A nach B in Westeros, so heißt der große Kontinent, zu kommen, hätte wahrscheinlich eine Staffel lang gebraucht. In den 9 Folgen wahrscheinlich eine Folge oder kürzer. Da war das also wirklich so, als hätte man von Staffel 5 auf Staffel 6 die SMS erfunden. Also, dass dann wirklich so Hauptprotagonisten wie Jon Schnee eine SMS kriegen, so, das und das ist passiert, du solltest dich beeilen. Wenn das vorher irgendwie sowas war wie eine Staffel lang gewartet und dann kommt die Nachricht zu einem Zeitpunkt, wo man gesagt hätte, okay, jetzt könnte die Zeit auch noch ein relevanter Faktor gewesen sein. Was man zur letzten Staffel sagen kann, das passt dann halt auch auf das Finale so ein bisschen drauf, es hat natürlich sehr gute Bilder. Also, was da passiert, ob es nur Zerstörung ist oder sonst was, das ist ganz gut gemacht. Leider, wenn man länger drüber nachdenkt, leidet diese Story so ein bisschen drunter. Bei mir war der Vorteil, ich lasse mich durch gute Bilder auch gerne mal ablenken, aber habe nachher auch drüber nachgedacht, dass ich ja ein großer Fan von Story bin und dass, wenn man sich zum Beispiel Game of Thrones dann halt nicht auf einem größeren Leinwand anguckt, sondern vielleicht hier an seinem Computer, dass dann auch diese diese brachialen Bilder so ein bisschen nicht ganz so krass wirken und dann man doch eher sich Gedanken drüber macht, warum ist das und das so schnell passiert? Also manche Handlungen, die die Charaktere machen, sind aufgrund der kurzen Zeit dann nicht mehr so gut nachvollziehbar. Dazu gehört auch zum Beispiel die Daenerys, die mit den Drachen zum Beispiel, oder Jon Schnee selber, da sind Sachen passiert, wo man denkt, ob man jetzt unbedingt, weil das in den vorigen Staffeln von Game of Thrones auch so gewesen ist, unbedingt immer das Gegenteil von dem machen muss, was man glaubt, was Fans gut finden würden, weiß ich nicht. Ich glaube, hier vielleicht wäre es sogar straighter besser gewesen, aber das will ich jetzt mal den Serienmachern zugute rechnen. Sie hätten es einfach auch alles nur falsch machen können. Wenn du über so lange Zeit so gut unterhältst und so viele Fäden aufmachst, dann musst du die auch zum guten Ausklang bringen. Und das war jetzt eher so, okay, es war ein okayes Ende. Aber die Leute dürfen auch nicht vergessen, der Weg ist das Ziel. Du hast dich ja bei jeder Folge, die du bei Game of Thrones geguckt hast, ja auch gesagt, wie wird das in der nächsten Folge gelöst? Und das ist, glaube ich, das, was man so ein bisschen zur Finale sagen kann. Deswegen, wenn du jemals anfangen solltest, dann bedenke immer den konfuzianischen Spruch, der Weg, Steffen, ist das Ziel. Nicht das Ziel ist das Ziel. Ne? Auch eine Teilnehmerurkunde kann schön sein. Das ist schön. Bekomme ich die dann danach auch? Wenn du das durchgeguckt hast, kriegst du von mir offiziell so eine Teilnehmerurkunde, wie normalerweise der Bundespräsident die überreichen würde. Also im Namen des Bundespräsidenten. Okay. Mache ich. Versprochen. Gut. Das ist schön. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich zu dem nächsten großen Finale. Ja, da können wir beide auch wieder mehr mit zu reden. Ne? Wobei, ich möchte eigentlich, Endgame habe ich zwar gesehen, aber ich möchte nicht gespoilert werden. Ich habe so eine... Leck mich am Arsch. Ich habe die letzte halbe Stunde habe ich geschlafen, weil ich ein bisschen müde war. Aber ist es so richtig, dass dieser Typ mit dem pinken Haut auf jeden Fall irgendwann mal geschnipst hat oder so in irgendeinem der Vorfilme? Vielleicht kannst du mir da mal auf die Sprünge helfen. Was ist mit dir los jetzt? Also... ich würde sagen, wir machen mal einen kurzen Status Quo, also im Vorfilm zu Endgame, Infinity War, war es halt so, dass, wie du schon sagst, dieser Typ mit der pinken Haut gesnippt hat und daraufhin hat sich einfach mal die Hälfte aller Wesen im Weltall weggeschnippt, also aufgelöst. Hat sich weggeschnippt. Puff, weg waren sie. haben sich aufgelöst. Ist halt Thanos jetzt auch so ein geflügeltes Wort? Na, bist du wieder weggeschnippt? Ja. Gefällt mir. Ja. So, und genau, und das ist jetzt der große Status Quo. Am Ende waren also von den Avengers im Grunde das Originalteam übrig. Surprise! Und, gut, bei einem Film namens Avengers war das fast zu erwarten, ja, richtig. Und, die grübeln jetzt halt die ganze Zeit nach. Was können wir machen? Irgendwas müssen wir doch tun, um das Ganze irgendwie wieder hinzubekommen. Und die müssen doch alle zurückkommen, ja. Und dann überlegt man halt, also der Film Endgame setzt halt im Grunde genau da ein an der Stelle. Wir sehen halt in einem Prolog nochmal, was einer Figur passiert ist, die halt während Infinity War nicht bei den Avengers war, nämlich der Hawkeye. Und wir sehen halt sein Schicksal oder vielmehr das Schicksal seiner Familie und das, was dazu führt, was aus ihm später wird im Film. Und dann gibt es irgendwann einen gewissen, da gibt es nochmal eine gewisse Zuendeführung auf offener Fäden aus Infinity War. Da wurde nochmal so ein bisschen was zusammengeführt. Und dann gibt es halt im Grunde einen Zeitsprung, 5 Jahre in die Zukunft. Und da setzt dann alles wieder ein. Und da fasst dann das restliche Team nochmal den Plan, über einen weiteren Zufallseffekt im Grunde, der da passiert, dass noch ein Charakter wieder auftaucht, nämlich dass wir da vielleicht eventuell doch noch eine Chance haben, irgendwas zu tun. So, habe ich das jetzt schwammig genug ausgedrückt, dass man sagen kann, wir haben jetzt erstmal einen Spoiler-freien Teil. Das hätte ich jetzt gern mal als Dingsda-Kind von dir gehört, muss ich gerade zugeben, muss ich gerade überlegt dann macht habe. Da, ja. Da ist so ein Typ. Stimmt, ja, so ungefähr war es ja jetzt auch so, ja, war wie ich mich darum gedruckst habe. Sagen wir so, die Kraft der Wissenschaft hat auf jeden Fall bei diesem Film, also die Kraft der Wissenschaft, ich habe jetzt Gänsefüßchen wie immer hörbar gemacht, ihr wisst ja, meine Stimme geht immer bei Gänsefüßchen höher. Gänsefüßchen! Mit der Kraft der Wissenschaft versuchen sie es auf jeden Fall. Genau, wir werden es auch jetzt nicht lange spoilerfrei halten, weil wir können unseren Gesamteindruck mal darüber geben, weil das ist natürlich jetzt auch ein Film, der hat 12 Vorfilme gehabt. Waren das 12? Ich kann es nicht mehr zählen. Mhm. Du weißt bestimmt auswendig. Das waren jede Menge Filme auf jeden Fall. Also wenn wir in meiner Familie viel sagen, dann sagen wir 8 Millionen. Also es gab 8 Millionen Vorfilme, die man hätte kennen müssen. angefangen mit Citizen Kane. Nein, keine Ahnung. Also auf jeden Fall letztlich hat ja alles mit Iron Man 1 angefangen, den man übrigens nochmal auf jeden Fall sich angucken sollte. Den habe ich letztens auch mit meiner Frau dann nochmal alle Teile angeguckt. Ist wirklich sehr gut. Das hat er wirklich so seinen Ursprung nahe genommen mit Iron Man 1, wo, glaube ich, Nick Fury das erste Mal dann am Ende des Teils, glaube ich, vorbeigekommen und gesagt hat so, hier, ne, so, ich brauche mal ein paar Leute. Ich schaffe das allein hier nicht. Übrigens, da eine Zwischenfrage, hast du den, man kann ja, um bestimmte Sachen zu erfahren, ja auch noch Captain Marvel sich anschauen. Hast du den auch gesehen? Nee, den habe ich tatsächlich vorher nicht gesehen. Tu das mal. Sehr lustig. Ja, das habe ich schon gehört. Also, was da ganz gut ist, habe ich mitbekommen. Ich halte jetzt irgendwie, ich war zu dem Zeitpunkt oder ja, allgemein einfach so ein bisschen superheldenmüde und dachte dann halt so, naja, den muss ich mir jetzt nicht unbedingt antun. So viel wird ja dann auch nicht passieren, was dann Einfluss auf Infinity War hat. Und das hat man mir dann letztlich auch an gewisser Stelle bestätigt. Ja. Also man muss ihn jetzt nicht unbedingt gesehen haben, um Infinity War zu verstehen, aber Endgame zu verstehen. Aber ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken, schon allein wegen einer gewissen Szene, die ich leider auch schon wieder kenne. Aber vielleicht müssen wir gleich mal hier den Spoiler-Button drücken, weil das würde ich doch mal gern wissen. Ja, mach mal. Ich weiß jetzt nicht, welche Szene du meinst, aber man lernt halt über die Charaktere, die es dann halt auch in Endgame mitgibt, vorkommen. Ungefähr ja dann auch noch ein, zwei wichtige Dinge. Letztlich, als Vorwissen brauchst du natürlich nicht, weil Captain Marvels Rolle in Endgame ist im Endeffekt die überkrasse Superheldin. Muss man jetzt einfach mal zusammenfassend sagen. Endgame hat mir sehr, sehr gut gefallen, um mal mein Urteil von vornherein so ein bisschen durchzugeben. Ich habe natürlich auch wie wahnsinnig drauf gewartet. Im Endeffekt war meine Vorfreude ähnlich wie damals zu Superman vs. Batman. Ich weiß, ganz andere Sache. Da bin ich sogar damals alleine ins Kino gegangen, weil ich gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Bei Marvel war es jetzt eher so, ich hatte meine Nichte hatte mich angesprochen und meinte so, ja, willst du mitgehen? Dann hatte ich Bianca auch, also meine Frau auch nochmal Bescheid gesagt. Und dann ist dieser Kreis von Leuten immer größer geworden, so dass ich eher gesagt habe so, meine Mutter war auch dabei, muss ich jetzt dazu sagen. Und ich habe die ganze Zeit immer gedacht, bitte setz mich nicht neben meine Mutter, die wird mich die ganze Zeit fragen. Sag mal, der Grüne, ist das hier so ein Monster? Ist das jetzt für oder gegen die Avengers? Und ich so, nein, ich muss sagen, meine Mutter war sehr, sehr brav. Sagen wir so, es gab andere Teilnehmer im Kino. Also es war wirklich einer dieser Filme, wo ich lieber gesagt hätte, alle Fresse halten. Ich will jetzt in Ruhe gucken, was hier passiert. Und ich möchte die Teile anonym lassen, die wir ein bisschen aufgeregt haben, weil es gibt so einen Typus Filmgucker, dazu gehöre ich in sehr emotionalen Momenten wahrscheinlich auch dazu, will's mir aber nicht eingestehen, die dann genau das wiederholen, was vorne gemacht worden ist. Also, nehmen wir zum Beispiel an, Captain America ist gerade ein Nudelsalat. Und dann wird neben mir gesagt, guck mal, der Nudelsalat. Und ich so, ja, ich sehe den Film, ich brauche kein Hörspiel. Sowas hasse ich ja wie die Pest. Sowas kommt mir auch, also auf sowas achte ich bei mir eigentlich, weil ich mache das auch. Aber es gibt so Leute, die wissen das nicht. Ich hoffe, Sie werden diesen Podcast nie hören, weil dann könnte ich Probleme kriegen. Weiß ich aber nicht. Aber dieses Erzählen, was man schon sieht, das habe ich, ich weiß nicht, ob wir das schon mal in diesem Podcast besprochen haben. Das erinnert mich immer an die eine Frau in der Türkei, in der türkischen Busreise, wo wir, ich und meine Frau zusammen in einer Busreise unterwegs waren. Und die Frau vor uns, in dem Sitz vor uns, hat alle Sachen, die sie gesehen hat, kommentiert, als wäre sie so ein bisschen. Dann hat sie sowas gesagt wie, oh, das ist ja ein Haus. Oh, da wird ja gebaut. Jetzt gucke ich mal in meine Tasche. Wer sagt denn, wenn er in seine Tasche guckt, ich gucke jetzt in meine Tasche? Es ist genauso sinnvoll zu sagen, wenn man vorne sieht, dass Captain America ein Nudelsalat ist, dass Captain America ein Nudelsalat ist. Es interessiert mich doch nicht. Nee. Oh. Es gibt ja auch so Comics, ne? Da steht dann halt oben im begleitenden Text genau das, was man im Bild sieht. Mhm. Ja, ja, da weiß ich genau, was du meinst. Aber im Comic ist das dann ein Stilmittel. In der Realität ist das gut. Dummheit. So, jetzt habe ich es gesagt. Nee. So. So. Der Pönack hat gesprochen, der Filmkritiker. falls jemand Pönack kennt, darf jetzt hier einen Kommentar drunter lassen. Ja, ja. Bei der letzten Folge gab es ja auch Unmenge Kommentare bei jedem Versuch, welche zu haben zu wollen. Dankeschön dafür nochmal, Steffen und deine Fake-Accounts. habe ich alle gelöscht. Ich fand Avengers einen super fantastischen Film. Auch alle Einwände, die es dazu gab. Ja. Der Hulk ist zu lustig geraten. Oder aber zwischendurch gab es, weiß ich nicht, zu comedyhafte Elemente. Fand ich alles gar nicht. Ich kann nichts an dem. Stilmäßig habe ich da diesmal so gut wie gar nichts einzuwenden. Also mir fällt jetzt ad hoc auch gar nichts ein, was ich da jetzt hätte irgendwie anders gemacht. Vom Stil her. Tatsächlich gab es bei mir einige Diskussionen mit Leuten, was das Logische angeht, aber das habe ich jetzt mittlerweile so ein bisschen überwunden. Also das war bei dem Film bei mir ganz extrem, das kenne ich normalerweise von mir nicht. Normalerweise akzeptiere ich sowas, wenn da sich irgendwas auftut. Ja. Aber bei dem Film habe ich das irgendwie nicht so einfach locker wegstecken können. Wahrscheinlich lag es daran, weil sie sich auch selber im Film da so ein bisschen selber in diese Richtung geritten haben. Also das heißt, ich glaube, das müssen wir im Spoiler-Teil erklären. Aber wir können eigentlich schon jetzt zusammenfassend sagen, wer den Film noch nicht gesehen hat, ich nehme jetzt einfach mal für dich mal mit, dicke Sehempfehlung, aber guckt euch die Vorfilme vielleicht doch mal ein bisschen besser an. Wenn ihr gar nichts damit am Hut habt, fangt jetzt nicht mit diesem letzten Teil an. Das wäre ziemlich, ziemlich... Nee. Aber ich muss dazu... Ja. Was man auf jeden Fall sehen muss, ist halt wirklich Infinity War, sonst funktioniert es nicht. Überhaupt nicht. Das ist halt einfach... ist halt ein Zweiteiler. Ja. Es ist von vornherein als Zweiteiler geplant gewesen und das ist es im Endeffekt auch. Ich darf aber dazu sagen, es gab jemand mit im mit bei unseren Kinogängern, das ist nämlich meine angesprochene Mutter, die dabei war und die ich gefragt habe, Mama, welchen Film hast du denn vorher gesehen? Ja, da war der Thor mit drin und der Iron Man und der Hulk und der Hawkeye, das ist doch der Vorfilm gewesen. Ich sag so, Mama, kann es sein, dass du nicht den Vorteil meinst, sondern dass du den ersten Teil meinst? Ja, da war doch dieser griechische Bösewicht, dieser Typ von dem einen Bruder, der doch da in diesem Gebäude war, wo die ganzen Schlangen aus dem Himmel kommen. Und ich so, Mama, du hast Avengers 1 gesehen und nicht den Vorfilm. Hm. Ach so, aber die hat ihn cool gefunden. Sie hat ihn gut gefunden. Hm. Also man kann ihn schon, also sie hat es wohl auch hingekriegt, ohne da was zu verstehen. Also das fand ich richtig gut. Also, aber Steffen hat natürlich recht. Man sollte lieber Infinity War vorschauen. Man kann es versuchen. Also mindestens. Maximal sollte man alle anderen Filme auch gesehen haben. Und ich glaube, wenn ich zurückblicken sehe, habe ich alle Avengers-Filme gesehen, die bis dahin rausgekommen sind. Ich glaube, es fehlt keiner. Avengers-Filme auf jeden Fall. Also auch ich meine, es ist noch nicht mal nur die Avengers-Filme. Ich meine, alle anderen, wirklich, die habe ich auch gesehen. Genau. Mhm. Also irgendwie das komplette MCU gesehen zu haben, ist da schon ganz, ganz vorteilhaft, weil es wirklich sehr viel Anspielungen darauf gibt. Und das macht auch sehr viel Spaß muss man sagen. Genau. Und ich habe mir das dann irgendwann, wenn der jetzt dann irgendwann natürlich erst im Dezember, das strecken sie jetzt natürlich bis zum Ultimativen geht nicht mehr, weil der Film ja immer noch im Kino läuft, werden sie den erst wahrscheinlich irgendwann Ende des Jahres auf Blu-ray rausbringen. Mhm. Wenn der dann raus ist, werde ich das mir dann auch nochmal irgendwie komplett geben. Fange ich nochmal von vorne an, guck ab Iron Man. bis zum Schluss. Und das klingt nach einer riesen, mega Spezialepisode MCU. Da hätte ich ja voll Bock drauf. Okay. Jetzt habe ich dich leider nur zum Teil verstanden. Ich sagte, das klingt nach einer riesen Mega-Episode MCU für die Etage 13, weil das klingt sehr, sehr gut. Dann hätte ich auch wieder einen Vorwand. Kann das irgendwie sein, dass hier irgendeiner in der Leitung ist, der dir, wenn du irgendwas sagst, irgendwas rauspiept? Wieso, meine Frau? Genau, meine Frau ist doch gar nicht da. Nee, warte mal, genau bei denselben Worten gerade, ja, die ich vorher schon nicht verstanden habe, war hier eine Unterbrechung drin. Okay. Da habe ich dich nicht mehr verstanden. Okay. Jetzt sagst du mal ganz langsam bitte, ganz kurz. Es nervt zwar jetzt den Hörer, aber ich habe wirklich nicht verstanden. Ich sagte... So langsam jetzt auch nicht, aber... Was? So langsam jetzt bitte so. Auch nicht, aber so, so. Also, ich sagte, vielleicht wäre das ja was für eine Spezialepisode der Etage 13 MCU Phase 1. Ja, könnte man mal tun dann, richtig. Okay. Ja? Das ist schön. Das kann man jetzt so schneiden. Steffen, mach doch noch mal eine enthusiastische Anmerkung darauf. Dann schneide ich das so zusammen, als wäre das total natürlich passiert. Ja, das ist eine super Idee, Basti. Das ist so schlecht, ey. gut. So. Also, ich sagte, vielleicht wäre das ja was für eine Spezialepisode der Etage 13 MCU Phase 1. Ja, das ist eine super Idee, Basti. Spoiler-Button, jetzt rechts oben in der Ecke oder für euch Hörer, rechts oben bei euch erscheint jetzt so ein riesiger Klotz in eurem Zimmer oder in eurer Bahn, wo ihr gerade hört, der über euch erscheint, da steht Spoiler drauf. Nein. Pass mal auf, ihr geht einfach auf euer Endspielgerät und klickt jetzt einfach zum nächsten Kapitel. Wenn ihr keine Kapitelmarken habt, selber schuld. Seid ihr Endspielgerät? So. Hast du Endspielgerät gesagt? Wegen Avengers Endgame? Das gefällt mir sehr gut. Geht auf euer Endspielgerät. Ja, genau. Endgerät meine ich eigentlich. Aber gehen Sie jetzt auf die Endgerät? Wir sind im Endspiel. Es gibt ja Podcatcher und selbst bei unserem YouTube-Veröffentlichung stehen Kapitel drunter. Ihr könnt jetzt zum nächsten Kapitel springen. Denn jetzt wird's spoilermäßig. Pass auf, sonst kommt der Podcatcher hinter euch her. Achtung. Wollen wir mal gucken, ob die ersten schon weg sind? Ach, du kannst bleiben, du hast es doch gesehen. Gehabt. Hallo. Hallo. Ja, ja, du kannst zurückkommen. Du hast es doch gesehen. Du willst nicht mehr zuhören, dann geh ganz. Dann geh für immer. Okay, das war's. Achtung! Der eine ist weg. Spoilerteil. Ich hab's dir jetzt schon mal verraten, aber das wirst du jetzt dann halt rausschneiden. Was hast du gesagt? Iron Man. Was? Iron Man. Was? Stirbt. Ich hab den Film noch gar nicht gesehen. Wow. Du liebst es auch, wenn wir Spoilertime ausgerufen haben, sofort das Wichtigste so. Ja. Ne? Du bist. Ich hab's gesagt! Natürlich! Natürlich! Natürlich! Um die zu schocken, die bisher. Naja, um die zu schocken, die nicht auf mich hören wollen. Ganz einfach. Und so, Steve Rogers, alias Captain America, war von Anfang an tot. Aber das hat ja Böhmermann auch schon verraten, dass Iron Man stirbt. Ja? Wann ja. denn? Hat er. Ja, in seiner Sendung. Aber du berufst dich jetzt. Neo Magazin Royal. Du berufst dich jetzt auf die Autorität Jan Böhmermann. Ist das nicht derselbe Mensch, der den türkischen Ministerpräsidenten mal böse auf sich geheizt hat? Das ist so eine gute Idee, Steffen. Ja, trotzdem hat er das schon verraten. Da bin ich ganz klare Kante. Der hat auch schon hier irgendwas von Game of Thrones gespoilert, damit dieser da. Aber egal. So. Jetzt geht's wieder ins Dingsda-Niveau. Der hat ja auch das Dingens da hier gespoilert. Ja, ich will das ja jetzt nicht verraten. Wir haben jetzt einen Spoiler für Endgame auch. Achso, aber nicht für Avengers. Könntest du jetzt noch einen Spoiler für Game of Thrones raushauen? Nee, alles gut. Das gefällt mir. Ich mache jetzt hier einen für Sixth Sense. Der Typ ist die ganze Zeit schon tot, der Psychiater. Haha, so, Mike, doch, ciao. Bilder, so nennen wir einfach die Episode, Spoilersalat. Ah, so, verdammt, ich habe auch ganz vergessen, ich wollte dir einen Episodentitel am Anfang der Folge anbieten und wollte wissen, ob der bis zum Schluss überlebt hat, aber der ist natürlich jetzt auch schon gut. Das wäre gewesen, mein Vorschlag wäre gewesen. Schreib dir das schon mal auf, bitte. Ja, den schreibe ich mir jetzt auf. Kannst nicht zwei Sachen von mir gleichzeitig verlangen. Ich versuche gerade nur meinen noch durchzugehen, warte mal. Jetzt habe ich, glaube ich, dadurch, dass du mir einen neuen gegeben hast, hat meine eine Gehirnzelle, die sich meinen eigenen Vorschlag gemerkt hat, einfach deinen übernommen. Jetzt habe ich ihn vergessen. Warte. Endstation Wundertüte war das, glaube ich. Okay. Cool. Kommt richtig gut an. Ja, ja, ich schreibe mir den mal auf. Können wir jetzt noch den enthusiastischen Steffen noch mal reinschneiden im Schnitt? Also ja. Das ist ja Wahnsinn, Basti. Wie bist du denn darauf gekommen? Endstation Wundertüte war das. Das ist ja Wahnsinn, Basti. Wie bist du denn darauf gekommen? Ja, komm, dann spoiler noch ein bisschen Endgame. Spoilersalat. So, mit ganz viel lecker Spoiler, bitte. So. Spoiler rot-weiß. So, Endgame, was passiert? Also, die Zufallsbegegnung, die eigentlich dazu führt, dass wir die Avengers sehen, dass es eigentlich doch nochmal versuchen wollen, ist natürlich die, dass eine Ratte über ein Display läuft und damit die Zeitmaschine aktiviert, die Scott Lang praktisch aus der, nicht die Zeitmaschine, aber den Tunnel zur Quantenrealität, ne? Oder so. Ich glaube, ja, ja. Den halt reaktiviert, sodass Ant-Man zurückkommt und wir erfahren, dass diese 5 Jahre, die sie in die Zukunft gesprungen sind, für ihn nur 5 Stunden waren. Und dass sich das deswegen in der Quantenrealität alles etwas anders verhält. Und dass man deswegen diese auch nutzen kann, um eventuell Zeitreisen. Ich bin ziemlich dämlich, oder? Zu praktizieren. Ich habe das nicht mitbekommen. Das mit der Ratte habe ich nicht mitbekommen. Ich habe von der Ratte jetzt so oft in so vielen verschiedenen Podcasts und Videofeeds irgendwas gehört. Ja. Ich habe das mit der Ratte nicht mitbekommen. Ich habe einfach nur gedacht, warst auch erstmal einfach. Du warst auch nur einmal drin, oder? Hm? Du warst nur einmal in dem Film? Ich war nur einmal in dem Film, ja. Ah, okay. Ich war halt auch zweimal drin, aber gut, das mit der Ratte, das hat mich sowieso von vornherein beschäftigt. Nur nach dem Motto, der hat aber ein Rattenglück quasi, dass er da wieder aufgetaucht ist. Also, das kann doch nur Disneys Schuld sein, oder? Wenn eine Ratte drückt. Nee, das finde ich jetzt gar nicht so, aber die müssen sich halt irgendwas einfallen. Irgendwas musst du ja machen, du musst ja irgendeinen Zufall zurückbringen, weil wir sehen ja, hast du Ant-Man 2 hast du ja auch gesehen, ja, natürlich. Wahrscheinlich, ne? Mhm. Du siehst ja am Ende, da hast du ja das Ding schon. Also er wird ja da reingezogen und die ihn im Grunde zurückholen wollen, die verfallen halt in dem Moment. Und du hast den Snap. Und da denkst du dann schon, scheiße, wie soll der jemals zurückkommen, ja? Und dass es dann so aufgelöst wird, ist halt auch einfach der Hammer. Aber gut, die mussten sich halt auch irgendwas einfallen lassen, ja. Aber also die Ratte hat im Grunde das Universum gerettet. Ja, ich hab's wirklich überhaupt nicht mitbekommen, aber ich. Hab mir auch immer so gedacht, so, klar, wie du schon gesagt hast, irgendwas müssen sich einfallen lassen. Und ich habe auch einfach gedacht, der wäre nicht aus eigener Kraft, sondern der hätte es halt irgendwie wieder rausgeschafft. Weil ist ja auch Quantenrealität. Da kann man ja auch die Zeit auch und so, Zeitreise und so, ne? Man hätte jetzt theoretisch auch machen können, einer von seinen Kumpels da wäre halt nicht zerfallen gewesen. Er hat ja da auch so seine Gang um sich rum und die wollen halt irgendwie an seine Sachen ran und daraufhin betätigt einer das, aber gut. Das wäre zu viel gewesen wahrscheinlich im Endgame, nehme ich mal an. Ne? Wahrscheinlich, ja. Dann wäre das vielleicht zu viel, zu interessant. Ja, aber andererseits haben sie dann manchmal Szenen drin, die das ganze Ding unnötig in die Länge ziehen, ja. Wo dann an anderer Stelle Erklärungen oder sinnvolle Erklärungen wieder besser gewesen wären. Zum Beispiel? Aber das zum Beispiel, was war denn da sowas zum Beispiel? Ich habe da neulich sogar noch was gehabt. Wie jetzt zum Beispiel wie jetzt zum Beispiel Captain America auf einmal tatsächlich würdig ist, den Hammer zu halten. Ich meine, angeteasert wurde das Ganze ja zum Beispiel schon in Age of Ultron, dass er den Hammer zumindest mal kurz bewegt. Da ist jetzt halt dann die Frage, ob er dann halt bewusst gesagt hat, nee, ich heb den jetzt noch nicht, dass das damals wirklich schon hätte gekonnt, aber ich will halt jetzt hier den Tor nicht Chöre machen an der Stelle, oder aber dass er jetzt wirklich erst in Endgame dazu würdig war, weil er jetzt bereit war, im Grunde sein Leben zu opfern, theoretisch. Ja, also in dem Fall gibt er jetzt hier alles, weil er auch bereit war, dann halt mit in die Vergangenheit zu reisen und so weiter und so fort und ja, keine Ahnung. War das also der Punkt, über das ihr diskutiert habt? Über diese Hammer-Sache. Das war einer der Punkte, aber das, ich meine, das war jetzt, da wird halt viel Spekulationsraum gelassen. Also was ist da jetzt genau die Erklärung, warum er jetzt auf einmal würdig ist? Auf jeden Fall ist es ein What-the-fuck-Moment. Das ist immer einer der Momente im Kino, also bei beiden Malen, wo ich jetzt drin war, wo die Leute quasi ausgerastet sind. Also in der Szene. Wütend oder? Nee. Ach so. Positiv. Mm-hmm. Also die haben da fast applaudiert. Ich habe dann eher so für mich so die Reaktion gehabt, hä, warum jetzt? Aber okay. Ich hatte, als ich mit der großen Bagage, die ich da drin war, gesessen habe, habe ich zu Bianca, glaube ich, gesagt, darüber werden die Nerds jetzt diskutieren wegen dieser Hammer-Sache, sag ich dir. Ich habe mich dazu natürlich gezählt. Ja. Bei mir ist es aber so, dass ich das einfach, also ich fand es auch komisch. Ich habe so, hä? Aber dann ist mir halt Age of Ultron wieder eingefallen. Da ist zum Beispiel sinnvoll, dass man die Filme wieder gesehen hat, weil im Endeffekt das Wichtigste für eine Handlung ist ja immer, dass du Indizien gegeben hast und dass das nicht so Deus Ex Machina ist. Klar, du kannst jetzt, wie du schon gesagt hast, zu überlegen, okay, warum hat das denn nicht vorher die ganze Zeit schon den Hammer benutzt, warum nicht? Aber das ist so eine Sache, da bin ich, glaube ich, einfach, da bin ich einfach drüber gesprungen. Da hat mich einfach die Sachen so fasziniert, dass ich das einfach für hingenommen habe. Ich kann das verstehen, ich bin da so ähnlich wie du, das ist normalerweise mich auch solche Sachen nicht so tangieren. Hat mich jetzt auch nicht so. Mhm. Aber ich gebe dir recht, das ist so ein Moment, wo du denkst, hä? Seit wann kann der Typ eigentlich den Hammer heben? Naja. Ja, also das ist jetzt sowas, wo ich gesagt habe, also das war jetzt mal ein Teil, aber das war jetzt auch noch nicht mal der problematischste Teil für mich in dem Sinn. Alles, was ich jetzt sage, was ich problematisch fand, ist Disclaimer, immer auf sehr hohem Niveau gejammert, in Anführungszeichen, weil der Film ist Bombe. Also es gibt keinen würdigeren Abschluss. Das haben sie alles super toll gemacht und das unterschreibe ich hundertprozentig. Also das ist sensationell. Wer die Chance hat, guckt euch den Film an. Wer es bis jetzt noch nicht getan hat. Aber wir sind im Spoiler-Teil, die haben jetzt alle den Film schon gesehen. Korrekt, wir haben jetzt auch Sixth Sense und daher, Titanic gespoilert, alles gut. Genau. Wo waren wir jetzt? Achso, genau, also das war halt ein so ein Ding, wo ich gesagt hätte, okay, stattdessen, dass man vorher an einigen Stellen so ein bisschen zerrt, da vielleicht eine bessere Erklärung, warum er jetzt eigentlich deswegen würdig ist oder was auch immer. Also das kann man irgendwie so ein bisschen erklärt. Aber gut, es war jetzt auch in einer Sequenz passiert, wo du natürlich überhaupt keinen Platz für Erklärungen hast. Das hätte man dann, wenn, hinten ranstellen müssen noch irgendwie. Und da war dann die große Beerdigung und da war dann noch so ein bisschen auf Emotionen und sowas. Ja, ganz am Ende vielleicht, wo er dann da auf der Bank sitzt, hätte er vielleicht nochmal 2-3 Sätze drüber verlieren können. Und übrigens konnte ich den Hammer halten, weil, oder was ich, ja, keine Ahnung. Aber dann so in dem Duktus, den er dann als alter Mann noch hatte, übrigens, den Hammer konnte ich nur halten, weil ich diese neue Proteinernährung hatte. Ja, so, ja. Da kommen wir tatsächlich. Ich wollte nur sagen, dass ich glaube, wirklich dieses, da gebe ich dir recht, dieses Hammerhalten hätte man, sowas macht man immer gerne am Anfang von irgendwelchen Filmen, da gibt es ja diesen typischen Drehbuchautorsatz, wenn du eine Waffe hast, wenn du eine Waffe einführst, dann wird sie irgendwann auch benutzt. Das ist halt immer so. Ja. Und so ist das vielleicht hier, man hätte vielleicht am Anfang nochmal, wenn man Zeit dafür gehabt hätte, sagen zu können, da liegt jetzt noch der Hammer von Thor rum, wenn man die Gelegenheit dazu gehabt hätte, dann kann Steve Rogers den auch mal zwischendurch nochmal so hochprobieren. Hätte es vielleicht für die Leute, die den Film Age of Ultron nicht gesehen hätten, vielleicht auch ein bisschen klarer gemacht. Das stimme ich dir zu. Ja gut, den Hammer haben sie ja erst deswegen gehabt, weil sie den aus der Vergangenheit wieder mitgebracht haben im Grunde. Ja, genau. Genau, das war jetzt eins der großen Themen, aber da sind wir jetzt aus der Vergangenheit zurückgebracht, sind wir eigentlich schon beim Stichwort bei dem größten Thema, was bei mir die meisten Diskussionen hervorgerufen hat. Back in Time. Genau, das ganze Ding mit der Zeitreise. Es gibt diesen Moment, da sitzen sie alle zusammen und erklären sich gegenseitig, ja, wie bei Zurück in die Zukunft und sowas kann es ja nun mal nicht funktionieren, weil das ist ja das und das und das und das. Und dann sind sie auch noch in der Vergangenheit, also der Dr. Banner ist dann bei der Vorgängerin von Dr. Strange, ich komme nie auf ihren Namen, aber du weißt, wen ich meine. Die etwas kurzhaarige Frau, ja. Und die erklärt das dann auch nochmal richtig schön plastisch, so anhand des Zeitstrahls. Wenn ihr hier den Stein wegnehmt, dann bildet sich dann da halt eine neue Zeitebene oder eine neue Zeitlinie. Und auf der passiert dann halt was völlig anderes, aber diese Zeit hier bleibt davon eigentlich unbeeindruckt. Und eure Zeit vielmehr. So. Und das hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, wo ich dann auf einmal gedacht habe, so, naja, okay, also die reisen jetzt in der Zeit zurück, die nehmen dann Sachen weg, die Steine weg, es bildet sich eine neue Zeitlinie, zum Beispiel eben die mit Loki, weil Loki dann ja auf einmal mit dem Stein verschwindet, ja. Woraufhin ja Tony und Steve nochmal weiter in die Vergangenheit zurückreisen, um eben genau diesen Stein nochmal zu holen, eben an anderer Stelle. Und okay, dann wissen wir an der Stelle, okay, jetzt hat sich halt da eine neue Zeitlinie gebildet, in der halt Loki entkommen ist. Das heißt aber, der ursprüngliche Zeitstrang der Avengers, wie wir ihn die ganze Zeit verfolgt haben, bleibt davon erstmal völlig unbeeindruckt. So. Und so weiter und so fort. So haben sie es uns ja erklärt. Jetzt gelingt alles irgendwie. Die haben die Steine zusammengesammelt, reisen zurück in ihre Zeit, kämpfen da. Tony snippt mit dem Finger. Ja, und Thanos zerfällt. Was hätte in dem Moment theoretisch passieren müssen? Wenn man jetzt so überlegt, okay, Zeit verändert und so weiter und so fort. Alles hätte zurückgesetzt sein müssen. Aber wir haben ja gesagt, nee, passiert nicht, weil die Zeitlinie bleibt unverändert, wenn du den Stein da wegnimmst und so weiter und so fort. Das heißt also, ja, es wird jetzt sehr kompliziert, aber bleibt davon völlig unbeeindruckt, diese Zeitlinie. Es gibt eine neue Zeitlinie, in der halt Thanos irgendwann in Zukunft gereist ist, einfach an der Stelle nicht mehr ist und fertig aus. So. Genau. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Am Ende sitzt halt dieser Captain Marvel, Captain America da auf der Bank. Mhm. Gealtert. Theoretisch hätte das ja dann gar nicht sein dürfen, weil wenn er ganz weit in die Vergangenheit zurückgreift, um da sein Rentnerleben, sage ich immer, zu bestreiten im Grunde, dann müsste das ja wiederum eine neue Zeitlinie sein. Und das dürfte ja diese Realität der Avengers dann gar nicht tangieren. So, jetzt habe ich aber nochmal mit jemandem drüber gesprochen und der erklärte mir das nochmal ein bisschen detaillierter. Der sagte dann nämlich, ja, du hast nicht hundertprozentig aufgepasst. Es heißt, wenn du die Steine, in dem Moment, wenn du die Steine wegnimmst, weil die Steine eben halt zum unter anderem auch Einfluss auf die Realität haben. In dem Moment, wo du die Steine wegnimmst, dann bildet sich dieser neue Zeitstrang. Im Persönlichen ändert es tatsächlich die Zeit. Also das heißt, in dem Moment, wo Captain America zurückreist und sein Rentnerleben lebt, kann er praktisch durch die Zeit hinweg bis wieder in die Gegenwart existieren. Und das heißt im Umkehrschluss, jetzt wird es nochmal ganz kompliziert, kurz, Basti, Konzentration. Genau, ja, mach weiter. In dem Moment in New York, also ungefähr da, wo die beiden Captain Americas gegeneinander kämpfen, gibt es 4-mal Captain America. Nämlich eben den Original Captain America aus dieser Zeit, dann den Captain America, der zurückgereist ist, um da diesen Stein zu holen, also der gegen ihn kämpft, den wir da auch sehen. Wir sehen ja 2 Captain Americas, also diese beiden. Dann hast du den Captain America, der irgendwo da ja warten muss, um den Stein wieder an die Stelle zurückzusetzen. Theoretisch. Ja, also der im Zepter ist oder den Zepter praktisch wieder an die Stelle zurückzusetzen und den Captain America, den ich immer Rentner-Captain nenne, der praktisch in die Vergangenheit zurückreist, um sein Leben mit Peggy Carter zu leben. Mhm. Soweit schlüssig? Ja, ich versuche das jetzt gerade noch emotional zu verarbeiten. Hui. Ja. Puh. War für dich das ganze Zeitreise-Ding soweit schlüssig oder hast du einfach nicht näher drüber nachgedacht? Heute stell ich mal die investigativen Fragen. Du hast auch sehr viel recherchiert, oder, wie ich gerade merke. Nee, ich habe gar nicht recherchiert, ich habe viel drüber diskutiert einfach. Oder diskutiert, mit Leuten. Ja. Ich glaube, was meine Fähigkeit bei solchen Filmen ist, ob das nur Fähigkeit ist oder vielleicht ich nenne es auch gerne mal einfach Dummheit, kann man es auch nennen, ist, dass ich das einfach vorbehaltlos so akzeptiert habe, weil ich einfach so sehr abgelenkt war. Also ich bin der Typ, habe ich letztens auch wieder drüber nachgedacht, das habe ich, glaube ich, im Podcast auch gehört von Nils Bokelberg, ich glaube, Wiemer haben wir auch mal letztes Mal vorgestellt. Das fand ich sehr sympathisch, der gesagt hat, du, ich sitze bei so einem, bei irgendwas, so Tatort oder sei es auch immer, was ich gucke, und ich weiß einfach, ich bin immer überrascht. So ein Typ bin ich nach so vielen Serien, nach so vielen Dingern auch. Und ich bin froh, dass ich es noch bin, weil ich glaube, wenn ich das, also ich, manchmal habe ich so den Anflug davon, dass ich jetzt mit meinem fortgeschrittenen Alter langsam auch so ein bisschen rational analytisch werde und denke so, okay, jetzt müsste das und das passieren, storymäßig, damit es dann überhaupt weitergehen kann. Wenn mich aber das, was ich da sehe, so sehr fasziniert, ich bin ein neugieriger Typ, dass die Handlung so interessant ist und die Story so interessant, dann schlucke ich sehr viele Pillen. Und diese Zeitreisesache, die hat mich zum Beispiel, an die habe ich kein Stück, also die hat mich kein Stück irgendwie rausgebracht, weil ich glaube, was so Fiktion angeht oder so Film oder sowas, bin ich so ein kleiner, ich hab mich gerade zwischendurch auch selber so im Kopf genannt, so, du bist schon keiner Bild-Zeitungsleser, wenn du da drin sitzt, ne? So typisch, ne? Weil dann steht da irgendwie sowas wie, haben Zeitreise benutzt, Captain America lebte doch noch glücklich. Reicht mir. Dann steht da in diesem kleinen Gedruckten drin, was du jetzt gerade erzählt hast. Gut, in der Bild-Zeitung wird wahrscheinlich drinstehen, nur in vier Absätzen, was das hätte vielleicht sein können. Du bist jetzt im Endeffekt Spiegelwissen gewesen und hast das auf vier Seiten auseinanderklamüsert. Ich finde das super interessant. Erstens finde ich super cool, wenn Leute sich darüber Gedanken machen. Und ich habe mich für mich die Frage rum wieder gestellt. Und jetzt drehe ich den investigativ recherchenden Typen wieder um und habe mir gedacht so, du hast doch vorhin gesagt, dich würde sowas nicht rausbringen. Hat es dich beim Film gucken diese Zeitreisensache so rausgebracht, dass der Film kurz dich verloren hat? Nee, also beim ersten Mal gucken überhaupt nicht. Ich habe dann erst, also da war auch so, gib mir mehr, gib mir alles. Ja, so nach dem Motto, lasst alles auf mich reinprasseln. Aber danach habe ich wirklich, und das ist das, also jetzt sag es nochmal, weil das, was du gerade gesagt hast, das trifft auf mich hundertprozentig genauso auch zu. Bei Zurück in die Zukunft eben, um da jetzt mal das Beispiel zu nennen, hätte mich sowas überhaupt oder hat mich sowas nie gestört. Also da gibt es ja auch jede Menge Plotholes drin und wenn man da drüber nachdenkt und das analytisch betrachtet, da entdeckt man wahrscheinlich so viel, was überhaupt nicht funktionieren kann. Man kann so einen Film natürlich auch tot diskutieren dann in dem Fall. Und das wären wir jetzt hier bei dem Avengers Endgame auch fast so gegangen, weil mich das kirre gemacht hat im Kopf. Aber was mich jetzt hier in dem Fall so dazu gebracht hat, das überhaupt so analytisch zu betrachten, ist halt genau die Tatsache, dass sie auch noch im Film drüber reden und sich halt genau über so Filme wie Zurück in die Zukunft oder Bill und Ted und sowas, die werden ja alle erwähnt und so ein bisschen drüber in Anführungszeichen lustig gemacht, so nach dem Motto. Und dann bei der ersten Betrachtung, analytischen Betrachtung, meinerseits sind sie halt dann selbst irgendwie in die Falle getappt, bis ich dann halt nach und nach mit jemandem nochmal drüber diskutiert habe oder mir dann auch nochmal das ein oder andere Erklärvideo dazu angeguckt habe, eventuell, was da auch nochmal eine andere Sichtweise ranbringt und wie man es erklären könnte, dass es so funktioniert hat, die ich jetzt mittlerweile nach der Diskussion auch schon wieder ad acta gelegt habe, dann ist das für mich so wieder stimmiger. Und das ist ja das Schöne, kann sich dann jeder auch so ein bisschen selber noch zusammenreimen oder seine eigene Realität basteln, wie es denn jetzt wirklich dann so war, ja. Deswegen normalerweise bin ich so gar nicht, und beim ersten Film hat es mich auch überhaupt nicht gestört. Da fing es wirklich erst danach an, dass ich dann mich ungefähr eine Woche damit beschäftigt habe, so immer mal, und immer mehr Fragen aufgeworfen habe. Und dann war ich ja nochmal mit Freunden drin und da habe ich dann auch nochmal auf solche Details ein bisschen näher geachtet und sowas. Okay. Um mir das dann nochmal irgendwie zurechtzulegen. Das heißt, wahrscheinlich ist das auch so der Vorteil, wenn man, oder das ist Vorteil, Nachteil, wie man das sehen will, von so einer Zweitsichtung, dass man da halt nochmal mehr Zeit hat, sich Gedanken drüber zu machen. Ich habe ihn bis jetzt auch nur einmal gesehen und Ich überlege gerade, ob ich irgendwo noch, ich habe irgendwie sowas im Hinterkopf rumschweben, dass ich bestimmte Dinge habe, die ich mir auch kein zweites Mal angucken möchte, um mir nachher nicht irgendwelche Illusionen zu berauben. Aber da muss ich jetzt lange überlegen, ob es da irgendwas gab. Ich kann dir aber ein Gegenbeispiel bringen. Sachen, die man ein zweites Mal gucken muss, ist für mich immer, oder sollte, ist für mich immer so ein Paradebeispiel, einer meiner Lieblingsfilme, The Prestige, Meister der Magie. Da hat man, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Stimmt, habe ich immer noch nicht gesehen, würde ich gerne gucken. Mit Hugh Jackman, ja, ne? Guck ihn dir auf jeden Fall mal an und guck ihn dir auf jeden Fall zweimal an. Mhm. Weil beim zweiten Mal gucken, es wird am Ende zwar dann auch noch mal so ein kleiner Flashback gegeben und wird auch so Knotenpunkte eingegangen, aber wenn du den ein zweites Mal guckst mit der ganzen Erklärung, ähnliches Beispiel ist übrigens Sixth Sense. Fight Club. Oder Fight Club. Genau, richtig. Dann hast du so viele Details, wo du dann drauf achten kannst und dann sagst, ja, natürlich, klar. Das passt wie die Faust aufs Auge. Ich glaube, so Prestige gucke ich mir so an, das ist schon das zweite Mal, dass du davon gesprochen hast und außerdem ist er mit Hugh Jackman. Weißt du was, wir machen Folgendes. Wenn ich dich das nächste Mal besuchen komme oder du mich oder wie auch immer, gucken wir uns den zusammen an. Das heißt, ich muss bis dahin jetzt warten? Nö, du kannst den dir auch gerne vorher gucken. Okay. Ja, aber ich, okay. Ja, ich gerne auch noch ein zweites Mal. ich ja, wie gesagt, das lohnt sich bei dem auch. Okay, ja. Okay. Dann lass mich überraschen. Es ist ja bei so Heist-Filmen, also was wie Ocean's 11 oder sowas, die gucke ich mir auch gerne nochmal ein zweites Mal an, weil entweder ist mein Gedächtnis so schlecht, dass ich den Heist fast wieder vergessen habe, oder aber ist es noch so frisch, dass ich ein zweites Mal angucke, um rauszufinden, wo, wann was getriggert worden ist. Ne? Und das fand ich dann halt, finde ich dann halt auch mal ganz interessant. Jetzt habe ich so lange über die Zeitreise gebabbelt. Jetzt würde ich dich fragen, hast du noch irgendwas zu Marvel's Endgame oder sonst? Doppelter Steffen, Haken machen. Ja, ich... wir sind schon ziemlich lange an dem Thema, deswegen... Ich weiß, ich finde es aber auch gut, weil ich fand es jetzt sehr interessant. Ich fand das Zeitreisethema fand jetzt gerade sehr interessant, weil ich habe mit keinem drüber gesprochen, weil ich da nicht die Notwendigkeit gesehen habe. Aber wenn man sich das einmal bewusst ist, gibt das ja nochmal so neue Einblicke. Ich finde es super, wir sind ja immer noch im Spoilerbereich. Gibt halt noch mehr so kleine Mindfuck-Momente, aber die will ich jetzt gar nicht groß. Vielleicht einen noch. sehr gut, erinnere mich. Vielleicht einen noch. Ja. Pass auf, Captain America bringt ja alle Steine irgendwie zurück. Mhm. Also mal davon abgesehen, es braucht ein Riesenteam oder mehrere Teams, um alle Steine zu holen, aber er bringt sie dann alle ganz alleine zurück. Okay, abgehakt. Es gibt einen Amerika, er hat alle Zeit der Welt. Lass ihn machen. Gut. Und er ist würdig. Was ist mit dem Stein, der eigentlich kein Stein ist, nämlich dem Äther, der praktisch in Jane Foster wohnte? Ja. Wie kriegt er den Tinder wieder rein? Ich hoffe, er muss dafür keine schmutzigen Sachen machen. Achtung, die Lösung kommt. Er hat einen Hammer dabei. Okay. Und Jane Foster wurde seitdem nie wieder gesehen. Hilfe. Let's move on. So, ja, du. Ich muss auch zugeben, ich habe gar nicht verstanden, dass in Jane Foster ein Stein drin war. Habe ich jetzt auch gar nicht mehr so richtig im Kopf gehabt, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber gut zu wissen. Ich möchte natürlich auch noch einen der Schlüsselszenen, die du direkt schon zu Anfang gespoilert hast, nochmal zurückgehen oder zu einem der wichtigsten Sachen. Das ist nämlich jetzt hier eine schöne, also eigentlich müsste man jetzt sagen, man gibt für diesen Film eine Sehempfehlung raus. Und ich würde am liebsten sagen, guckt euch nicht die nächsten Avengers an. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil es jetzt wirklich der schönste, also der beste Abschluss, den man für an sich finden kann. Ja. Wir haben mit Iron Man 1 angefangen, wo Nick Fury zum Schluss auf Iron Man zukommt und sagt, ich hab da was. Und jetzt zum Schluss ist es so, Iron Man, das hast du selber auch schon gesagt, Tony Stark ist von uns gegangen, indem er sich aufopferungsvoll für die Menschheit, für die restlichen 50% eingesetzt hat. Was letztlich auch sich so ein bisschen angebahnt hat, weil, und da werde ich dann schon wieder so ein bisschen analytischer vom Story-Modus aus, dass du sagst, okay, wenn ein Mensch in einer Serie oder einem Film gezeigt wird, wie glücklich der ist, dann wird das nicht sehr lange vorhalten. Bei Hawkeye, am Anfang fand ich es dann auch nochmal richtig krass, wie der richtig abgegangen ist, nachdem seine Familie weg war und angefangen hat, ein richtig krasser Killer zu werden. Bei Tony Stark hat es aber noch mehr wehgetan, denn er hat wirklich alles gehabt. Er hatte Pepper Potts geheiratet, er hatte seine kleine Tochter und er hatte das größte Glück und hat sich dann sozusagen, wollte das eigentlich nie wieder zurückhaben, hat sich dagegen entschieden und hat dann durch seine Familie verloren, was mir natürlich gerade in meinem Zustand sowieso ein bisschen nicht gut entgegenkommt. Also Bianca und ich haben auf jeden Fall schon ein paar Tränchen verdrückt, weil auch diese ganze Szene. Es wird ja noch viel emotionaler, wenn man sich bedenkt, was er dann vorher auch immer sagt. Ich meine, das muss man wirklich auch nochmal rekapitulieren, wenn man wirklich nochmal alle Filme sieht, weil da auch immer wieder Zitate drin sind, die er schon in allen möglichen Filmen vorher gebracht hat, vielleicht auch in einem ganz anderen Kontext und die dann aber hier einfach das Ding nochmal rund machen. Und dann kommt auch sowas wie ich liebe dich mal 3000 und sowas und dann, pass auf, und dann auch die Erklärung, so, als er mit Cap drüber spricht, ich glaube, mit Cap spricht er drüber so, zusammengefasst dann unter dem Schlussbegriff, was es auch kostet. Also, wenn er das so sagt, ja, also ich will, dass meine Tochter lebt und dass die ihr Leben lebt und meine Frau, und es wäre auch ganz schön, wenn ich dabei überlebe, aber was es auch kostet, wir machen das jetzt, so. Und er will halt nur sicher gehen, dass seine Tochter und seine Familie überlebt, und vor dem Hintergrund ist es dann so nervenaufreibend nochmal in dem Moment und also wer, das ist dann wieder so ein Moment, wenn da einer hart bleibt und nicht zumindest mal ein Tränchen vergießt. Das ist fantastisch gelöst. Ja, eine emotionale Szene auf jeden Fall. Nochmal. Und es geht bis zur allerletzten Szene, oder noch nicht mal Szene, es geht bis zur letzten Einstellung des Films im Abspann. Es gibt ja in diesem Film keine After-Credit-Szene im klassischen Marvel-Sinne. Das haben viele kritisiert. Haben gesagt, finde ich gut übrigens, dass keine gab. Finde ich gut. Finde ich übrigens auch gut. Und es hört exakt damit auf, mit dem der allererste Film in dem Iron Man begonnen hat. Mit dem Hämmern. Und das ist doch phänomenal. Besser hätte man es doch gar nicht machen können. Ja, ich muss da direkt mal eine schöne, also was eigentlich eine unschöne Anekdote letztlich für mich so ein bisschen erzählen. Ich habe mir gedacht, es wäre ziemlich komisch, wenn eine After-Credit-Szene kommen würde, wo jetzt sozusagen alles rund abgeschlossen wird, dann machst du eigentlich keine mehr. Mhm. Das wären Promo-Zwecke, die ich finde, sehr unpassend gewesen wären. Und mein Vater hat die Angewohnheit, wenn er glaubt, er sei im Recht, das auch lautstark immer wieder zu sagen, ja, alle Marvel-Filme, die haben immer Abspänne. Alle haben die Abspänne. Immer, immer. Und wir mussten alle sitzen bleiben. Und ich habe mir im Kopf gedacht, da wird nichts kommen. Da wird nichts kommen. Und dann kam dieses Klong, Klong, Klong. Und ich habe mir gedacht, ich habe direkt so in die Richtung gedacht, wie du das auch schon gesagt hast. Und dann guckte er mich so an, so, wusstest du, dass da keine Szene kommt? Und ich so, ich wusste es vielleicht, aber ich wollte bis zum Schluss jetzt aushalten, was du sagst, wenn da keine kommt. Und dann habe ich mir ins Fäustchen gelacht und fast einen handfesten Familienstreit vom Zaun gebrochen. Aber ich hatte recht. Das war mir wichtig. Ich hatte recht. Weil ich wirklich sagen möchte, ich fand es richtig gut, dass sie keine gemacht haben, weil es wäre komisch gewesen, Promo zu machen an einer Stelle, die so eine schöne Klammer. Ich glaube, da ist man vielleicht als Filmemacher auch so gesagt, so, wir wollen doch jetzt alle mal einen Abschluss finden. Warum denn nicht hier einen Abschluss finden? Weswegen ich auch gerade sage, guckt euch eigentlich die nächsten Filme nicht an. Oder aber fangt jetzt so an, guckt euch ab jetzt die Filme an und die Vorfilme nicht, weil jetzt wird ja immer neue Phasen und sowas gesagt, wird ja jetzt eine ganz neue Phase eingeleitet. Ich würde gerne eigentlich die nächsten Filme nicht mehr gucken, aber ich kenne nicht, ich werde sie trotzdem angucken, weil ich zum Beispiel der nächste Spider-Man, der schon angeteasert worden ist vor dem Film, was ich jetzt nicht so toll fand, weil ich gedacht habe, so damit spoilerst du im Endeffekt schon, weil du weißt, dass Spider-Man überlebt hat, aber vielleicht haben sie auch irgendwas vor, was ganz überraschend dafür ist, dass Spider-Man jetzt da noch da war. Entschuldigung. Und man hat sich im Endeffekt, während man die ganzen Leute am Grab da hat stehen sehen, dann wirklich rekapituliert, was alles so passiert ist, seitdem seit Tony Stark Iron Man geworden ist. Und es gibt ja da auch nochmal viele, viele, viele Andeutungen drauf, dann dieser kleine Antrieb, den er da im ersten Film hatte, ne, wo dann auch nochmal was draufsteht und ich fand auch, dass er seinen Vater nochmal in der Vergangenheit getroffen hat, weil das ja auch ein Thema war in Civil War und sowas mit Captain America, fand ich auch nochmal, hat mich auch schon sehr gerührt, weil er die ja auch mal vermisst hat ich fand das Darf ich da kurz nochmal reingrätschen und dich noch was fragen? Sehr gerne. Da stand jemand mit rum in dieser Abschlussszene, in dieser Beerdigungsszene, den viele nicht hundertprozentig zuordnen konnten. Weißt du, wen ich meine? Nee, ich kann mir so. Stand ein einzelner junger Herr stand mit rum. Ja, nee, kann ich jetzt nicht sagen. Nee, weiß ich nicht. Hast du in dem Moment nicht so drauf geachtet? Haben sich viele gefragt, wer ist das? Und das hat man dann relativ schnell auch aufgelöst im Internet natürlich und so weiter und so fort. Das war der Junge aus Ironman 3, meine ich. Ja, 3. Der ihm wohl mit der Garage hilft und so weiter. Sehr und so gut. Vor dem Hintergrund kann man jetzt sagen, diese allerletzte abschließende Sequenz, nämlich dieses Hämmern, da kann ich jetzt für dich kann ich einerseits beruhigen und ich kann auch andererseits deinen Vater ein Stück weit beruhigen, weil das nämlich wiederum Interpretationssache ist. Den kann man zum einen als rund machen verstehen. Naja. Das ist jetzt der feierliche Abschluss. Das ist jetzt genau das, hört genau damit auf, mit dem es angefangen hat. Aber es kann gleichzeitig ebenfalls auch bedeuten oder interpretiert werden, als der Junge hämmert da schon an seiner eigenen Ironman. Ich wäre eher Fan eventuell davon zu sagen, jetzt ist Schluss mit Iron Man, aber das ja. ist der... ich sag nur, ja, ich weiß. Das könnte theoretisch, könnte das ja in die Richtung gehen. Ja, ja. Es gibt ja auch schon Spekulationen eventuell, dass es eventuell Richtung Young Avengers gehen könnte und so weiter und so fort. Und dann wäre er dann quasi der Iron Lad oder sowas. Ja, also wie X-Men Reboot sozusagen. X-Men gibt's ja jetzt auch im Kino mit... Also gibt es schon länger Es gab ja tatsächlich die Comicserie Young Avengers, die würde dann jetzt hier wahrscheinlich mit Figuren besetzt, die schon im Filmuniversum bestehen. Naja. Das könnte eventuell die Tochter von ihm sein, von Iron Man oder eben dieser Typ. Und die Tochter von Hawkeye wissen wir ja auch, dass sie schon gut schießen kann und so weiter und so fort. Also das könnte theoretisch, die nächste Generation steht praktisch schon in den Startlöchern. Naja. Wenn man das in die Richtung führen möchte, ja. Ich meine, X-Men Zukunft ist Vergangenheit, fand ich übrigens eine sehr gute Variante wieder, also da gab es ja auch einen Vorfilm von den X-Men Jung, fand ich auch eine gute Idee. Da fand ich es gut, dass sie einen Reboot gemacht haben, außer Hugh Jackman, der dann halt noch in der Folge noch mit dabei war. Ja, okay. Aber die anderen restlichen X-Men habe ich dann auch die neueren nur so durchgeguckt, die fand ich dann eher furchtbar. Aber das ist ein ganz anderes Universum. Also wie gesagt, ich bin... Können wir das nächste Mal drauf eingehen, wenn dann der letzte Teil dieser Reihe erschienen ist. Von ja. X-Men? Mhm. Gibt es da irgendwie einen Abschlussteil jetzt? Oder der nächste? Ja, da kommt jetzt die Dark Phoenix-Saga. Ist das der letzte? Praktisch. Das ist, naja klar, das ist der letzte, weil Fox hat ja nun ist ja nun auch von Marvel aufgekauft worden. Okay. Und das heißt, die könnten jetzt dann theoretisch auch die X-Men ins Marvel-Universum dann hätten holen. Wir wirklich das Comic-Universum fast zusammen. Fehlt ja eigentlich nur noch Deadpool? Ja. Oder ist er auch? Der Deadpool ist ja auch Fox, also der wäre dann auch quasi dabei, theoretisch, aber die haben, glaube ich, noch gar nicht vor, den groß ins... Also die wollen das immer mal so leicht verknüpfen, dann höchstens eventuell. Na, aber schauen wir mal. Weil dann könnte sich endlich auch mal die großen Darsteller leisten und nicht immer nur die X-Men-Leute. Ja. Und was natürlich auch im Marvel-Universum ankommt, dadurch oder ankommen kann, dadurch sind die Fantastic Four. Ne? Juhu. Ja. Ja. Endlich wieder Jessica Alba nackt als die Unsichtbare. Wer fand's nicht erotisch? Nee, ich glaube nicht, dass man auf die ursprüngliche Besetzung geht und hoffentlich auch nicht auf die, die es zwischendurch dann nochmal gab. Die irgendwie. Ursprüngliche Besetzung meinst du mit Captain America als die Fackel? Das war sehr lustig, genau. Das war ein What-the-fuck-Moment, weil ich den letzten erst wieder gesehen habe und gedacht habe, Moment, ist das nicht Chris, wie heißt er, Chris Evans? Ja. Genau. Ja, Marvel-Universum soweit durch. Wenn du jetzt nicht noch einen weiteren Zeitreiseaspekt hast, dann ja. Du hast doch dabei stehen und mein Lieblingsfilm des MCU, wollen wir darauf noch kurz eingehen, oder? Ach so, ja, stimmt, ja. Also, das hatte ich, glaube ich, noch mit reingeschrieben, ne? Als Frage. Dann sag doch mal. Gut, dass ich die Frage reingeschrieben habe und mich noch nicht restlich entschieden. Ich weiß es, glaube ich. Aber sag du jetzt zuerst. Teamfilm auf jeden Fall. Das Doppelgespann Infinity War und Endgame, so als Ganzes betrachtet, als krönenden Abschluss, ist das schon eine Wucht. Ja. Dann käme auf jeden Fall direkt der erste von den Avengers-Filmen. Mhm. Und von den Einzelfilmen war es tatsächlich Captain America Winter Soldier. Und da auf Platz 2 dürfte dann schon entweder die Guardians sein oder, na gut, das ist ja eigentlich auch ein Teamfilm, aber also so von den Solo-Filmen, sagen wir jetzt mal, oder eben Civil War. Mhm. Ja. Wie viel waren jetzt bei dir auf Platz 1, habe ich mich gerade gefragt. Ich habe ja immer gesagt, Platz 1 ist bei mir das Doppel, also bei den Teamfilmen. Ach so. Das Doppel und auf Platz 2 dann der erste Avengers-Film. Mhm. Genau. Okay. Und bei mir ist es. Mein Lieblings-Einzelfilm ist Winter Soldier. Okay. Genau. Ich habe da, glaube ich, auf Platz 1 Guardians of the Galaxy. Sonst würde ich auch nicht mein Hochzeitslied, ein Lied daraus nehmen. Und dann wäre auch direkt als zweiter Platz, glaube ich, wäre auch Avengers 1. Und bei den Einzelfilmen fand ich eigentlich, ja, da fand ich, glaube ich, Iron Man 3 am besten. Mhm. Meine ich so in der Rückschau. Okay. Den fand ich sehr gut, auch mit dem kleinen Jungen, wo er einfach mal wieder schwach war, Tony Stark. Ja, im Moment. Aber das kann sich auch vermutlich stimmungsmäßig noch ändern bei mir, aber da so in der Rückblick fand ich den ganz gut. Iron Man 3 oder 1, einen von beiden. Fand ich sehr gut. Mhm. Ja. Okay. Ja. Ja. Die wären dann dran mit Überleitung oder ähnlichem. Achso. Steffen ist schon durch diese lange Vorlesung MCU-Zeitreisen ein bisschen erschöpft. Deswegen übernehme ich gerne die nächste Überleitung. Es gefällt mir sehr süß. Ich glaube, der Herr Professor Liebschner braucht kurz eine mediale Pause. Deswegen werde ich ihm mit einer etwas längeren Überleitung versuchen, die Möglichkeit zu geben, etwas zu trinken oder vielleicht auch einer seiner Kommilitoninnen etwas beizubringen. Kommilitoninnen. Und zwar fange ich mal an, in Steffens Thema zu überleiten, um so ein bisschen den Vorlauf zu geben. Denn Steffen will jetzt ganz weit weg von Comic-Sachen, sondern Sachen, die sehr viel mehr in der Realität behaftet sind. Er will nämlich in den Wilden Westen mit uns rein. Und er spricht natürlich von einem Spiel, was jetzt auch... Ist schon raus, ne? Nur die Frage, ist schon raus? Ja. Okay, ist schon raus, Entschuldigung. Ja. Weil es ist nicht mehr auf meinem System, ich habe immer noch eine PlayStation 3. Aber auf der PlayStation 3 begab es sich vor vielen, vielen, vielen Jahren, dass mal ein Spiel rausgekommen ist mit einem Cowboy namens John Marston. Und John Marston hat sich in Red Dead Redemption zur Aufgabe gemacht, seiner ehemalige Gang, weil er ist ein Gesetzloser, die Van der Linde Gang niederzumachen, denn so wie ich es richtig im Kopf habe, hat damals eine staatliche Behörde seine Frau entführt und gesagt, du musst die Van Linde Gang hochgehen lassen, damit du deine Frau und deine Kinder wieder kriegst. Und war eines meiner Lieblings-Western-Spiele, weil ich sagen muss, ich habe noch nie Western vor überhaupt gespielt. Und zweitens, ich bin ja so ein Story-Driven-Typ, aber es ist eine offene Welt. Also du konntest reiten, du konntest schießen, du konntest, womit ich mir sehr viel Zeit rumgeschlagen habe, Pokern spielen. Ich weiß nicht, warum ich das so spannend fand, aber ich habe sehr oft Poker gespielt. Und die Story war interessant. Aber auch die ganze Machart, dass du nach Mexiko geritten bist, dass du oben dich rumgetrieben hast, das war alles super gut gemacht. Und jetzt kommt die Überraschung, vor kurzem ist der zweite Teil rausgekommen und da an dich ja, natürlich... Vor kurzem. Was? Naja, vor kurzem, Ende letzten Jahres. Ende letzten Jahres, also, ich rechne noch in vor kurzem, für mich vergeht die Zeit schneller zur Zeit, ist jetzt das Spiel sowieso rausgekommen, ne? frisch zum Weihnachtsgeschäft. Und Steffen, hat denn Red Dead Redemption 2 noch irgendetwas mit Red Dead Redemption 1 zu tun? Moment, ich muss das mal kurz, Sie gehen jetzt schon mal vor, nehmen sich einen Keks und dann komme ich nachher hinterher und erkläre Ihnen das, ja? Also, Professor Liebschner, furchtbar. Pass auf, Red Dead Redemption 2 ist ja natürlich, wie das vorher angekündigt, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Trailer davon gesehen hattest, ein Prequel des Ganzen und spielt im Grunde genau mit den Erwartungen, dass eben da viel erklärt wird, wie überhaupt John Marston sich so ein bisschen entzweit hat von dieser Gang. John Marston selbst spielt aber im ganzen Spiel erstmal eher eine Nebenrolle, weil der Hauptcharakter ist hier ein gewisser Arthur Schlag mich tot. Arthur Schlag mich tot, geiler Name für einen Western-Gang. Ja, genau. Ich kam gerade nicht auf den Nachnamen und deswegen, also der ist hier im Grunde der Hauptcharakter, auch so ein bisschen der Ziehvater und beste Freund von John Marston. Ja. Und da geht es wirklich darum, dass man ganz am Anfang natürlich... Arthur Morgan, zur Info. Affomorgen, ja, genau. Dass man am Anfang ganz, ganz, ganz fest in der Gang auch verankert ist, loyal ist bis zum Tod schließlich, aber als dann so gewisse Dinge passieren, eben auch um den Bandenchef, die dann immer mehr auch die einzelnen Mitglieder so ein bisschen zweifeln lassen an der ganzen Geschichte. Und so dieses Konzept ist ja nun auch nicht neu, aber es ist sehr spannend umgesetzt hier, wie das dann letztlich erklärt wird oder was zu diesen Verwürfnissen so nach und nach und ganz langsam eigentlich auch führt. Und deswegen die ganzen Elemente, die du lieben gelernt hast in Red Dead Redemption, dem ersten Teil, sind hier auch alle drin, außer Mexiko. Mexiko gibt es nicht. Oh. Das haben sie ein bisschen ausgespart an der Stelle. Dafür hast du hier viel wegen mehr Trump, Ureinwohner. Ne? Schwein. Bitte? Wegen Trump, dem Schwein. Ja, wahrscheinlich. Nein, aber dafür hast du hier viel mehr die Ureinwohner mit drin verankert, die ja im ersten Teil so ein bisschen gefehlt haben. Und das macht es dann wieder weg. Mhm. Also das ist gut umgesetzt, vor allem du siehst auch, wie sich alles so ein bisschen entwickelt. Dadurch, dass du weißt, dass es vor der Zeit spielt, kommst du irgendwann auch hier nach Blackwater, aber das Blackwater sieht noch nicht so aus wie im ersten Red Dead Redemption, befindet sich dadurch ein bisschen erst im Aufbau, wo du dann natürlich erstmal denkst, naja, Moment, du hast doch hier viel mehr Platz in der ganzen Welt und das müsste doch viel cooler aussehen als im ersten Teil, aber dann ist es hier im Grunde nur die abgespeckte Version, weil die sich im Aufbau befindet, aber es gibt dafür eine andere, noch größere Stadt in der Nähe und die ist natürlich schon, da ist schon richtig Highlife und da macht es dann auch Spaß, die Stadt mal so ein bisschen zu entdecken, da ist die Industrialisierung direkt schon angekommen und so weiter und so fort. Macht schon Spaß, sich das Ganze mal anzugucken. Ja. Okay. Ja, also die ganzen Elemente, was du so gesagt hast, so diese kleinen Minigames, also dieses Pokern ist mit drin. Cool. Was gab's da noch so? Du kannst dieses Messerstechen zwischen der Hände. Ja, genau, sowas. Cool. Ich glaube, es gibt sogar das ein oder andere Minigame noch mehr, weiß es gerade nicht genau. Hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht, aber du kannst dich auch zum Beispiel ins Kino setzen und da irgendwas angucken oder in irgendeine Show oder eine Varieté und sowas. Das ist alles mit drin. Wird also dann im Endeffekt wird eine Story rund um Arthur Morgan irgendwie erzählt oder ist? Ja, ja, klar. Okay, ja, ja, klar. Mhm. Wie gesagt, also es geht hier genau, die Storydichte ist auch da und im Grunde ist das wirklich die Vorgeschichte dazu. Im ersten Teil ist es ja so, dass John Marston mehr oder weniger so vor der Bande flieht und die dann später auch nochmal trifft und praktisch da dann das große Finale stattfindet. Und warum er sich überhaupt von dieser Gang gespaltet hat, das wird eben alles in diesem Vorgänger erklärt. Also das ist wirklich die Prämisse dahinter. Das macht auch Spaß, weil du weißt ja im Grunde, wie es theoretisch ausgehen wird. Aber da ist es, wie du vorher schon mal gesagt hast an der Stelle, der Weg ist das Ziel. Und da ist es eben, hier ist es genau so, weil du dann halt genau weißt, okay, wir wissen, es wird auseinandergehen, aber warum wird es auseinandergehen? Und das entdeckst du halt dann während der Story. Ja. Professor Liebschner hat gelernt. Ich merke das. Der Weg ist das Ziel. Ich wollte dich... Ja, aufschreiben, habe ich gesagt, sie soll das aufschreiben und dann, ich komme nachher dann... Professoren gleich, sind so ja, anstrengend. Ja, ich erkläre es dir dann. Boah, später. Ja, so nimmt sich dann erstmal ein Keks zu lang, ja. Nächstes Mal wieder mit Pöbel zusammenarbeiten. Ich hätte eine Frage. Und zwar ist mir... ich mache mal kurz ein Foto, damit man auch mal unsere Aufnahmesession wieder dokumentieren kann. Wobei, du bist eigentlich der Instagram-Beauftragte. Da ist noch kein Foto passiert. Ich bin sehr enttäuscht. Ja, ich weiß nicht, wie ich hier jetzt ein Foto machen kann. Weißt, bei Skype gab es eine Fotofunktion. Ach, Skype meinst du? Ach so, ich mache jetzt mit meinem Handy einfach einen, damit man auch sehen kann, mit welchem... Ja, mach du das mal heute. Ich lehne mich heute mal ein bisschen zurück. Der Herr Professor lässt für sich arbeiten, ne? Ja. ich habe eine Frage, und zwar ist mir Red Dead Redemption eigentlich am ehesten in Erinnerung geblieben, weil ich es ja nicht selber spielen konnte, aufgrund von Pferdegulasch. Kannst du was damit anfangen? gerade cool, ne? Ja. Nee, ich sagte mir jetzt auch. Okay, aber das habe ich jetzt einfach mal süffisant zusammengefasst, weil ich habe sehr viel mitbekommen, dass in Red Dead Redemption 2 die Steuerung des Pferdes oder das Handling mit dem Pferd etwas anstrengender sein soll, weil es ungefähr bei jeder Kollision mit irgendeinem Objekt sofort vor die Hunde geht. Deswegen dachte ich da an Pferdegulasch spontan. Ist dem so? Wie ist die Steuerung? Ich glaube, das war ein Patch, den sie relativ schnell gefixt haben. Also okay. Ich habe da jetzt nicht so viel von mitbekommen. Okay. Deswegen, es gab natürlich noch die andere Sache, die ich aber so explizit jetzt auch nicht verfolgt habe. Ja. Dass wohl, wenn man mit einem männlichen Pferd irgendwie durch die kalten Flüsse reitet. Ach so. Ja, das habe ich auch gehört. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt nicht verifiziert und näher überprüft. Ich wüsste auch gar nicht, wie nah ich da jetzt ranzoomen kann, damit ich das dann sehe. Also die Frage ist, hast du es getan? Hast du an die Hoden von diesem Pferd rangezoomt? Professor Liebschner, ist jetzt ihre Karriere schon in Gefahr? Muss der Professorentitel abgegeben werden? Nein, wie gesagt. Sagen Sie es. Investigativ zeige ich mit dem Zeigefinger auf Sie. Ich habe das in dem Fall auch gar nicht verifiziert oder falsifizieren können. Wie gesagt, die nächste Doktorinarbeit von Herrn Liebschner ist sicher. Es geht um die geschrumpften Hoden bei Red Dead Redemption. Das gefällt mir. Ja. Oh Mann. Na gut, ich hatte gerade versucht rauszufinden. Schreiben Sie das mal kurz mit. Also Red Dead Redemption Pferdehoden. Klack, klack. Achso, ich sollte mitschreiben. Ja. Mittlerweile bin ich auch als Pferdehoden schreibt Pferde, also Pferde wissen Sie ja, oder? Hoden, dann Hoden. Ja, okay. Ja, haben Sie gut gemacht, nehmen Sie einen Keks, danke. So, ja. Muss anstrengend sein, unter dir wissenschaftlicher Mitarbeiter zu sein, ne? Naja, man kriegt halt, was man bekommt. Lass sie das nicht hören. Man nimmt halt, was man. Naja, gut, du weißt, wie ich meine. Ich weiß, wie du meinst. So. Ich gebe auch den Herrn Personal Professor. Schlecht zu finden. Dem Herrn Professor jetzt noch die Möglichkeit für ein leidenschaftliches Plädoyer, indem ich jetzt einfach eine spontane Toilettenpause in deinen Red Dead Redemption Vorlesung halte. Ich muss wirklich kurz auf Toilette. Lass mich doch nicht alleine, nein. Doch, nein, du hast auch deine Kommilitonen, falls ich komische Geräusche nachher auf der Aufnahme hören sollte, überlege ich mir, ob ich sie rausschneide oder dich blame. Ich bin sofort wieder da. Ja. Also Red Dead Redemption 2 ist, wie schon eben gesagt, die Fortsetzung, die sich auf jeden Fall für alle lohnt. Nicht die Fortsetzung, sondern das Prequel des Ganzen, die sich auf jeden Fall für alle lohnen sollte, die den ersten Teil schon gespielt haben. Einfach um so ein bisschen die Vorgeschichte zu bekommen, um erklärt zu bekommen, was passiert ist, damit sich diese Van der Linde Gang praktisch zerschlagen hat. Habe ich ja vorher schon erwähnt, also dieser ganze Story-Mode ist auf jeden Fall drin. Was es noch gibt, ist halt auch hier dieses Red Dead Redemption Online, was ich tatsächlich aber selber noch nicht ausprobiert habe, was natürlich dann ein bisschen aber drüber rausgehen soll. Also da ist dann nicht mehr so der Story-Mode, der entscheidend ist, sondern da gibt es dann halt so, wenn ich das richtig verstanden habe, verschiedene weitere Aufträge zu erledigen. Man kann sich einen eigenen Charakter erstellen, der sich dann halt durch den Wilden Westen bewegt. Und das Ganze ist so ein bisschen analog zu betrachten zu dem Online-Modus von GTA 5, soweit ich das verstanden habe. Aber das gibt es halt auch noch. Wie gesagt, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, da ich den Online-Modus nicht gespielt habe. Aber ich bin dann eher der Story-Typ, der dann halt die Story betrachtet und sich dann im Anschluss nochmal so ein bisschen um die Side-Missionen kümmert. Absolute Empfehlung, guckt euch Red Dead Redemption 2 an, sofern ihr das noch nicht getan habt. Wir schneiden jetzt hier zunickende Geräusche von Herrn Richelzagen rein, weil der kurz auf einer Toilettenpause war und ein entspanntes Aha! das ist ja interessant. Nee, das klang nach einer guten Empfehlung. Steffen, ich muss mich herzlich dafür entschuldigen. Ich habe dich belogen. Ich war gerade nicht auf Toilette, ich habe Drogen verkauft in der Zeit. Das ging auch schnell. Ja, das ging echt schnell. Ich habe da das Drogentaxi für Troisdorf. Wir sind da relativ gut. Also heute, ich habe ein bisschen Bluthochdruckmittel verkauft. Das geht hier richtig gut. Also die Leute sind süchtig nach Bluthochdruckmittel. Ramipril kann ich nur jedem empfehlen, der zu fett ist. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Arbeite dran. Ja, aber du hast das echt schnell gemacht. Also, habe ich sehr schnell gemacht. Hast du die quasi online verkauft, mehr oder weniger? Hast du da im Wohnzimmer noch so ein Computerspiel, Computer stehen, der praktisch, über den du das... Ich darf da leider nicht genau auf mein Fake-Profil Drogenverkäufer88 eingehen. Das kreativste Spiel, was es gibt, merke ich gerade. Nazi- und Drogenverkäufer, hallo. Was ich dich immer schon mal fragen wollte. Ja. Wie verkauft man denn jetzt Drogen online? Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, du als Professor Liebschner, du kennst dich ja eher mit den höheren Tugenden aus. Du hast eine eigene wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ich muss hier noch alles selber machen. Ich habe höchstens noch meinen Kollegen Lenny, der ist so ein bisschen an den Sitz gebunden. Ja, dann hast du doch aber auch jemanden. Ja, der hat wahrscheinlich auch eher eine wissenschaftliche Mitarbeiterin als ich. Und dann habe ich da noch diesen, das Problem ist ja, mein Vater ist ja Bulle, ne? Also mein Vater ist auch noch gleichzeitig Bulle. Versuch mal, Drogen zu verkaufen, wenn dein Vater auch noch Bulle ist. Ist schon ein bisschen anstrengend. Aber ich muss zugeben... Kannst du ja nur online machen. Es kannst du nur online machen, weil von online hat die Polizei auch wirklich keine Ahnung. Muss man jetzt einfach mal sagen. Aber sag's nicht meinem Papa weiter. Das Wichtige ist eigentlich, ich habe diese Drogen nur verkauft, um einer Mitschülerin von mir zu beeindrucken. Denn sie ist aus Amerika zurückgekommen. Sie hat jetzt ein Jahr lang im Auslandssemester gelebt. Und ich habe gedacht, wir könnten wieder anknüpfen. Und dann ist mir aufgefallen, dass sie andere Interessen hat. Und diese Interessen waren wohl eher rauschhafter Natur. Ja, und damit bin ich so ein bisschen reingeglitten. Ich meine, es ist relativ einfach. Du machst dir einfach im Darknet einen eigenen Shop auf, machst ein paar Locations irgendwo, stellst deinen Server irgendwo ab, wo ihn keiner kriegen kann, baust per WordPress eine kleine Shopseite auf und dann geht das. Du hast einen örtlichen lokalen Dealer vor Ort, der aussieht wie Bjarne Mädel, hat aber nur Ähnlichkeiten damit, der dir das Zeug so ein bisschen besorgen kann. Das Zeug könnte nicht ganz so in Ordnung sein und wenn man das alles zusammenmischt, könnte nämlich die Netflix-Serie rauskommen, How Do I Sell Online Drugs Fast? Habe ich es richtig gesagt? How to sell drugs online fast. Fast richtig, ohne zu gucken. Und ihr werdet es natürlich gemerkt haben, all die Sachen, die ich erzählt habe, sind vollkommen der Wahrheit entsprungen. Sind natürlich gelogen. Das muss ich jetzt aus rein rechtlichen Dingen sagen. Nein. Steffen, hast du was von der Werbung zu dieser Serie oder hast du irgendwas von dieser Serie mitbekommen? Genau, ich habe die Werbung von der Serie mitbekommen. Du hast die richtig. Was war nochmal die Werbung? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß zudem so ein bisschen... kleinere Details eben, dass Bjarne Mädel eine Rolle hat, dass auch Olli Schulz irgendwann mal auftauchen soll und dass das Ganze irgendwie von der Bild- und Tonfabrik produziert wurde. Viel mehr weiß ich dazu allerdings bisher noch nicht, aber allein der Umstand, dass es die Bild- und Tonfabrik mitproduziert hat, reicht für mich schon aus, dass ich mir die Serie auf jeden Fall noch angucken werde. Sehr gut. Gute Entscheidung, Steffen. Ich werde jetzt hier ein leidenschaftliches Plädoyer dafür führen, warum du die Serie angucken solltest. Das Ding ist nämlich... Weil die Bild- und Tonfabrik mitgemacht hat. Richtig. Und weil ich auch wissen will, wie man Drogen schnell verkauft. Nein. Bild- und Tonfabrik, die sind natürlich auch verantwortlich für die Shows von Jan Böhmermann oder Jan Böhmermann ist mit dabei. Das nun mal vielleicht mit zur Einordnung. Und wer vor allem dort mitgeschrieben hat, ist Stefan Tietze aus dem Podcast UFO. Mhm. Der auch bei der Bild- und Tonfabrik oder auch bei Gute Arbeit Originals mitgemacht hat, zusammen mit Florentin Will, den man ja als Beefträger aus Neo Magazin. Und hat gemeinsam Podcast zusammen mit Florentin Will, nämlich das Podcast UFO. Genau, schön, das hätte ich dabei sagen sollen. Das Ding ist, der hat jetzt eine Serie mitgeschrieben, die von der Bild- und Tonfabrik rausgekommen ist für Netflix und die Serie heißt How to Sell Drugs Online Fast und handelt von Moritz. Das, was ich gerade so ein bisschen über mich fakehaft erzählt habe, ist im Endeffekt seine Geschichte. Eine Mitschülerin kommt aus Amerika zurück, hat sich sehr verändert und Moritz geht davon aus, dass dass sie halt andere Interessen hat und deswegen baut er einfach ein Drogengeschäft aus. Das klingt jetzt so ein bisschen unwirklich, aber wenn man die Serie so ein bisschen schaut, ist das Gute daran, dieser Moritz, dieser Darsteller, der bringt es auch so ein bisschen gut rüber, falls du Social Network gesehen hast, so ein bisschen diesen Vibe so ein bisschen mit rüber zu geben. Nämlich, es ist ein Nerd. Die erste Folge heißt, glaube ich, auch Nerds werden Bosse oder Today Nerds, Overnight Bosses, irgendwie sowas. Und man merkt, der kennt sich aus. Man erkennt sich aus in allem, was online betrifft und digital und hat halt seinen Kumpel Lenny, der ist halt an den Rollstuhl gefesselt, aber kann ansonsten sehr gut mit im Dark, also mit Coden und sowas. Und unser Hauptdarsteller Moritz, der ist im Endeffekt derjenige, der so ein bisschen den CEO spielt. Aber da gibt es halt. Es ist, ich habe in Wikipedia mir mal angeguckt, unter was sie einkategorisiert wird. Und da würde ich dich einfach gerne mal fragen, was du unter Coming of Age verstehst, Filme, Serien, ist jetzt gerade mal egal, aber was ist für dich Coming of Age? Das ist eigentlich so ein Genre, was was jemanden beim Erwachsenwerden begleitet. Mhm. So. Und würde ich das jetzt mal verkürzt interpretieren. Letztlich fast schon die Übersetzung des Wortes. Und es wird hier als Coming-of-Age-Comedy-Serien Wikipedia aufgeführt, wo ich nicht zustimmen würde. Denn für mich ist Coming-of-Age, was ja auch damit zu tun hat, irgendwie erwachsen zu werden. Aber das, was die Hauptfigur oder die Leute, die in dieser Serie behaftet sind, wollen eigentlich nicht erwachsen werden, sondern sie wollen Drogen verkaufen, um Leute zu beeindrucken. Das hat für mich eher weniger mit Coming of Age zu tun. Und du hast schon ein paar Gastauftritte sozusagen erwähnt. Aus Gründen der Spoilerhaftigkeit werde ich dich nicht spoilern, indem ich noch weitere Gastauftritte sozusagen durchgebe. Das wäre jetzt gemein, weil es gibt ein, zwei sehr lustige Gastauftritte, die du sehr witzig finden würdest. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du auch später nochmal, wenn du es gesehen hast, mir nochmal sagst, wie du es fandst. Es gibt zum Beispiel eine tolle, also diese Serie versucht mit einer interessanten Ästhetik. Sie sieht nämlich überhaupt gar nicht so richtig deutsch aus, sondern es hat so eine amerikanische Ästhetik. Und es versucht auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen jugendlicher zu erzählen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, in der der Hauptprotagonist selber sagt, okay, ihr müsst euch das jetzt nicht unbedingt anhören, das ist wie man MDMA sozusagen, was das macht mit einem. Und er benutzt so ein bisschen die Bandersnatch-Funktion zu sagen, dann drückt doch einfach hier unten auf Überspringen. Und dann steht da unten wirklich so ein Button, bei dem man hätte Überspringen drücken können. Wollte ich aber nicht, weil ich es gerade so interessant fand. Und da du Bjarne Mädel schon angeführt hast, die Charaktere oder die Schauspieler mitmachen, sind alle rundweg fantastisch. Auch Bjarne Mädel als Professor Buber, glaube ich, ist ein super geiler Drogenhändler, der so richtig eklig ist. Also der ist, hat so ein bisschen was Tatortreinigermäßiges, aber mit verschlagen kriminell. Und ich habe mir heute auch noch ein kleines Special angesehen auf Rocket Beans TV bei dem Format Bada Binge, wo die beiden, der Hauptdarsteller und Stefan Tietze, zu Gast waren. Und der Hauptdarsteller meinte so, ja, der Bjarne Mädel schlägt auch mal in dieser Serie so zu. Und er hat da echt zugeschlagen. Und er meinte so, der musste danach der Hauptdarsteller erstmal eine Pause einlegen, weil der so krass hart zugeschlagen hat, weil Bjarne Mädel einfach richtig schauspielert, also richtig in die Rolle reingeht. Fand ich schon super, als ich das gehört habe. Die Frage ist natürlich, wie realistisch ist sowas Ganzes? Es ist natürlich auch, hat immer so ein bisschen was in Richtung Breaking Bad-mäßiges. Damit muss ich solche Sachen, die mit Drogen oder sowas zu tun haben, ja immer ein bisschen messen. Hier ist natürlich die Maßgabe so ein bisschen anders, weil das natürlich Jugendliche sind. Und wenn du mit einer kriminellen Sache anfängst, ist es natürlich auch immer noch weitergehen kann. Ich kann die Serie nur empfehlen, also wirklich richtig krass gut empfehlen, weil sie ist witzig auf der einen Seite, sie hat ihre witzigen Elemente, sie bricht auch gerne mal die vierte Wand, also wo du dann denkst, so, okay, jetzt spricht er mit einem selber, das gibt es zwischendurch auch nochmal. Und diese Folgen sind kurz, ich glaube, sie sind immer nur eine halbe Stunde, es sind 6 Folgen, also schönes, schönes Kontingent zusammen. Und ich habe jetzt auch vorhin nochmal mir durchgelesen, das basiert sogar auf einer wahren Geschichte. Das wusste ich gar nicht. Okay. Es hat wohl in den 2000ern, ich habe jetzt nur einen Satz dazu aufgeschrieben, hätte es wohl einen Drogenverkäufer, einen jugendlichen Drogenverkäufer gegeben, der Shiny Flakes geheißen hätte. Und das wäre die Grundlage gewesen, der hat zwar alles alleine aufgebaut und dieser ganze Plot ist nicht dahinter, aber die haben sich wohl dadurch inspirieren lassen. Und ich finde auch, dass sie sehr gut rüberbringen, wie Jugendliche ihre ganzen sozialen Medien benutzen. Das wird auch in anderen Podcasts oder Videos immer so mit durchgegeben. Sie zeigen, wie wirklich, wie heutzutage Jugendliche Social Media benutzen, also WhatsApp. Die richtigen Smileys werden angezeigt. Es wird nicht wie bei Tatort irgendwie ganz kurz mal der Text aufgeblinkt, so sieht keine SMS aus, sondern es wird da so geschrieben, dass man auch das Gefühl hat, da wurde richtig viel recherchiert. Und deswegen kann ich diese Serie auch nur empfehlen. Und da ich jetzt wirklich nicht spoilern möchte, bleibt es bei meiner Empfehlung für dich, Steffen, und auch für all die anderen. Und ihr könnt euch ja mal, wenn ihr es durchgeguckt habt, ja einfach mal die anderen Empfehlungen von anderen Podcasts oder Videos anschauen. Da gibt es auch ein paar nette Sachen. Die Spider Binge, was ich jetzt geguckt habe, ist eingeschränkt empfehlbar, weil halt sehr empfehlbar, weil natürlich der Autor und Stefan Tietze und der Schauspieler mit dabei sind. Dort ist aber so in der Folge ist der Moderator, geht immer zu sehr darauf ein, dass ein anderer Moderator fehlt und das macht es dann nicht ganz so schön. Aber zurück zur Serie, sehr schön, guckt sie euch an, kann ich nur empfehlen, wenn ihr was zu lachen habt, aber auch gleichzeitig mit Spannung verfolgen wollt, wie das immer weitergeht, weil Cliffhanger können sie auch, das ist das Problem. Deswegen bleibst du dran. Okay. Ja, hast du noch eine Frage? Ja. Nö, ich habe nur noch eine kleine Erwähnung dazu. Guckt euch die Serie an, weil sie ist witzig, hast du gesagt. Als erstes dachte ich, wenn das jetzt der Abschluss wäre, das wäre eigentlich schon wieder perfekt. Ja. So als Grundbeschreibung. So erinnert mich ein bisschen an den Wahlslogan der Partei. Bitte wählt die Partei, weil sie ist gut. Ach so. Basti, kurze interne Diskussion, also bitte mal kurz nicht zuhören, liebe Zuhörer. Wie zu erwarten war es halt so, dass wir viel über die Avengers gesprochen haben. Und wir haben jetzt noch jede Menge Themen hier auf der Liste stehen, aber ich fürchte, wenn ich so ein bisschen auf die Uhr gucke, dass wir das, gut, wir haben jetzt schon lange keine Episode mehr gemacht. Es wird halt eh eine längere Episode, aber ich fürchte, wir kriegen das auch deswegen trotzdem alles nicht mehr runter. Deswegen für mich jetzt oder an dich die Frage, ich habe jetzt zum Beispiel hier erstmal noch drei feste Themen draufstehen, von denen würde ich dich bitten, jetzt einfach mal eins dir auszusuchen. Okay, dann den letzten Film, den du angebracht hast, würde mich sehr interessieren, deine Meinung. Der mit A anfängt. Genau. Na, ich war natürlich wieder im Kino, ich habe natürlich... Das ist deine Antwort auf meine lange Empfehlung zu How to Sell Drugs. Mann, du hast nicht mal eine Frage gestellt. Du gehst direkt zu deinem nächsten Thema. Ich fühle mich da nicht so gewertschätzt. Hallo Steffen, ich bin auch schwanger mit meiner Frau, ja. Ich bin Kovale, heißt das. Ich habe das gegoogelt. Du hast erklärt, warum man die Serie gucken sollte. Ich habe gesagt, das passt für mich alles. Und hinzu kommt der Aspekt, dass es die Bild- und Tonfabrik gemacht hat. Das ist für mich schon Überzeugung genug. Und deswegen kann ich dem nur zustimmen. Ohne, dass ich das gesehen habe. Ich habe auch Gefühle, ja. Doch, ich hab ne Frage, wie lange dauert denn so eine Episode? So blöd, das habe ich genau so erzählt. Das habe ich auch genau gesagt. Da habe ich gerade nicht zugehört. Da siehst du mal, wie gut du zuhörst, weißt du? Ja, da war gerade hier meine Dings da, die wollte auch noch was wissen. Seit 8 Monaten laufe ich hier mit so einem dicken Bauch rum, weißt du, und es kommt kein Anruf, weißt du, es gefällt dir alles total. Ja, nee, meine Mitarbeiterin hatte da wahrscheinlich gerade eine wichtige Frage in dem Moment, deswegen. Ich kann sie gerne nochmal beantworten, es dauert eine halbe Stunde eine Folge. Ja, und wie viele Folgen gibt's da? Okay, gehen wir zum nächsten Thema, Steffen, das war der riesige Spaß. Nee, jetzt ernsthaft nochmal, wie viele Folgen gibt's da? Ich glaube, es sind 6 Folgen. Und gibt es da noch eine zweite Staffel hinterher? Ist noch nichts bekannt. Okay. So. Was mache ich hier eigentlich? Ach, was habe ich dich vermisst? Ja, ich mich auch. Aladdin, du hast 3 Wünsche frei, ja? Genau. Pass auf. Ich war natürlich wieder im Kino. Wo geht der Steffen rein, wenn er ins Kino geht? Am liebsten in den Disney-Film. Ne? Sowas wie Avengers. Oder kann man heutzutage nur in Disney reingehen? Ja, klar. Pass auf. Es gab vor einiger Zeit schon mal die Ankündigung, gibt es ja jetzt oft, dass Disney viele ihrer Zeichentrickklassiker in Realfilmen umsetzt. Und bei dem einen oder anderen Film habe ich mir immer so die Frage gestellt, muss das sein? Ergibt das Sinn? Und warum muss das sein? Mhm. Und dann habe ich mir den einen oder anderen Film auch angeguckt, fast alle eigentlich. Und zwar bei dem Dschungelbuch fand ich es ein bisschen komisch, die Umsetzung, obwohl das John Favreau gemacht hat. Okay. Da war ich jetzt nicht ganz so zufrieden mit. Der auch Iron Man 1 gemacht hat, ne? War sehr nah am Original schon entlang gehangelt haben, aber dann noch so ein paar Veränderungen drin hatten, wie zum Beispiel King Louis, der relativ merkwürdig dargestellt war. Und und so Sachen halt. Dann gibt es den Ansatz, wir nehmen den klassischen Stoff und machen daraus aber so ein bisschen einen anderen Blickwinkel oder eine Fortsetzung mehr oder weniger davon, wie zum Beispiel, das war bei Malefiz was zum Beispiel, also Maleficent war es der Fall, dass man das Ganze so ein bisschen aus der Sicht von der Schurkin betrachtet, oder auch bei Alice war das, glaube ich, so, dass man das so ein bisschen anders dargestellt hat. Und dann gibt es noch den Ansatz, wir nehmen einen bekannten Film und nehmen aber nur so die Grundprämisse und basteln da noch ein bisschen was drumherum. Das war zum Beispiel steht auch auf der Liste, kommen wir dann aber irgendwann demnächst mal dazu, mhm. bei Dumbo der Fall. Okay. Und deswegen war ich jetzt ein bisschen gespannt, wie wird es jetzt bei Aladdin sein. Da ging es mir noch ein bisschen voraus, bei Die Schöne und das Biest hatte ich das ja auch so, da war das dann wiederum so, dass man da auch die Grundstory genommen hat, aber so in Nuancen noch kleine Sachen dazu gedichtet hat. Und so ein bisschen die Erwartungshaltung hatte ich dann jetzt hier auch. Es war aber dafür dann doch relativ nah am Original. Es war also eigentlich fast komplett 1:1 umgesetzt, wie im Original auch. Nur eben, dass es jetzt alles mit realen Darstellern stattgefunden hat. Und ein bisschen skeptisch war ich halt auch, nicht wegen der Optik, sondern wegen der großen Fußstapfen, die da ein gewisser Robin Williams hinterlassen hat, wie dann der Will Smith praktisch dann den Genie darstellen wollte oder würde. Ja, da war ich. Ja, bitte? Ja, melden auf. Ich wollte nur eine Anekdote einstreuen, danach kannst du es einfach übergehen und weiterreden, wie du sonst so gern machst. Und zwar hatte ich mal einen Quiz gespielt, bei dem ich die lange Zeit gedacht habe, dass meine Frau auf als Lieblingsfilm von Disney angeben würde Mary Poppins. Ne? Ist ja auch von Disney, mhm. richtig? Und dann hat sie mich prüfern aufgeklärt. Nee, das ist schon falsch. Also wie man nach 7 Jahren halt seine Frau gut kennt. Das ist Aladdin. Und Aladdin okay. Ist auch einer, also er kommt nicht, wir beide haben ja schon mal unsere Lieblings-Disney-Dinger, was haben wir da gemacht? Doch, haben wir gemacht. Das war natürlich König der Löwen, da kommt nicht vieles ran. Aber ich erinnere mich auch bei Aladdin dran, ich rede jetzt natürlich von Zeichentrickfilmen, ich habe die Realverfilmung nicht gesehen. Und da ist natürlich für mich auch ganz prädestiniert die deutsche Fassung von Aladdin total mit dem Genie im Kopf geblieben, weil ja auch die Serie danach auch noch kam und dort der Genie immer noch dieselbe Stimme hatte. Und meine Lieblingscharaktere waren, und die sind mir auch wichtig, wie die dargestellt werden, Genie, Iago und der Teppich und Abu. Also eigentlich sind für mich die Nebencharaktere sehr viel wichtiger als die ganzen Hauptcharaktere. Wie ist das in dem Realfilm? Ist das gut gemacht worden, alle? Dazu muss ich gleich nochmal kurzen Schwenker machen, und zwar, wir waren ja auch in dem Musical Aladdin, und da haben sie das nämlich kaputt gemacht. Zu einem großen Teil zumindest. Also der Genie war klasse, der Genie rettet auch das ganze Musical, aber gerade Abu haben sie kaputt gemacht, indem sie den einfach in 3 Menschen aufgeteilt haben und in 3 menschliche Charaktere, und auch Iago war ein menschlicher Charakter und Teppich hatte halt überhaupt kein Eigenleben in dem Sinne. Das war einfach nur der stumpfe fliegende Teppich. Okay. Und da hatte ich halt auch so ein bisschen die Befürchtung, dass das eventuell jetzt im Film auch so gemacht wird, wenn das dann vielleicht sogar eine Umsetzung von der Musical-Variante werden würde. Zum Glück kam es eben nicht so. Iago und Abu sind im Film drin und sind auch tatsächlich so wie im Zeichentrickfilm. Also Abu ist der treue Sidekick von Aladdin. Hat seinen eigenen Charme, spricht natürlich auch wie im Original nicht, und Iago ist der beratende Vogel an der Seite von Jafar. Dem Bösewicht. Und, genau, und auch die Rolle hat er hier inne, und das funktioniert also prima. Bekommt auch dann nochmal gegen Ende eine etwas größere Rolle, im wahrsten Sinne des Wortes, und aber da spoilere ich jetzt an der Stelle nichts. Und wirst du dann verstehen, wenn du den Film irgendwann mal gesehen hast. Und wie gesagt, mit der Umsetzung bin ich absolut zufrieden. Alle Charaktere oder fast alle Charaktere top besetzt. Ich komme gleich nochmal dazu. Aber Aladdin top gecastet. Der passt wie die Faust aufs Auge. Jasmin sowieso. Wunderbar umgesetzt. Der Sultan sieht ein bisschen anders aus als im Zeichentrickfilm. Hat er einen riesigen Hut? Der hat so einen Turban halt, ne, okay. Logischerweise, aber der hat erstmal mehr Rauschebart, aber gut, das hatte der im Zeichentrickfilm auch. Mhm. Aber das war ja eher so der kleine, untersetzte, tickliche und auch so ein bisschen dümmlich dargestellte. Und das ist jetzt hier in dem Film nicht. Was ich aber für den Film absolut in Ordnung finde, dass man das den so ein bisschen modernisiert oder zeitgemäßer dargestellt hat. Und kommen wir für mich zum wichtigsten Part, das ist natürlich Genie, weil du weißt es, nach Goofy, mein zweiter Disney-Lieblingscharakter ist Genie in der Darstellung von Robin Williams, logischerweise. Aber gut. Bitte? Wusste ich nicht. Hast du mir noch nicht erzählt. Hab ich dir garantiert schon irgendwann mal erzählt. Da will ich Beweise sehen. höre die letzten Episoden. 23, genau. Ja, okay, erst kann. Plus Specials. genau. Also, das natürlich riesen Fußstapfen, in die er da treten muss, was insofern schon mal ein bisschen unfair ist, wenn man das ganz nüchtern betrachtet. Aber deswegen habe ich ihm da auch so einen gewissen Bonus einräumen wollen. Und hätte ich aber in dem Sinne auch gar nicht machen müssen, weil er macht das gut und er macht seine ganz eigene Interpretation daraus, die trotz allem sehr dynamisch und sehr witzig daherkommt und natürlich in dem Sinne etwas zeitgemäßer oder auch sein eigenes Ding ist, weil er da sehr viel so Hip-Hop-Elemente natürlich mit reinbringt und sowas. Aber sensationell gut umgesetzt. Passt auch super wie die Faust aufs Auge. Der einzige Charakter, mit dem ich so ein bisschen Probleme hatte, war tatsächlich Jafar. Weil wenn du den Film, den Originalzeichentrickfilm siehst, Jafar taucht auf und du siehst ihm sofort an, das ist der Bösewicht hier. Das ist, da läuft überhaupt kein Zweifel. Der kommt mit so einer Kühle daher und du weißt sofort, was Sache ist. Auch so die Darstellung. Halt. Das ist halt so dieses typische Bad Guy Face, was der da hat, was dann auch bei Scar ja super funktioniert hat später. Oder Shere Khan. König der Löwen oder Shere Khan genauso richtig. Die drei sind für mich immer die bösesten gewesen. Also kann ich mir das näher. Ist was dran, ja, ja. Ähnlich. Fast sogar würde ich sogar noch Hades mit dazu nehmen von Herkules, der auch so ein bisschen in die Richtung ging. Mhm. Aber da hat er immer noch so dieses freundliche, so dieses schleimige, freundliche, so. Ja, aber zurück zu Jafar. Also wie gesagt, im Zeichentrickfilm nimmt man ihn das sofort, da weiß man sofort, was Sache ist. Und vielleicht wollte man das hier so ein bisschen aufweichen, indem man sagt, naja, vielleicht hat er auch nochmal irgendwie eine andere Motivation dahinter, indem man da sich bewusst für einen Typen entscheidet, der erstmal gefühlt einiges jünger ist als der Original-Jafar und auch im Grunde daherkommt erstmal wie so ein Strauchdieb, also ein etwas älterer Aladdin im Grunde. Mhm. Das wird auch so ein bisschen dargestellt, dass er so im Grunde eine ähnliche Vorgeschichte vielleicht sogar hat und also es wird zumindest so angedeutet, dass man ihm da einfach so ein bisschen eine andere Herangehensweise, aber da fehlt dann irgendwo so ein bisschen die Motivation dahinter, warum er dann das tut, was er tut. Und man gibt ihm zwar eine gewisse Motivation, aber die kommt mir jetzt nicht so ganz rüber. Also irgendwie war der mir ein bisschen zu austauschbar. Also da hätte man auch irgendeinen anderen Schurken theoretisch nehmen können oder was. Also der hat mich so am wenigsten überzeugt, aber das auf hohem Niveau gemeckert. Also das macht den Film trotzdem nicht schlecht. Ja. Okay. Du hast es, glaube ich, nicht erwähnt, aber wenn ich richtig doch noch zusammenkriege, geht es doch bei Aladdin eigentlich nur darum, dass Aladdin, der eigentlich einfach nur ein reinfacher Straßendieb ist, sich in Jasmin verliebt hat und ihr Herz erobern will und deswegen sich in irgendeiner Form mit Jafar, glaube ich, irgendwie verbündet oder irgendwie so. Es ist die Geschichte, so die Situation gut wiedergegeben. Ich versuche gerade den Zeichen. Die Situation ist es so, ist es so der Moment, den Jafar ausnutzen kann, um über Aladdin halt an die Wunderlampe zu kommen. Das ist der Ausgangspunkt. Er hat ja auch nur erstmal das Ziel, an die Wunderlampe zu kommen und dann sein späteres Ziel, was man ja auch aus dem Originalfilm kennt, zu erreichen. Nämlich, dass er dann eben plötzlich Sultan wird, was ihm aber auch nicht reicht. Also bei Jafar hat man in der Motivation so ein bisschen drin, so dieses Prinzip, was man aus einem klassischen Märchen kennt, und zwar der Fischer und seine Frau. Kennst du das? Ja, sag mir was, ja. Ja, wo dann die Frau, also wo dann der Fischer praktisch einen Fisch fängt, einen verzauberten Fisch, und der sagte, hier, hallo, ich bin verzauberter Fisch, wenn du mich freilässt, hast du einen Wunsch frei. So, dann wünscht er sich halt einfach erstmal ein bisschen anständigeres Leben, so nach dem Motto, ja, ich will nicht mehr jeden Tag ans Meer gehen müssen und fischen, sorg mal dafür, dass ich ein bisschen ausgesorgt habe, so nach dem Motto, und geht dann nach Hause, und dann sagt die Frau halt, das ist ja alles gut und schön, aber da hätte man ja theoretisch noch mehr draus machen können. Und das steigert sich dann halt immer mehr, dass sie ihn immer wieder zum Fisch zurückschickt und bis sie halt Päpstin ist und dann auch noch Herrscherin der Welt werden will und so weiter und so fort. Und das ist so die Motivation die hier auch der Jafar inne hat. Das war, glaube ich, im Originalfilm auch schon so ähnlich, wobei man das hier nochmal so ein bisschen mit der Keule geschwungen in die Richtung getrieben hat. Deswegen das mit der Motivation so ein bisschen, ich weiß nicht so ganz genau, aber ja, hat trotzdem ganz gut funktioniert und ist ein super Film geworden. Das heißt, alle Leute, die auch den Zeichentrickfilm gut finden, sollten sich das auf jeden Fall auch anschauen. Ja, ja, okay. Kann ich nur sagen. Also ich höre jetzt auch so aus der Disney-Community mit den Leuten, mit denen ich so über was weiß ich, Facebook-Gruppen oder sowas zu tun habe, dass den viele sehr gut gefunden haben, den Film. Ähnlich wie bei Die Schöne und das Biest. Den fand ich ja sehr gut. Hm? Ich kann den Originalfilm. Ja, den fand ich auch sehr gut. Das war ja das, was ich vorher gesagt habe. Bei Die Schöne und das Biest fand ich halt den Mehrwert dazu, dass man da einfach noch so ein bisschen was mehr erklärt hat in Richtung der Dorfbewohner zum Beispiel, beziehungsweise deren Verhältnis zu den verwandelten Leuten im Schloss, wo dann ja auch auf einmal Verbindungen da waren, die so eindeutig im Zeichentrickfilm nicht abgezeichnet waren. Was ist denn, ja? Habe ich das überhört oder gab es auch Mehrwert jetzt bei Aladdin, den du, hast du das schon rausgestellt? Nee, okay. Nee, also bei Aladdin tatsächlich würde ich das jetzt so in dem Sinne nicht sagen. Man hat doch mal, ein Ding hat man auch mit einer relativ dicken Keule noch angepackt, und zwar einfach, dass man zeitgemäß MeToo und so weiter und so fort Jasmin einfach so ein bisschen moderner und selbstbewusster dargestellt hat, was sehr ich sehr gut fand. Ja, mhm. Ja. Mhm. Ja, auch gut. Okay, dann muss ich mir den auf jeden Fall noch anschauen, weil ich fand ja. Den Film und aber auch die... Geht er auf jeden Fall mit Bianca rein, das wird ihr gefallen. Genau, wahrscheinlich erst in einem Jahr. Zu Hause dann. ich fand nämlich auch damals die Serie fantastisch. Die Serie habe ich dann immer nachher sogar noch mehr geliebt, weil die immer in meinem Zeichentrick-Programm zusammen mit Bonkers, der Listige Lux und sonst was auf Super RTL früher lief. Da fand ich auch den Titelsong immer, Arabische Nächte und so weiter und so fort, fand ich fantastisch. Dann wird dir der Anfang super, dann wird dir der Anfang super gefallen, das ist schon mal versprochen. Okay. Und was aber noch ist, ist ein kleiner Wehmutstropfen am Ende, beziehungsweise naja, will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist eine leicht andere Auflösung als okay. Im Originalfilm. Ich kann mich auch nicht mehr an die Auflösung des Original-Zeichentrickfilms erinnern, wobei ich mir Happy End jetzt gerade im Kopf natürlich vorstelle. Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen. Ja, aber gerade weil du ja nochmal gesagt hast, dass du die Zeichentrickserie gut fandest danach, was mir genauso ging, die wäre jetzt so nach dem Kinofilm nicht mehr möglich. Okay. Warum, wirst du dann sehen. Okay, ja. Das heißt auch für mich, weil ich mir so gerade ein bisschen im Kopf durchgeschossen ist, Bösewichte in Disney-Filmen haben ja auch immer einen sehr markanten Auftritt. Das hast du jetzt gerade bei Jafar gesagt. Hatte er nicht so gehabt? Hatte der im Zeichentrick eigentlich auch einen eigenen Song? Auch, ne? Jafar? Im Zeichentrickfilm, weißt du das? Weil die fand ich ja auch immer gut. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, König der Löwen, den Song von Scar. Genau. Da weiß ich das sofort, welchen du meinst, aber bei Aladdin, meine ich, hatte der keinen. Mhm. Ich finde ja zum Beispiel, oder auch ein guter Bösewicht-Song aus einem, finde ich persönlich Klassiker, aber der neuzeitlich war ja auch immer, wie heißt der nochmal, der Küss den Frosch, den Bösewicht-Song davon, den fand ich ja auch mit den Masken und sowas, den fand ich ja auch fantastisch. Mhm. Die finde ich auch immer gut, weil die sind auch auf der einen Seite auch, wenn ich dann überlege, da sind Kinder drin, sind die immer so an der Grenze des schon Gruseligen, damit man weiß, das ist definitiv der Bösewicht. Also der hat nichts Gutes vor, und das ist natürlich bei König der Löwen mit Scar nochmal getoppt worden, also ziemlich krasse Marker gesetzt worden. Deswegen habe ich gerade überlegt, hatte Jafar einen Song, aber okay. Also zumindest hier in der Realverfilmung jetzt war keiner. Mhm. Dafür hat Jasmin nochmal einen zusätzlich bekommen, der aber, wie gesagt, eben genau das unterstreichen soll, was ich vorher gesagt habe, dass sie so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommt. Und die Leute, mit denen ich das zweite Mal in dem Film war, die fanden den nicht so gut. Die fanden das halt so nach dem Motto, naja, das muss ja jetzt sein, dass Disney dann nochmal einen Song dazu schreibt, also auch von Alan Menken übrigens, der auch den Originalscore gemacht hat. Mhm. Das muss ja jetzt sein, weil das ja bei Elsa auch schon so super funktioniert hat. Finde ich in dem Moment gar nicht, weil, wie gesagt, das unterstützt halt in dem Moment wirklich eben die Prämisse, die sie hier jetzt noch zusätzlich dazugenommen haben, eben, dass Jasmin so ein bisschen selbstbewusster daherkommt. Und dazu passt der Song halt ganz gut. Oder eigentlich perfekt. Und hat mir super gefallen. Ist so eine typische Disney-Pop-Nummer, ja klar. Aber das ist nun mal bei Disney so. Ja, ne? Aber warum sich auch darüber aufregen? Stell dir vor, es wäre jetzt nichts drin gewesen. Dann hätten sie darüber gemeckert, dass nichts drin gewesen wäre. Das wäre ein bisschen altmodisch gewesen. Hätte ja auch sein können. Ja, weiß ich auch nicht. Also Man kann ja dann auch vorskippen, wenn es einem nicht gefällt, wenn man das Ganze dann irgendwann auf Blu-ray nochmal guckt. Okay, stimmt. Ich dachte gerade, im Kino wäre es komisch. Ja. Mach weiter den Scheiß! Aber ist halt nun mal drin und wie gesagt, auch da gibt es halt unterschiedliche Meinungen. Also wie gesagt, ich hätte es jetzt natürlich nicht vermisst, wenn er nicht drin gewesen wäre, weil er dann halt einfach nicht da gewesen wäre, weil man das gar nicht gewusst hätte. Aber jetzt, wo ich weiß, dass er drin ist, Entschuldigung, das war wieder ein Zeitreise-Ding. Oh Gott, aber, ich wusste es gerade. Jetzt wo ich weiß, dass er drin ist, würde ich ihn vermissen, wenn er nicht, also, weißt du, wenn sie ihn jetzt wieder rausnehmen würden, wegen Kritik oder was auch immer. Nö. Was Disney nicht machen wird. Nee, machen sie auch nicht. Aber lass das doch drin. Ist doch cool. Also, es ist halt dann halt nochmal ein kleiner Unterschied zum Originalfilm und es macht den Originalfilm nicht kaputt. Korrekt. Ja, das ist immer das, was ich immer wieder sage bei Leuten, die sich da über sowas aufregen. Also, wenn dir das nicht gefällt, dann guck halt den Originalfilm und fertig aus. Ja, und gut ist. Und den Originalfilm kann ich mir auch immer wieder angucken, trotz dass ich jetzt den neuen Film kenne. Also das ist ja... Den haben die nicht kaputt gemacht? Okay. Ja? Nur ein ganz anderer Ansatz von dem Ganzen. Oder ein ganzer... Ich weiß. Ich habe mich gerade ein bisschen aufgeregt. Ja, du hast dich aufgeregt, ne? Hab ich gemerkt. Ich höre dich nicht mehr, Basti. Hi. Ich höre dich nicht mehr. Gar nicht mehr. Jetzt wieder. Achso. Ich sag, hast dich ein bisschen aufgeregt, ne? Hast dich aufgeregt. So. Ja. Sorry. Kein Problem. Muss ja auch sein, unter Disney-Fans gibt's ja verfeindete Gruppen, die sagen, pro Zeichentrickfilm und pro Realfilm. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin auch bei Die Schön und das Biest. War mir in dem Film, habe ich den Original den Zeichentrickfilm und fand den auch okay. Mhm. Also. Ja, so eng sehe ich das auch nicht. Also, wie gesagt, ich gebe dem Ganzen immer eine Chance und bei dem einen Film funktioniert das super. Also jetzt bei Aladdin hat es super funktioniert, bei Die Schön und das Biest hat es auch super funktioniert. Selbst bei Maleficent hat super funktioniert. Bei Dschungelbuch fand ich es jetzt eher für meinen Geschmack unnötig, aber da gibt es wieder andere, die finden das super. Also kann ja jeder für sich selber entscheiden, wie er das Du kennst ist. Doch die Kanon-Fetischisten. Es muss alles Kanon sein. Frag mal nach Star Wars. Hallo, ja. Da fangen wir ganz andere Diskussion an. Hallo. Ja. Ja, freut mich. Dann muss ich mir den auf jeden Fall noch anschauen in einem Jahr. Ja. Ich habe, du hast gesagt, mit Blick auf die Uhr, deswegen würde ich jetzt mit meinem zweiten Thema oder mit meinem nächsten Thema, was ich angeführt habe, nur kurz behandeln. Ich würde dir nur einen kleinen Empfehlungsreigen geben, weil ich dir schon vorher gesagt habe, wir haben uns jetzt so lange nicht miteinander gesprochen, dass ich bestimmt noch 8 Millionen Sachen im Kopf habe, die ich empfehlen will. Ich mache es aber immer nur kurz und du greifst einfach ein, wenn du sagst, das ist jetzt interessant, da hätte ich mal eine Nachfrage journalistischerweise, Markus, landsmäßig. Und zwar, original steht hier in unserem Zettel drin, dass ich Good Girls 2 beschreibe, ich habe diese Serie nochmal genommen. Wir haben ja vorhin auch über How to Sell Drugs Online Fast gesprochen. Ist auch wieder eine aus dem Milieu, normale Menschen begehen Verbrechen. Die habe ich aber extra genommen, weil es ist Premiere, eine Serie, die ich und Bianca gucken. Das ist sehr selten. Wir haben ein paar Serien, die wir überschneidend gerne gucken. Ich quäle sie zum Beispiel sehr gerne mit Roseanne. Am Anfang hat sie es noch gerne geguckt, aber sie kennt nicht meine Binge-Fähigkeiten, Sachen wirklich bis zum Erbrechen zu gucken. Das ist eine Fähigkeit, die werde ich mir auch irgendwann mal in so ein Stärkeheft über mich selber irgendwo reinschreiben, wo ich sage, kann Serien bis zum Erbrechen gucken. Also wirklich. Da könnte ich schon mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Kannst du Roseanne noch gucken? Ja. Ich weiß jetzt, auf was du hinausgehen willst, ja, auf diese ganze neuartige Thematik. Ich betrachte einfach, das Interessante ist, wenn du die alten Folgen von Roseanne anguckst, dann ist das schon sehr komisch. Also sie muss betrunken gewesen sein, als sie das durchgegeben hat, weil in der Serie sind die liberalsten Menschen, die ich kenne, die auch mit allem gar keine Probleme haben. Deswegen. Oder sie ist einfach nur eine gute Schauspielerin. Ja? Es ist, eine gute Schauspielerin. Es ist auf jeden Fall die Familie und die Probleme, die dort dargestellt werden, sind einfach, sind akut, glaube ich, immer noch bei jeder Familie, die irgendwie, mit sowas rumstreiten. Und ist eine etwas realistischere Sitcom als Bill Cosby Show. Den kann ich mir übrigens nicht mehr anschauen, weil das ist eine ganz andere Dimension für mich. Ja. Da tut es mir weh. Da tut es mir richtig weh. Aber Roseanne habe ich erstens nicht so krass mitbekommen. Ich weiß, was sie gemacht hat. Ich kann übrigens auch nur empfehlen, da haben wir schon die erste kurze Empfehlung, The Conners, die Nachfolgeserie von Roseanne. Die haben wir auch geguckt, ja. Ist auch sehr schön. Kann man auch gut gucken. Auch wenn John Goodman wirklich Goodman. Sehr dünn und alt geworden ist, aber das ist ein anderes Thema. Aber er spielt trotzdem noch, er spielt trotzdem seine Rolle super. Also das super, immer noch. Finde ich faszinierend, ja. Good Girls 2 handelt im Endeffekt von drei Hausfrauen, die alle unterschiedliche Probleme haben, finanzieller Natur letztlich, und die aufgrund dessen eine Bank ausrauben. Das ist in der ersten Staffel passiert. Jetzt denkt man sich, okay, ein Bankraub überfallen, und wie ich vorhin schon gesagt habe, eine kriminelle Handlung lässt immer eine weitere folgen. Das war schon in der ersten Staffel so. Dann haben sie irgendwann angefangen, Falschgeld zu verticken und so weiter. Das ist jetzt kein großartiger Spoiler, weil ich rede hier über die zweite Staffel. Und diese Probleme spitzen sich sozusagen in dieser Staffel noch mehr zu. Da geht es auch schon in Richtung Verrat und so weiter und so fort. Es hat immer noch seine lustigen Momente, ist aber in Staffel 2 schon ein bisschen ernster geworden, weil auch die Thematiken ernster sind. Ist eine Serie, die ich jedem empfehlen kann, der halt Richtung normale Menschen machen kriminelle Sachen und müssen damit ihrem Privatleben gleichzeitig nur zurechtkommen, sich angucken können. Super Serie. Und da Bianca sie mitguckt, kann ich sie auch nur empfehlen. Sie sind also für mehr Leute als nur für mich Nerd was. Sondern es ist wirklich, also wir haben da manchen Sachen schon ziemlich einen unterschiedlichen Geschmack, wie bei, wie heißt sie nochmal, Kimi Schmidt. Das fand ich zum Kotzen. Das fand ich furchtbar. Da habe ich eine Folge mitgeguckt und habe sofort gesagt, ich gucke da jetzt nicht mehr mit, dann werde ich aggressiv. Aber die Serie kann man sich schön anschauen, ist auf dem Boden geblieben. Natürlich biegt die so ein bisschen an manchen Sachen die Realität, damit das so ein bisschen funktioniert. Gut gemacht und immer vor allem nach den Charakteren so ein bisschen ausgehandelt. Eine Empfehlung. Eine zweite Empfehlung, die ich für dich habe, ist ausnahmsweise was ganz anderes, Steffen. Es ist eine Buchempfehlung. Ich mach's mal ganz kurz. Jetzt müsstest du es vielleicht ein bisschen sehen können, ist wahrscheinlich spiegelverkehrt. Ja. Du kannst ja also jetzt mal gerade die Aufgaben machen, zu gucken, wie das Buch heißt. Ja. Kannst dann gleich den Titel sagen. Ich stelle ein Buch vor, ganz kurz, das Konflikte in der Welt von den Leuten von Logo. Ich weiß nicht, kennst du Logo? Diese Kindersendung, die einfache Sachverhalte sozusagen für Kinder aufbereitet. Ja. Das ist von zwei Leuten, die bei Logo mitarbeiten, und dort drin werden so Konflikte erklärt, wie, was hat es sich mit Nordkorea auf sich, was ist mit dem Islamischen Staat, was ist der Konflikt bei Erdogan und die Türkei. Das klingt alles sehr trocken, ist sehr super einfach geschrieben, weil auch mein Problem ist, ich arbeite zwar bei einer Hilfsorganisation, wo sowas sehr wichtig sein kann, aber aufgrund der Komplexität der Nachrichten, die jeden Tag auf uns einprasseln, ist es mal gut, ein Buch zu haben, das einfach sagt, okay, Erdogan hat das und das und das gemacht und das ist das Problem in der Türkei, das und das und das und das. Kann ich nur empfehlen. Wie heißt das Buch? Ja, zeig's doch mal kurz. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Herr Professor hat den Test bestanden, er kann lesen. Ich verstehe die Welt nicht mehr, kann ich nur empfehlen, habe ich von einer Arbeitskollegin empfohlen bekommen und hat sie mir auch ausgeliehen. Ich lese es gerade durch, ist relativ einfach schnell zu lesen. Und wenn wir schon bei Lesen waren, kommen wir jetzt zu meiner Abschlussempfehlung zum Thema Schreiben. Etwas, was ich Steffen besser zeigen kann als erklären, aber da gebe ich nur mal ganz kurz meinen Spleen mit durch. Ich habe mir eine Schreibmaschine gekauft, und zwar eine Schreibmaschine. Was? Ja, ich habe mir eine Schreibmaschine gekauft, wie sie in den 90ern akut war, also gar keine richtige Schreibmaschine, einen sogenannten Word-Prozessor. Das zeige ich Steffen mal ganz kurz. So sieht das klobige Ding aus. Okay. Es ist eine sogenannte Alpha Smart. Warum habe ich mir das angetan? Wir haben doch einen Computer. Naja, ganz einfaches Beispiel. Warum wenn du am Computer sitzt. Hast du das angetan? Du hast doch einen Computer. Bitte? Sehr gut, Steffen. Warum hast du das angetan? Du hast doch einen Computer. Danke für diese gute Frage. Dafür habe ich dich hier. Und zwar, was ist das Erste, was du machst, wenn du am Computer mal wirklich einen Text schreiben willst? Du gehst auf YouTube, dann gehst du wahrscheinlich auf irgendwas mit You, was eine andere Nachfolge hat, und bist dann ziemlich stark beschäftigt mit anderen Dingen. Steffen überlegt jetzt. Ja, bei Steffen hat es Klick gemacht. Der war nämlich gerade auf YouTube. Und You-Professor war ich. Ja, natürlich, Herr Professor. Und habe ich mir geholt für ablenkungsfreies Schreiben. Funktioniert überhaupt kein Stück im Moment, weil ich angefangen habe, vor dem Computer zu tippen. Nein, ich habe es versucht. Ich habe aus Zeitgründen es wirklich nicht mehr geschafft, mich zu sortieren. Ich habe angefangen, eine Geschichte, die ich schon seit längerem schreibe, darauf anzufangen. Problem dieser Alpha Smart ist, die werden nicht mehr hergestellt, hat ein amerikanisches Tastaturlayout. Y gleich Z Problem. Ja, ich weiß, sehr spannend, Herr Professor. Wir sind aber auch gleich durch. Steffen gellt hier wirklich alles voll. Hat auch bis jetzt noch keine Frage gehabt. Das heißt, alles, was ich bis jetzt erzählt habe, ist so interessant, dass er einfach sagt, da nicke ich zu, das kaufe ich mir auch. Und ja, und jetzt noch. Wie funktioniert die mit Batterien oder was? Die funktioniert, die hat intern einen Akku eingebaut und den kann man über die über USB aufladen, habe ich mittlerweile rausgefunden, weil sonst wäre es anstrengend geworden. Das heißt, du kannst sie auch als Tastatur an den Computer anschließen. Genau, ich könnte. Das Geile ist, wenn du darauf einen Text geschrieben hast und verbindest sie mit einem Kabel, dann sieht es so aus, als würde diese Tastatur den ganzen Text simulieren. Du sitzt davor und wenn du ganz viele Sachen geschrieben hast, geht das, als wärst du so ein Hacker. Das macht riesig Spaß. Und eine letzte kleine Empfehlung ist keine Empfehlung, sondern einfach eine Angeberei, mit der ich mich mein Umfeld schon in den letzten Wochen genervt habe. Denn ich habe so etwas versucht, wie eine Epiphanie zu kriegen. Steffen, weißt du, was eine Epiphanie ist? Ich habe den Begriff schon mal gehört, aber müsste es mir trotzdem noch mal erklären. Okay, ich weiß auch, wo du den Begriff gehört hast, nämlich im Simpsons, der Film. Da habe ich ihn auch das erste Mal gehört. Und zwar ist Homer dann unterwegs, um eine Epiphanie zu kriegen und versucht das rauszukriegen, indem er seinen Kopf zwischen einer großbusigen Oma steckt. Ich weiß nicht, ob du den Simpsons-Film gesehen hattest oder nicht mehr so im Kopf hast. Und ich habe es versucht durch Wandern. Viele machen den Jakobsweg. Ich habe nicht mehr so viel Zeit dafür. Deswegen habe ich etwas gemacht, was in unserer Umgebung sehr häufig ist. Nämlich einmal pro Jahr ist da 7 auf einen Streich. Das heißt, es werden die 7 Gebirgsberge, das sind hier total tolle Hügel, die sehr anstrengend sind, hochzugehen. Wenn du nur einen hochgehst, hast du schon keinen Bock mehr. Ich bin an einem Tag alle 7 mit einem Kumpel gegangen. Das hat 7 Stunden gedauert, 26 Kilometer, 1900 Höhenmeter und es hat geendet in etwas, was ich wieder Steffen zeige, in einer meiner allerersten Goldmedaille. Ich habe nämlich gesagt, ich habe für 10 Euro, glaube ich, mitgemacht, mit dem Hinweis, wenn ich es schaffe, kriege ich diese Goldmedaille. Und nach dem ersten... Ja, für 10 Euro einfach kaufen können. Jetzt auch einfach kaufen können. nach meinem ersten Hügel, dem sogenannten Drachenfels, die ist sehr bekannt hier in der Umgebung, habe ich auch Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, ich würde am liebsten hier oben liegen bleiben. Warum weiß ich das noch so gut? Weil du kennst mich ja, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Als ich schnaufend und prustend an dem Stand zurückgekehrt bin, an dem wir losgegangen sind, gab es eine Diskussion, wo dann sowas gesagt wie, wer wird es denn? Und ich habe gedacht, was ist denn da los? Und dann kam, auf einmal habe ich gehört so, ach, der 1000. ist bald da, der 1000. Ankommer. Und ich so, ja, ich kann ja nicht der 1000. Ankommer sein, bei mir steht eine Nummer drauf. Wenn du losgegangen bist, hast du eine Nummer bekommen. Hat der Richelzahn in dem Moment nicht kapiert. Denn du hast nochmal eine Nummer bekommen, wenn du angekommen bist. Die macht den Stempel auf meinem Blatt, steht da 1000 drauf. Kommt eine Frau zu mir und fragt so, wie haben Sie sich denn so dafür trainiert? Ja, gar nicht. Ich habe wirklich nichts gemacht vor. Ich bin einfach hingegangen. Ja, und was haben Sie so gedacht? Ja, also beim ersten Drachenfels, bei der ersten Besteigung habe ich gedacht, ich würde am liebsten da oben liegen bleiben. Und dieses Zitat findet sich von vor 3 Wochen in dem Generalanzeiger unserer Zeitung hier vor Ort. Riesengroß in dem Artikel zum Thema Siegengebirgswanderung. Ich wäre am liebsten oben liegen geblieben, Anführungszeichen, Bastian Richelzagen. Und ich gedacht so, typisch, dass für mich das faulste Zitat da drin steht. Nachwirkungen davon waren, ich konnte eine Woche lang nicht mehr richtig laufen. Nicht aufgrund des Muskelkaters, sondern weil die Innenseiten meiner Schenkel, bin ja was dicker, so aneinander gerieben haben, dass sie, naja, ich will nicht ins Detail gehen, es war sehr anstrengend. Aber ich bin sehr stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Und jetzt habe ich meine Angeberei jetzt auch hier in den Podcast-Äther gemacht. Ich habe alles vollbracht, ich bin raus, ciao. Mach's gut. Ciao. Stopp, nee, wir müssen noch über ein Thema müssen wir noch reden. Ja. Wie geht's mit deiner Schwangerschaft, Basti? Meiner Schwangerschaft, ja, du hast ja schon zwischendurch mitbekommen, dass ich ein bisschen emotional bin und mit einem kleinen Elefantrüssel hängt schon raus, ne? Ich hab schon Schwangerschaftshosen an auf jeden Fall, damit auch alles reinpasst. Es gibt einen Begriff dafür, Steffen. Der Begriff nennt sich Kuvade. C-U-U-V-A-D-E. Das ist das Syndrom, wenn Männer in der Schwangerschaft so sehr mitleiden, also die hormonelle Ausdünstung, die Frau so von sich gibt, mit ihren tollen Sachen, die sie aufgrund der Stimmungsschwankungen und sowas kriegt, mit auf den Mann übergehen. Das heißt, wenn mich ich in den letzten Wochen oder Monaten ziemlich scheiße verhalten habe, habe ich das immer drauf geschoben, habe gesagt, sorry Leute, ich bin Kuvade, ich kann nichts dafür. Sorry, dass ich es jetzt überfahren habe, ich bin Kuvade. Ich sollte kein Auto mehr steuern. was willst du denn wissen zum Thema? Frag mich doch mal aus, bevor ich zu viel verrate. Ich sag nur so viel, wie der Journalist mich fragt. Was fragt man denn da? Wie fühlen Sie sich so in Ihrer Schwangerschaft? Ja, ich muss sagen, ich muss ziemlich oft... Autopobade jetzt. Ich muss ziemlich oft auf die Toilette, wie Sie schon gemerkt haben. Ich kann auch nicht mehr... Ich weiß nicht mehr genau, wann ich eigentlich auf Toilette gehen muss. Ich bin immer froh, wenn ich von einem Stuhl aufstehe und weiß, er ist nicht nass. Das ist super, ja. aber tatsächlich ist es doch so, also wir haben jetzt wirklich das letzte Mal gesprochen, nachdem kurz bekannt war schon, dass ihr schwanger seid, ja? Also dass Janke schwanger ist. Ja. Wie war das denn jetzt für dich so in der Zeit? Also ich meine, man hört ja da immer so abenteuerliche Geschichten. Ich meine, ich kann es ja jetzt selber auch nicht wirklich einschätzen, weil das bei uns ja nicht der Fall ist. Aber man hört ja immer so Sachen wie, die Frau hat halt gerade ganz am Anfang dann so ein paar Stimmungsschwankungen und gerade auch so im Essverhalten spiegelt sich das so ein bisschen wider, dass er dann auf einmal Dinge isst, die sie sonst normalerweise so in der Kombination gar nicht essen würde und sowas. Hast du sowas in dem Sinne auch erlebt oder ist das so ein urbaner Mythos, der da einfach nur so durch die Gegend geistert? In Bezug auf Bianca ist das urbaner Mythos bezüglich der Essenssachen. Mhm. Am Anfang der Schwangerschaft, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, war es schon eher so ein bisschen schlecht, dann ging es zwischenzeitlich sehr gut. Wir sind jetzt im 9. Monat. Da ist es wieder so ein bisschen so, sie meint zwischendurch, sie würde explodieren. Da kann ich nachvollziehen, dass sie auch keine Lust mehr hat. Dass ich das so ein bisschen abbekomme, ist dann für mich auch alles in Ordnung. Mit Essen ist es einfach so, sie hat zwischendurch mal von, sie isst gerne sehr süß, auf herzhaft umgewechselt. Wo ich auch gedacht habe, so, warum steht diese Frau so abartig auf Leberwurst? Woher kommt diese Sucht? Also sie wurde fast leberwurstsüchtig. Und ich glaube, es existiert auch so der Wunsch bei ihr, glaube ich, das Erste, was sie macht, wenn das Kind raus ist, dass sie sich eine große Rolle Leberwurst in das Krankenbett reinlegt. Hol mal den kleinen Leberwurst aus dem Kindergarten. Ich bring mir Leberwurst mit. Möchtest du vielleicht, bevor ich jetzt immer Baby sage oder sowas, vielleicht näheres Wissen zu diesem Baby? Hast du dazu vielleicht Fragen? Ja, ist es rund? Ist es eckig? Was? Laut Ultraschallergebnissen ist es eher rund. Und sehr, sehr schüchtern, so wie es aussieht. Hat immer die Hand vorm Gesicht. Ja. Okay. Dann jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt gerade gleich keinen Tonausfall gibt, weil irgendwie hat das, also das nächste Mal nehmen wir doch wieder Skype. Ich weiß nicht, ob es an Discord liegt. Okay. Wenn du Sachen sagst, immer in den spannendsten Momenten wird irgendwie hier... Das ist mein Beeper, damit du das nicht mitkriegst. Ja, ich merke das schon. Ich hoffe, das nimmt auch alles auf, aber das scheint ja zu funktionieren wahrscheinlich. Ne? Ja. Gut, was ist denn jetzt? Junge oder Mädchen? Ja, dazu hätte ich direkt eine kleine, schöne Geschichte. Ich muss dazu sagen, ich hatte eine Präferenz und die hieß und dann, okay, der war jetzt extra, das war jetzt gerade extra von mir. Ach so, ich wollte gerade sagen, das gibt's doch nicht. Ich wollte mal gucken, wie du ausflippst. Ja, und zwar, meine Präferenz war, meine Präferenz war Mädchen. weil ich so dieses kleine Prinzessin-Syndrom hatte, ich habe halt natürlich an Frozen gedacht, eine meiner Lieblingsfilme, und habe gedacht, dann könnte ich mit ihr schön im Winter singen, lass sie Schlitten fahren. Irgendwie sowas habe ich mir im Kopf vorgestellt. Bianca hatte irgendwann zwischendurch im Geschäft gestanden vor den Jungsklamotten und meinte so, ich hab's im Gefühl, ich glaub, das wird ein Junge. Und ich so, Nee. Wir waren bei einer Ultraschalluntersuchung. Solange der Papa da noch was machen kann, wird es nicht. Richtig, solange ich da was machen kann. Wir waren bei einer Ultraschalluntersuchung, die so häufig gemacht werden, bei einem Professor. Dieser Professor ist eigentlich kein Mensch, sondern ein Roboter, der vielleicht ein paar Floskeln drauf hat. Ansonsten ein seelenloser Apparat, der einfach wirklich alles abtastet. Und der redete so vor sich hin, also er murmelte vor sich hin und meint, und wir hatten dann, Bianca und ich, irgendwas drüber gesprochen und dann fragt er uns so, was haben Sie gerade gesagt? Und ich so, ja, wir haben uns gerade überlegt, ob er oder sie, also das Baby, das und das und das hat. Und dann guckt er mich so an, ja, es wird ein Junge. Und Basti? Ja, und es wird ein Junge, hat er dann einfach so ganz trocken gesagt. Also er hat wirklich angefangen zu reden, ja, bla bla bla, es wird übrigens ein Junge, bla bla bla bla. Also er hat noch nicht mal Gesetz gesagt, es wird ein Junge, sondern er hat zwischendurch erwähnt, ja, er hat das und das und das. Und ich gucke ihn so an und dann gucke ich ihn zurück und sag so, Herr Professor, Sie können doch jetzt nicht einfach in einem Satz abtun, dass wir hier einen Jungen haben, einfach so lapidar nebenher. Und dann guckt er mich so an und dann hat es bei mir Klick gemacht und dann habe ich gesagt, dann zeigen Sie mir den Penis. Das war so meine erste Reaktion. Professor, immer noch der Roboter, total ungeachtet, machte weiter bei meiner Frau. Okay. Und dann kam zum Schluss, kam von ihm auf einmal so trockener Satz, so jetzt muss ich mal zwischen die Beine. Diese Ultraschalluntersuchung, die er gemacht hat, war nur auf dem Bauch. Und ich im Kopf so, Freundchen, ne? Wenn du meiner Frau jetzt zwischen die Beine gehst, ne? Dann gehe ich dir mal zwischen die Beine und reiß dir was ab, ne? Ich war richtig so aggro. Ich so, jetzt reicht's im Kopf. Ich wollte gerade schon so. Und dann guckte Bianca mich an und meinte so, Basti, jetzt guck doch mal zwischen die Beine. Und ich so, okay. Hä? zwischen welche Beine denn jetzt? Und dann gucke ich so hoch. Du musst dir vorstellen, links neben mir war ein riesiger Monitor. Ach so. Hm. Und da meinte Bianca, du sollst auf den Monitor gucken. Es ist ein Junge. Mhm. Und dann hat der Professor rangezoomt und hat mir den Penis von meinem Jungen gezeigt. Es ist also ein Junge, habe ich also rausgefunden. Nach ein wenig holprigem Start. Dann habe ich mich damit auch abgefunden. Ja, der Junge hat auch schon einen Namen. Den Jungen haben wir uns dann, den Namen haben wir uns schon vor einem Jahr festgelegt. Und damit finde ich ganz ohne Spiele klarkommen, dass du jetzt sagen, wie er heißt. Naja, also, ich glaube, ich weiß es schon. Ja, dann erzähl mal. Ich glaub, wir hatten es schon mal davon. Hatten wir ja schon mal, dann habe ich die letzte Folge nicht genau genug gehört. Ja, nee, nicht on air, irgendwie hier in unserem Chat, dann haben wir es dann doch schon mal gehabt. Und zwar, aber da hatte ich die ausführliche Geschichte von eben noch nicht. Mhm. Es hatte ja was mit euren beiden Vornamen zu tun, ja. weil die beide mit B anfangen und sowas. Der Basti ist eingefroren. Aber er ist noch da. Er hat eine steife Miene. So, und bei dem Spiel. Und ich glaube, es hat auch damit was zu tun, wie du in diesem tollen Bericht da von Quarks und Co. genannt wurdest. Ne? Mhm. Ja. Also dürfte es Benjamin sein. Genau, also Benjamin oder, nicht, es ist Ben, aber Ben. Benjamin ist die richtige Form. Ja. Also er soll Ben heißen, genau. Und wenn es ein Mädchen gewesen wäre, hätte es Palina geheißen. Das wäre dann ein bisschen etwas extrovertierterer Name. Bei Ben fanden wir einfach Ben schön. Genau, und das Schöne ist, damit du dich als Mann noch nutzloser fühlst, ich meine, diese Ultraschalluntersuchung war auch für mich schon persönlich, wo ich gedacht habe, so, Idiot. Das kommt dir in der Frauenarztpraxis immer wieder vor, dass du denkst, Idiot. Das wird wahrscheinlich auch bei der Geburt noch häufiger passieren. Aber der Gipfel aller Idiotenhaftigkeit, den kannst du dann nicht auch nur bei der Geburt auch später, wenn das Kind dann da ist. Und korrekt, du wirst so immer der Idiot bleiben. Aber im Geburtsvorbereitungskurs hast du wenigstens dabei noch Publikum. Ja. So gab es bei diesem Geburtsvorbereitungskurs einen Basti-Moment, der fast passiert wäre, der fast passiert ist, der zum Glück nicht passiert ist. Er hätte passieren können. Aber ich meine, wenn es passiert wäre, wäre es sehr lustig gewesen. Ich habe diesen Moment auch noch später dazu benutzt, aber ich erzähle mal ganz kurz folgendermaßen. Und zwar unsere Geburtsvorbereitungskursfrau Hebamme ist eine von diesen altgedienten Hebammen, die alle Erfahrungen der Welt haben. Die wissen auch immer alles sofort besser. Klar, die haben ja schon 80 Millionen Kinder auf die Welt gebracht. Okay. Und dann erzählt sie in der ersten Stunde von, wie das eigentlich mit dieser Geburt so passiert. Basti, der viel zu lange, wie er von seiner Mutter bestätigt bekommen gesagt hat, viel zu lange geglaubt hat, dass die Kinder einfach auf den Bauch herauskommen. Wie das anatomisch möglich ist, müsste den kleinen Basti fragen. Ich möchte nicht das Alter sagen, bis wohin ich das noch geglaubt habe. Viel zu lange, wie ich mittlerweile rausgefunden habe. dann sagte sie, ja und dann platzte hier die Blase. Und dann habe ich mir in meinem Kopf so gedacht, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das gesagt hat, habe ich mir gedacht so, ich fand das schon immer krass. Kannst du dir das vorstellen, dass bei jeder Geburt von einer Frau die Harnblase kaputt geht? Oh je. Ja, das habe ich wirklich gedacht. Dann hat sie zum Glück nachher Fruchtblase gesagt. Und ich habe das erste Mal gemerkt so, du bist ja ein richtiger Vollidiot. Du bist ja ein richtiger, richtiger Vollidiot. Aber ich freue mich nicht davor, das jetzt wie hier zu sagen. Ich habe es noch mal anders benutzt, um ein bisschen. Ich habe nämlich eine Präsentation gehabt in meiner Arbeit, also völlig aus dem Kontext heraus, in dem ich etwas vorstellen musste. Ich nenne es jetzt mal Wissensdatenbank. Dabei habe ich das präsentiert und habe dann dieses Geburtsvorbereitungskursding als Beispiel für uns gesagt, habe so, ja, wer sich nicht mit der Geburt auskennt, kann hier gucken und sowas. Und manchmal, da stellt man sich auch einfach ziemlich banale Fragen. Und da habe ich dann dieses Erlebnis mit dieser. Und dann habe ich nur gesagt, ja, und ich habe ja auch bis vor kurzem auch noch gedacht, dass bei jeder Geburt die Harnblase platzt. Mhm. Und da haben mal die Frauen bei uns auf der Arbeit ungefähr 1 bis 1,5 Minuten lang durchgelacht. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, ich glaube, ich habe sehr viel Credibility gerade mit Kompetenz gerade verspielt. Aber ist mir gerade scheißegal. Ich arbeite jetzt schon seit 3 Jahren da. Und ich gebe es gerne offen zu, ja, ich habe bis noch dieses Jahr gedacht, dass bei Frauen die Harnblase platzt, wenn ein Kind kommt. Und zwar immer. Und ich stehe dazu. Und ja, ich habe bis zu einem viel zu späten Alter auch noch gedacht, dass die Kinder aus dem Bauchnabel rauskommen. So ist das halt, Leute. Aber jetzt bin ich klüger. Jetzt weiß ich, dass die Geburt ein ekelhafter Scheißprozess ist. Ja. Na, dann bin ich mal gespannt, was du dann du wirst ja sehr wahrscheinlich auch mitgehen, ne, zur Geburt. Ich habe gedacht, ich gehe in die Kneipe, wie es ja so meine Art ist. wie das halt die Männer von heutzutage. Die Männer von heutzutage. Nein, ich werde natürlich mitgehen. Ich erwarte von dir, dass du da gefälligst mit dabei bist und jetzt zur Seite stehst. Ich werde die Pferdeatmung anwenden. Ja. Das ist ein sehr guter Tipp. Pferdeatmung anwenden ist immer sehr schön. Ja. Wann ist es denn jetzt so weit theoretisch? Also es gibt ja da immer so gewisse Berechnungen, ja, bis da und da könnte es passiert sein. Stichtag, so nennt man das. Stichtag ist nicht der Zeugungstag, sondern Stichtag ist der Tag, an dem das Kind rauskommt. Oh Mann! Oh Mann! Den musstest du jetzt aber unbedingt da runterbringen, ne? Und auf jeden Fall Stichtag der Geburt. Bis wann hast du denn geglaubt, dass der Stichtag der Tag ist, an dem das Baby gezeugt wird? Zum Glück habe ich das nie geglaubt. ist der 30.06. ist offiziell. Und ja, okay. Ich wette auf den 24. Bianca auf den 2. Juli. Okay. Und bis dahin heißt es Daumen drücken. Ihr habt eine Wette laufen, ne? Eine amtliche oder was? Bitte nochmal? Ihr habt eine amtliche Wette laufen. Wir haben sozusagen eine amtliche Wette laufen. Es gibt gar keinen Einsatz, aber ich wollte ihr nett gegenüber sein und sie wollte ihr gegenüber selber sehr unnett sein, weil ich denke mir so, du hast jetzt schon keinen Bock mehr. Da ist 24. netter als 2. Juli. Aber Time will show. Man sagt, Erstgeborene brauchen immer länger. Mhm, okay. Wie wird es sein? Wie werdet ihr euch das aufteilen? Weil es gibt ja eine gewisse Elternzeit, die kann man sich ja auch so ein bisschen untereinander aufteilen. Mhm. Finanziell gesehen. Es gibt ja nicht mehr so das klassische Rollenklischee, dass jetzt der Mann dann halt die ganze Zeit arbeiten geht und die Frau bleibt dann halt zu Hause, sondern das, wie gesagt, wird sich heute ganz gern aufgeteilt. Ja, wir nehmen das klassische Rollenklischee. Oh, okay. Kein Problem. Man kann ja als, sozusagen, wenn die Frau dauerhaft zu Hause bleibt, hat man als Partner dann noch 2 Monate, die man sozusagen mit vollem Elterngeld zu Hause bleiben kann. Einfach finanziell ist es für uns besser, wenn ich weiter arbeiten gehe. Und dementsprechend habe ich von meiner Elternzeit, also ich habe jetzt 4 Wochen Urlaub, sobald er kommt. Und dann habe ich nochmal 2 Monate Elternzeit, die werde ich einmal Anfang nächsten Jahres nehmen. Dann ist ein halbes Jahr rum und dann nochmal Mitte nächsten Jahres, dann ist 1 Jahr rum. Dann können wir vielleicht mit dem Kleinen auch in Urlaub fahren. Das ist so einfach die gute Idee. Ja. Genau. Ja. Ja, und dann freuen wir uns alle. Ich bin im Endeffekt, ich weiß nicht, ob das letzte Mal auch schon so war. Ich sitze ja jetzt hier nur noch wirklich in den Resten meines ehemaligen Arbeitszimmers. Es ist ja wirklich ziemlich krass zusammengeschrumpft. Ja. Ich kann also noch nicht mal die Hände ganz ausbreiten. Ich komme schon überall an den Senden dran, weil alles, was dahinter ist, hinter dem Horizont, mein Kleiner, wird alles das dir gehören, ist das Kinderzimmer. Kleiner Mufasa. Dahinter Simba, da ist ein kleiner Mufasa, kleiner Simba. Dahinter ist das ganze Kinderzimmer. Das ist wirklich, wenn du hier so dass die Bücher wegnehmen würdest, würdest du dahinter nur Kinderzeug sehen. Und das ist auch schön so. Das finde ich schön. Ja, okay. Dann nochmal ein Tipp von mir. Also, wenn du Tipps sagst, nehme ich als Papa immer gerne an. Die kommen von allen Seiten. Her damit. Wenn du sagst, Urlaub nach dem ersten Jahr schon mit dem Kleinen, klar, super Idee, aber wenn ihr irgendwann überlegt, mit dem Kleinen mal ins Disneyland zu fahren, wartet bitte, bis der so 3, 4 ist, bis er wirklich alles erfassen kann und dann lohnt sich das erst. Ich wollte den mit Goofy und Mickey Mouse erschrecken, indem ich ihn mit einem halben Jahr da reinschicke, damit er für den Rest seines Lebens Albträume hat vom Disney-Konzert. Das wird nicht funktionieren. Verdammt. Ja. Weil er ist überall. Ja. gebe ich dir recht. Also vorher würde ich auch nicht machen. Ich würde gerne mal ins Disneyland und dann mit Kind macht natürlich noch mehr Spaß. Ja, weil, also so aus eigener Kindererfahrung herausgesprochen, ich war halt nie im Disneyland als Kind und das fehlt mir schon so ein bisschen. Und wenn das Kind in die Richtung affin wird und sowas, ist ja auch nicht hundertprozentig gesagt. Ich mein, es könnte auch Fußball und Bier stehen, dann bin ich raus. Dann macht Bianca die Erziehung. Dankeschön, tschüss. Völlig andere Interessen hat, aber ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass das Kind irgendwie auch so ein bisschen Disney-affin eventuell werden könnte. Hallo, hier ist Herr Disney, komm zu uns. Ja. Und für Kinder ist es natürlich nochmal was ganz anderes, wenn die das schon erleben dürfen. Also von daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, tut ihm den Gefallen und wenn da irgendwie Affinität vorhanden ist und dann ja, sagt Bescheid, ich stelle mich da auch gerne zur Verfügung und gehe mit denen zu, von Disney-Figur zu Disney-Figur oder so. Das wird was für unseren Podcast, würde ich sagen. Bitte? Das wird was für unseren Podcast, würde ich sagen. Dann haben wir die nächste Generation dabei. Ja, ja. Das ist auch ein gutes Stichwort, diese ganze Schwangerschaftsthematik, weil du hast es ja am Anfang ja schon so ein bisschen reingebracht, Steffen, bezüglich unseres Podcastes. Es wird natürlich in nächster Zeit, also mein, unser Aktualisierungsrhythmus ist eh der höchste, den man sich vorstellen kann. Wir brauchen immer so ganze zwei Jahreszeiten dazwischen, bevor wir weitermachen können. aber im Ernst gesprochen, es wird natürlich schon vom Terminischen, also auch hier in diesem Raum wahrscheinlich etwas anstrengender werden, aber ich möchte eigentlich dieses Hobby beibehalten. Meine Idee war es aber auch schon zwischendurch, immer wenn wir so lange Durchstrecken gehabt haben, dass man zwischendurch auch entweder A, Specials macht, die von einer Person kommen, wo es ein interessantes Thema gibt. Da arbeite ich ja für mich schon so ein bisschen was runter. Ich glaube, von dir hatte ich mir letztens auch irgendwas aufgeschrieben, muss ich dir nochmal, können wir nochmal nachher besprechen oder wenn es mir nochmal einfallen sollte, dass man ruhig auch mal, wenn man so ein Thema hat, wo man sagt, da möchte ich auch gerne mal noch länger so ein bisschen drüber besprechen, oder man überlegt sich, okay, man findet ein Thema, wo man zu zweit vielleicht auch kürzer drüber sprechen kann, weil du hast ja zum Beispiel eine Theaterfolge, hast du manchmal zum Beispiel in den Raum geworfen, das hätte dich jetzt mal interessiert mit Fragen zu Theaterspielen oder was das so alles war, was ich da jetzt mit so meinem Theaterverein mache, Und deswegen wäre meine Überlegung halt zu gewesen, Podcasten bleibt dann halt noch mehr auf dem Niveau, wenn wir können. Das wird dann bei meinem Terminkalender jetzt auch sehr viel anstrengender. Aber wenn jemand von uns beiden irgendwie ein Thema hat, was so sehr auf Interesse stößt und wo man denkt, okay, da könnte derjenige auch so ein bisschen länger drüber erzählen. Wenn ich zum Beispiel überlege, okay, ich könnte jetzt hier dieses, was ich heute über Game of Thrones erzählt habe, könnte ich ja auch nochmal in längerer Form erzählen, alleine, weil das vielleicht für dich auch nicht ganz so interessant ist oder du willst dich nicht spoilern lassen. Wäre zum Beispiel eine Idee, das vielleicht als Plattform zwischendurch zu nutzen, zu sagen, okay, ich lade mal ein Video, damit mal ein Lebenszeichen von so, oh, wir machen zwischendurch mal wieder eine WhatsApp-Special-Folge, die sind ja ein bisschen anders zu machen. Die waren ja auch immer ganz okay. Machen wir uns vielleicht Gedanken im Hintergrund drüber, aber ich würde gerne das Projekt am Laufen behalten, weil auch unsere ganzen Fans mir am Herzen liegen. Also zum Beispiel S. Lepschner oder Schmischelshagen, tolle Typen, also kommentiert weiter so bei uns. Nee, also auch die Special-Folgen, die wir zum Beispiel zur Musik gemacht haben, egal wie viele Leute sich das angehört haben, die haben mir zum Beispiel sehr am Herzen gelegen und ich glaube, du hast glaube ich auch ein paar Sachen, wo du sagst, ich zum Beispiel alle Disney-Filme nochmal gucken, fände ich auch super, würde ich auch mitmachen, den Spaß. Ich bin dafür, alles zu haben. Es ist halt, wie es immer ist, wenn man hier zeitlich etwas eingespannter wird durch Kind, dann muss ich viel mehr Workarounds machen. Also wenn man spontan Zeit hat, dann kriegen wir vielleicht irgendwie Folgen noch hin. Aber der Aktualisierungsrhythmus wird, glaube ich, nicht besser. Nee. Ja, schau mal. Lass uns mal überraschen. Ja. Du musst dich ja sowieso auch erstmal an die neue Situation so ein bisschen gewöhnen und dich da reinleben und oder ihr beide auch. Und deswegen erstmal keinen Stress und wir gucken, wie das bei euch anläuft. Und dann kann man immer noch sagen, okay, es gibt den einen Tag in der Woche, der gehört dir halt für dich und dann kannst du ja sagen, ob du den dann für den Podcast opfern möchtest. Ein Tag pro Woche, Steffen, danke, das wäre, glaube ich, schon Heiligtum. Ich glaube, den kann ich vergessen. Ja, das, also, das ist so eine Sache, da muss man sich zurechtfinden. Also, ich meine, klar. Es ist auch schon jetzt so, ich bin ein Mensch, ich brauche zwischendurch auch einfach mal rohen Freiraum für mich. Die Wohnung ist sehr klein, das muss ich jetzt einfach hier mal dazu sagen. Habt ihr da nochmal Ambitionen irgendwie? Ja, das ist aber sehr teuer, alles in der Umgebung, muss man einfach dazu sagen. Und dann müsste ich mir auch überlegen, ob ich vielleicht irgendwie mit Ortswechsel auch direkt andere Sachen umändere, um finanziell dann ein bisschen anders ausgestattet zu sein. Weil meine Frau will halt auch länger in Elternzeit gehen, das ist ihr gutes Recht. Und das sind alles so Überlegungen, die muss man halt, also ab jetzt denke ich nur noch nicht mehr in eine Person, sondern jetzt denke ich bald in vier Personen. Denn ich zähle meine Katze mit, das vergessen die Leute immer. Immer wenn ich sage, ich habe bald einen vier Lebewesen-Haushalt, kommt immer, wie du vier, ihr seid jetzt hier dritt. Nein. Die dicke Katze will auch gefüttert werden. Und wenn die dicke Katze nicht genug kriegt, dann wird die Katze dünn und dann wird sie anstrengend. Dann kann sie nämlich wieder laufen. Ja, also es kommt eine Spannung. Kann man sie einfach bequem durch die Gegend rollen, aber dann, wenn sie wieder auf das Regal springen, dann wird's interessant. Uiui. Ja, wenn sie auf Ben das erste Mal trifft, bin ich eh schon gespannt, wie das ablaufen wird. Eieiei. Naja, sehr gut, gespannt. Ich bin auch mal gespannt, was du dann sagst, aber ich habe da so eine Idee, wie das ablaufen kann. Also ich würde mir da jetzt nicht zu viele Gedanken machen, aber jede Katze ist natürlich auch anders, muss man sehen. Ja, aber, Zoe ist eine Diva. Okay. Zoe ist einfach eine Diva, aber deswegen bin ich gespannt. Wir hatten eine kleine Anekdote aus meiner Kindheit, wir hatten einen Colorpoint-Kader, und der war auch sehr eigen. Der hatte so seine eigenen Macken und Interessen und so weiter und so fort. Und das kommt so von der Mischung her so ein bisschen auch von den Siam-Katzen. Und das hast du dann schon so ein bisschen gemerkt. Also der war da schon sehr eigen. Aber was der war halt total kinderlieb. Und meine Schwester kam auf die Welt. Da war ja schon ein Jahr oder so da oder zwei. Und Dann kam die auf die Welt und der hat die beschützt, als wäre sie sein eigenes. Ne? Und dann später hatten wir auch noch Hunde mit im Haushalt. Jetzt keine großen Hunde, Yorkshire Terrier waren es. Und die Hündin und der Kater, die haben sich nie verstanden. Also typisch Hund und Katz, könnte man jetzt sagen, aber die waren jetzt keine erbitterten Feinde, aber die sind sich so gut, es ging aus dem Weg gegangen. Und eines Tages kam noch ein Welpe dazu, also ein männlicher Welpe, weil meine Mutter damals irgendwie so ein bisschen in die Richtung ging, dass er so ein bisschen züchten wollte und so weiter und so fort. Also da auch so einen kleineren Zwinger, so ein bisschen mit Nachwuchs und so, dass man dann die Hundewelpen an Interessierte abgeben kann und so weiter. Jedenfalls kam es dann dazu, dass dann ein jüngerer Welpe dazu kam, der eben für diesen Zweck dann war, dass er dann halt praktisch mit ihr ein Paar gibt. Das hat auch funktioniert, aber er war halt jünger schon mal und das kam bei dem Kater schon mal viel besser an. Also der war hoch interessant für ihn, weil war halt jung und man kann fast sagen, das war dann so ein bisschen Vater-Sohn-Verhältnis. Mhm. Und irgendwann kam es dann natürlich dazu, dass die ersten Welpen kamen und die durften dann wirklich tatsächlich alles mit dem Kater machen. Also da gab es ein wunderschönes Foto. Es sitzen beide so kleiner Hund, kleiner als die Katze halt, und der Kater halt auf der Fensterbank und haben so Nase an Nase. Also richtig zollig, ja. Also deswegen, mit dem Kater hat man also echt wahnsinnig Glück, der war kinderlieb ohne Ende. Zwischendurch gab es auch nochmal eine andere Katze, bevor die Hunde da waren, ja. Da war es auch eher so, dass er sich mit der kaum verstanden hat. Aber als die dann irgendwann mal Kinder hatte von einem anderen Kater, weil er war kastriert, war das alles geschmolzen. Also die waren dann die besten Freunde, die beiden. Und die Kinder hatten sowieso immer einen Stein im Brett bei ihm. Ja. Ja. Sehr schön. Also es meint auch so, dass Zoe vor allem sehr Bianca hinterhergeht. Also im Moment ist sie im Beschützermodus für Bianca. Also das muss man einfach wirklich sagen. Die Katze ist immer da, wo die Frau ist. Vielleicht wird das genauso bleiben, wenn das Kind auf der Welt ist. Kann ich nicht sagen. Muss mal schauen. Ja. Ja. Halt uns mal auf dem Laufenden. Ich halte euch mal auf dem Laufenden. Wenn ich das kann. Okay, ich glaube, das war's Wie gesagt, an die Hörer jetzt in dem Moment erstmal die Botschaft. Gut, ihr seid jetzt ja auch nicht anders gewohnt. Also es wird sich jetzt erstmal nicht viel ändern, weil wir haben jetzt auch zwischen der und der letzten Folge schon ziemlich lange Pause gehabt. Halbes Jahr. Der Basti ist jetzt halt in den nächsten Wochen einfach erstmal in einem ganz anderen Modus, glaube ich. Und deswegen sehen wir es ihm nach, dass er da jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich erstmal andere Dinge im Kopf hat als Podcast. Aber sobald sich da die nächste Möglichkeit ergibt, guck mal einfach und dann kannst du uns ja schon mal die... Ich muss da mal eine Sache zum Thema Hobby nebenher sagen. Das hätte ich vielleicht auch mal in meinen Empfehlungsreigen von mit reinbringen können. Ich benutze mittlerweile auch, auf der Arbeit benutzen wir Slack, benutze ich aber auch privat für eine Sache vor allem. Mhm. Und zwar habe ich mit zwei Leuten, die Pen and Paper spielen. Ich glaube, von Pen and Paper habe ich zwischendurch in manchen Folgen schon erzählt, dass es ein sehr interessantes Format ist. Spiele ich zum Beispiel eine Geschichte, bei Pen and Paper spielt sie ja irgendeine Geschichte, im Chat-Modus. Das heißt, die können halt was schreiben, ich kann was schreiben, wann wir wollen. Ich bin sozusagen der Erzähler und die agieren so ein bisschen damit. Das funktioniert da halt auch ein bisschen. Es gibt halt heutzutage, und das ist das große Glück, dass wir alle online sein können und sowas, Konzepte, wo man nicht unbedingt wie wir beide jetzt hier zentral an einem Aufnahmesituation sitzen müssen, auch wenn ich die sehr schön finde, sondern wie bei unseren WhatsApp-Folgen zum Beispiel, dass man halt zeitsouverän, nennt sich das ja, was machen kann. Deswegen, vielleicht kommt es ja mal vor, dass wir mal eine WhatsApp-Folge wieder nachreichen, wenn wir merken, es wird in nächster Zeit nicht mehr viel, weil da ist das Schneiden. Das Schneiden ist hier kein Problem. Das Problem wird immer die Aufnahme bei mir hier sein, wenn, das muss ich aber halt mit Bianca einfach mal klären. Da ist dann halt mehr Vorlauf mittlerweile. Aber Stefan hat recht, vielleicht gibt es ja auch dadurch, dass wir jetzt sozusagen, ich noch in einer anderen Situation bin, auch so ein bisschen den Druck, dass man sagen kann, okay, aber ich will ja auch noch weiterhin das hier betreiben. Vielleicht passiert ja lustigerweise gerade mehr. Weil jetzt ist ja eher so, bis jetzt hatten wir beide ja nicht so den Druck und haben zwischendurch mal gesagt, ja, können wir ja mal sowas auch machen. Ich glaube, der Druck wird bei mir anders. Weil ich mir dann denke, okay, ich muss mir meinen Rückzugsort suchen und dieser Podcast für mich hier, und jetzt wird es wieder ein bisschen schmalzig, ist auch so ein kleiner Rückzugsort für uns, für mich halt, ne? Ich möchte nicht immer nur mit Frauen abhängen hier zu Hause, mit Katze und Frau und Ben, gut, keine Frau. Ich möchte mal mit einem Mann hier was machen, mit einem richtigen Mann, weißt du. Und da hast du ausgerechnet mich. Jetzt, das kann ich nur zurückgeben auf der anderen Seite, bei mir wird es auch nicht besser. ja. Deswegen seid gespannt, was da kommt. Wir überlegen dran rum. Dann lass uns doch zu unserem klassischen Rausschmeißer kommen. Oh ja, ja, genau. Ein Thema haben wir immer noch, und zwar sind das unsere Podcast-Empfehlungen. Da lasse ich dir jetzt einfach mal den Vortritt. Okay. Wenn du schon weißt, was du genau, empfehlen möchtest. Das passt auch gerade sehr gut, weil wir gerade bei dem Thema mit drin waren. Ich hoffe, ich habe dir nicht schon mal gegeben. Pen and Paper hat sich ja im letzten Jahr so als kleines Hobby für mich mit ein bisschen entwickelt. Und ich weiß nicht, Steffen, ob du bei den Rocket Beans, da habe ich glaube ich auch schon mal von erzählt, die da sowas mal angeguckt hast. Die machen ja auch manchmal gerne so Pen and Paper Runden. Also das heißt, sie sitzen zusammen und erzählen eine Geschichte. Da ist es dann halt nicht so mit krassen Regeln, sondern nur zugucken. Guckst, hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, ne? Nee, leider noch nicht. Okay. Das ist jetzt noch nicht so das Thema, wo ich irgendwie so rangekommen bin. Ja, das ist auch etwas, wo ich mir zwischendurch immer wieder überlege, ob ich mit dir einfach mal, da überlege ich schon, seitdem ich das Hobby angefangen habe, für unseren Podcast mal eine Pen-and-Paper-Episode mit dir mache, wo ich dich auf ein Pen-and-Paper-Abenteuer schicke, um dich mal da sozusagen so ein bisschen reinzuführen. Aber da kommen wir später. Kann man mal machen, ja. Ja, überlege ich dran rum. Auch für dich interessant, also ich sollte schon in die Disney-Richtung sogar vielleicht ein bisschen gehen. Da überlege ich aber noch drum rum. Zurück zu meiner Podcast-Empfehlung. Es ist wiederum ein Podcast, der Pen and Paper spielt. Also ähnlich wie diese Sachen, die auf Rocket Beans TV laufen, wo Podcast-Sachen als Videoformat rauskommen. Es gibt ein schönes Pen and Paper-Format, das nennt sich Brooks Vermächtnis. Brooks Vermächtnis handelt von einer Truppe von Abenteurern. Pen and Paper wird viel mit Fantasy oder sowas assoziiert, aber man kann Pen and Paper, kein Problem, Pen and Paper wird in mit jedem Zeitalter kann man das machen, und in dem Fall ist es so ein bisschen, ja, was soll ich sagen, 19., Anfang 19. Jahrhundert, ich bin ja nicht so gut in Zeitsachen, es ist in dem Fall so, dass die bei einem Kapitän angeheuert haben, der Schätze hat, und die wollen sie versuchen rauszufinden, machen da viel Detektivarbeit und viel Quatsch, sehr lustig gemacht, wird erzählt, filmisch, also wirklich filmisch so ein bisschen aufbereitet, krasser Erzähler mit dabei, super gut gemacht, Brooks Vermächtnis, wer mit Pen and Paper noch gar keine Ahnung hat, sollte mal ab Folge 0 da anfangen, ist sehr schön zu hören und kann ich nur empfehlen, Brooks Vermächtnis, der Podcast. Ja, du hast eben gesagt, dass ich so, dass du für mich planst ein Rollenspiel, was vielleicht in Richtung Disney gehen könnte, was ja natürlich an meiner Disney-Affinität liegt. Und da geht auch meine Podcast-Empfehlung diesmal hin. Und zwar gibt es seit Ende letzten Jahres einen neuen Podcast, der nennt sich Mausgebabbel. Und tatsächlich hatte ich ja, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch so ein bisschen mit der Idee gespielt, mal wieder sowas wie ein Disney-Podcast aufzusetzen, weil mir da so ein bisschen eine gewisse Vakanz aufgefallen ist. Das heißt, also es gab mal einen, den habe ich leider zu spät entdeckt, da sind auch leider zu wenig Folgen erschienen, und dann war da wieder eine ganze Weile Sendepause, und zumindest ist mir keiner weiter bekannt. Das Problem ist halt, dass nicht alle Podcaster auch über iTunes-Verzeichnisse praktisch veröffentlichen, und dann geht ein Podcast schnell unter, weil er dann halt in Verzeichnissen gar nicht auftaucht. Aber andere Geschichte. Jedenfalls fiel mir dann gegen Ende letzten Jahres dann ein neuer Podcast auf, und zwar nennt er sich Mausgebabbel. Und der Jens, der den macht, der ist halt auch riesen Disney-Parks-Fan und konzentriert sich mit seinem Podcast vor allem auf die Themenparks. Also ganz explizit gesagt vor allem auf Walt Disney World und auf das Disneyland in Paris. Natürlich geht er auch da über den Tellerrand ein bisschen raus und geht auch mal auf die anderen Disney-Parks ein. Es gibt ja um die Welt verteilt mittlerweile noch ein paar mehr. Allein in den USA gibt es halt noch das Original Disneyland, und dann hast du noch im asiatischen Raum noch ein paar. Und das sind so die Kernthemen, also vor allem die Disney-Parks. Aber ich bin auch so ein bisschen an ihm dran, dass man da vielleicht auch das ganze Feld noch ein bisschen erweitern kann, um den Aspekt eben des, um den Aspekt der Medien von Disney. Also sei es Comics, sei es Filme, sei es Spiele, da gibt es ja noch einiges mehr. Und dann mal gucken, ob sich da vielleicht sogar eine kleine Zusammenarbeit noch ergibt. Bist du schon ein Teil des Podcasts? Nee, noch nicht. Okay. Noch nicht, aber er weiß, dass es mich gibt, und wir haben da auch schon drüber gesprochen und so weiter und so fort. Also so erste Gespräche gab es schon in der Richtung, aber ich will da jetzt auch noch nicht zu viel versprechen an der Stelle, weil das letzte Mal habe ich auch schon fast versprochen, es gibt einen Disney-Podcast mit mir. Stimmt. Und jemand anders. Bei mir ist es aber immer so, wenn eine Vakanz da ist, dann habe ich auch so ein bisschen das Gefühl dahinter, da musst du jetzt mal was machen. Aber dadurch, dass da jetzt ein Podcast aufgetaucht ist, der das ziemlich gut behandelt und das auch sehr expertenreich, also der kennt sich da wirklich sehr gut aus, gerade was die Disney Parks betrifft, lerne ich da ja eher noch dazu, und dann denke ich, okay, dann vielleicht sollte ich ihm dann eher noch so ein bisschen versuchen, das anzubieten, wo ich mich besser auskenne. Also eben bei den Comics, bei den Filmen und so weiter und so fort. Ich habe eine Frage. Vielleicht eine Idee, wenn wir jemals es hinkriegen sollten, wenn wir sagen, wir würden mal eine Episode speziell machen zu allen Disney-Filmen, zu gucken, dass diese Person mal mit reinkommt? Oder hast du das Gefühl, ich könnte da gar nicht mehr mitreden, weil ihr beiden solche Experten seid, dass ich nur noch da sitze und sage, okay, ich weiß davon gar nichts? Nö, ach, ich finde das schon, dass du dabei sein solltest, weil du kannst ja dann im Grunde der neutrale Beobachter. Der neutrale Part sein, der dann einfach die Fragen stellt. Weil das kann ich. Ganz einfach, was mir jetzt zum Beispiel beim Mausgebabbel auffällt, dass er und auch seine Gäste, die er sich manchmal reinholt, schon solche Experten sind, dass die dann mit Begriffen um sich schmeißen, wo ich so als noch Laie noch gar nicht so viel mit anfangen kann. Okay. Und tatsächlich wollte ich ihm auch schon mal anbieten, dass ich genau vielleicht eventuell auch den Part übernehmen kann, eben des Hörers, der jetzt gerade eingrätschen würde und fragen würde, was ist das? Mhm. Und wo man dann vielleicht nochmal eine kurze Erklärung dazu reinbringen könnte. Das könnte so mein Part bei dem Ding sein und dein Part dann bei dem Ding, wenn wir wirklich mal in einer Expertenrunde, aber war nur eine Idee. Auch das Wort machen. Ja, war nur eine Idee, ja? Weil das klingt ja interessant. Und das funktioniert genauso. Und wie gesagt, was ich dann halt, wie gesagt, im Mausgebabbel eventuell noch beisteuern könnte, wäre eben so diese ganze Medienschiene. Aber eine Empfehlung ist es jetzt für euch erstmal, wenn ihr euch interessiert für Disney Parks und so weiter und so fort, wenn ihr immer schon mal mit dem Gedanken gespielt habt, ins Walt Disney World zu fahren oder ins Disneyland, dann hört doch mal rein. Weil da gibt es wirklich viel Wissenswertes an Informationen. Also er macht das immer so ein bisschen, wenn neue News erscheinen, passiert ja gerade im Moment sehr viel. Also die Parks werden gerade überall erweitert. Da gibt es also jede Menge Informationen, die ihr da hören könnt. Und auch gibt es Spezialfolgen, sage ich mal, wo er sich so ein gewisses Thema vornimmt. Und das so ein bisschen näher erklärt. Was sind Fastpass-Tickets? Was hat es damit auf sich? Was sind da die Unterschiede von Walt Disney World zu Disneyland Paris? Weil da gibt es Unterschiede. Und sowas alles. Also wirklich so auch mal ins Tiefe rein, wenn man mehr wissen will. Weil gerade bei Disney World, Walt Disney World in den USA, sollte man wissen, das ist ja nicht nur ein Park, das sind ja 5 Parks. Mhm. Und nochmal 2 Wasserparks dazu und so weiter und so fort. Da, Da fährt man nicht einfach mal so hin. Ins Disneyland kann man einfach mal so fahren und sich da ein Stück weit treiben lassen. Aber bei Walt Disney World wird das schon ein bisschen schwieriger, weil da sollte man sich schon genau überlegen, in welchem Park man vielleicht zuerst will und was man da alles sehen will. Weil gerade jetzt mit diesen neuen Attraktionen, die dazukommen, Walt Disney World hatte ja zum Beispiel letztes Jahr Pandora-Bereich, also aus Avatar neu aufgemacht, in Disneyland, im Original Disneyland Park in den USA hat dieser Tage Galaxy's Edge aufgemacht, Star Wars. Dieser Bereich wird jetzt auch in Walt Disney World zum Beispiel kommen. Und da muss man schon einiges beachten, weil die natürlich mit ganz großen Besucher an Strömen rechnen, weil das ein Riesending wird. Ne? Und da wird einiges reguliert und da muss man sich eventuell irgendwie vorher anmelden und so weiter und so fort. Das muss man eben wissen, wenn man dahin will. Liebes Mausgebabbel, das ist das Bewerbungsgespräch für Herrn Professor Liebschner für euren Podcast gewesen. Du merkst, der Mann hat Druck auf der Disney-Blase. Nehmen ihn in deinen Podcast. Ich finde das gerade sehr interessant. Ich glaube, du würdest ihn sehr bereichern, glaube ich. Ja, also wie gesagt, aus anderer Sicht wahrscheinlich schon. Diese ganzen Tipps für die Parks, die nehme ich ja selber mit. Also das ist ja. Da lerne ich ja selber jede Menge dazu und deswegen finde ich den Podcast für mich auf jeden Fall eine absolute Erweiterung und wie gesagt, wenn ich dem was beisteuern kann, in unregelmäßigen Abständen vielleicht oder einmal im Monat oder wie auch immer, tue ich das natürlich gerne, aber das wird sich zeigen. Da möchte ich jetzt an der Stelle einfach überhaupt noch nichts versprechen. Ich sag nur, ich biete es an und alles andere werden wir. Bewerbung ist raus. Ja. Hier, jetzt abonnieren. Okay, gut. Ja. Dann haben wir es doch, oder? Wie ist jetzt der Folgentitel? Wir hatten jetzt ein paar Sachen, die du vorgeschlagen hast. Ich fand Spoilersalat gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich fand auch, aber es liegt nur daran, dass ich den vorher schon im Kopf hatte. Letzte Station Wundertüte fand ich jetzt auch gut. Ne? Ist dir noch einer eingefallen, die wir ihn sonst noch so nennen? Warte mal, ich überlege gerade. Letzte Station Wundertüte und das war ja Spoilersalat. Das waren so die, bis jetzt gefallen sind. Wie kamst du denn auf die Wundertüte? Die Wundertüte lag einfach nur dran, dass ich im Kopf hatte, ich hätte noch 1000 andere Sachen empfehlen können, weil wir uns so lange nicht mehr gesehen haben. Es hat natürlich jetzt keinen direkten Bezug auf Inhalt, der in der Folge dann vorkam. Ansonsten hätte ich noch gedacht, Herr Dr. Professor Sliebschners Vorlesung, Zeitreisen und Co. finde ich auch lustig. Nee, pass auf, dann lass uns doch Folgendes machen. Dann amalgamisieren wir unsere beiden Vorschläge und sagen, letzte Station, Spoilersalat. Endstation, ja, sehr schön. Spoilersalat. Das ist jetzt immer schon mal für den Redaktionsbasti. Viele Bastis sind hier angestellt. Deine ganzen studentischen Aushilfskräfte, furchtbar, die hier zu koordinieren. Ja. Steffen. Das sieht ja nach viel Arbeit aus, finde ich. Dann mach doch mal den Sack zu. Wir machen den Sack zu. Liebe Hörer, wir entschuldigen uns bei euch, dass es so lange gedauert hat. Wir entschuldigen uns bei euch, dass es jetzt auch sehr wahrscheinlich länger dauern wird. Aber lasst euch überraschen, es passiert manchmal alles schneller, als man denkt. Wir werden es sehen. Und ich fand es war jetzt natürlich eine absolute Überlänge, aber das war auch notwendig. Es war so notwendig. Ich gehe jetzt einen rauchen. Und ich gehe jetzt auch, also erstmal hier zu meiner Mitarbeiterin. Und belästige dann, sie? Nein, sowas mache ich nicht. Ich bin ein anständiger Arbeitgeber. Ja, natürlich. Ja? Professionelle Distanz. Fair bezahlt. Wird auch sehr fair bezahlt mit 10 Keksen pro Stunde. So, also, oh Mann. Jetzt komme ich wieder wie der absolute Showy rüber. Grüße an die wissenschaftliche Hilfskraft Breedstorm. Hab gehört, hübsches Miniröckchen. Ja, genau. Meine Damen und Herren, es war mir ein Fest. Mein lieber Basti, es war mir ein Fest. Mir auch. Ihr solltet das häufiger machen. Ach so, davon hast du gesprochen. Wir wünschen euch bis dahin, bis ihr uns das nächste Mal hört, eine wunderschöne Zeit und schreibt einfach in die Kommentare, wie immer, die Einladung für euch. Gerade bei unserem Gesülze von vorhin, bei den Avengers, fällt euch dazu noch was ein, was ihr ergänzen oder berichtigen möchtet. Legt los. Schreibt uns nieder und ansonsten auch zu allen anderen Themen natürlich sehr gerne und wir hören uns. Ja, und hinterlasst auch gerne ein paar Bewertungen auf iTunes oder sonstigen Portalen, wo man das machen kann. Wir freuen uns über jeden Stern und wenn ihr natürlich, Steffen. Das müssen wir noch erwähnen kurz, wir sind übrigens auch bei Spotify mittlerweile. Mhm. Und wenn alles gut geht, bei den Comic-Cookies hat es schon funktioniert, mache ich das gleich auch nochmal für Deezer. Da sind wir dann sehr wahrscheinlich auch. Und ich glaube auch bei Player FM, das ist so eine Online-Podcast-Player-Software, da dürften wir mittlerweile auch sein. Gucke ich aber nochmal nach. Das werden wir dann alles natürlich entsprechend auch in unserem Blog verlinken, wo ihr uns noch hören könnt. Also die Reichweite wächst. Wir sind nicht mehr nur über iTunes oder die ganzen Feed-Podcast-Verzeichnisse zu finden, sondern mittlerweile dann auch bei den Anbietern, wo ihr Musik hören könnt und zwischendurch vielleicht mal ein bisschen Gebabbel braucht, dann hört er einfach mal bei uns rein. Wenn die Anzahl der Hörer größer wird als die Plattform, die wir nutzen, dann bin ich zufrieden. Das, Sie haben 10 Plattformen. Das wäre schon mein erstes Ziel. Das wäre schon mein erstes Ziel, richtig. Das ist das richtige Ziel. Ja, dann drängt an uns, Bewertungen zu schicken. Und wenn ihr uns gute Bewertungen, im Endeffekt krönt ihr ja auch im Endeffekt die Formate, die wir hier vorstellen. Also jedes Mal, wenn ihr uns 5 Sterne gibt und das ist für Marvel den letzten Endgame-Film, dann leiten wir das natürlich auch an den Regisseur, an die Russo-Brüder weiter. Klar, kein Problem. Richtig. Dreck, komm. Wir haben da ja die besten Connections. Steffen wird bezahlt von Disney, deswegen hat super Connections. Also, liebe Hörer, bevor wir hier sinnlos ins Weitere noch schwafeln, gehabt euch wohl, macht's gut. Tschüss! Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com, die 13. Etage, oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht. Aber ich hätte jetzt so gern, so den Anfang des Podcasts zu haben mit Steffen und du so, ja, Bastian, das ist, glaube ich, die letzte Folge. Und dann die Straße, dann müssen wir das jetzt aber so ein bisschen schauspielen, das muss wirklich so schlecht. Ja. Hast du deine Aufnahme noch laufen, ja? Ja, ich habe sie jetzt noch laufen, ich habe sie noch nicht zu Ende gemacht. Okay. Also was soll ich sagen? Also ich kann dich ansprechen sagen. Liebe Hörer, die ihr das dann eventuell in den Outtakes hört, also so entstehen dann so Sachen, ne? Also, ja. Also ich würde jetzt sowas sagen wie, Steffen, du sagst, ja, dann sag ich, Steffen, ich muss dir was sagen. Mhm. Und dann sagst du, was denn? Bist du etwa schwanger? Und dann sag ich, die richtige Szene draus. Natürlich, ich mache mir gerade eine Szene draus. Und dann müsste ich sagen, das ist Brainstorming Live. Ja. Muss ich dann hinten ranschneiden, sonst Ich sag dann sowas wie, also die Szene vorher, aber das ist jetzt das Gespräch hinten ran. Ja, genau. Und dann sag ich sowas wie, Ich bin auch so ein verkappter Regisseur. Ich bin zwar fett geworden, ja, aber aus Frust. Und dann kannst du sagen, aber warum? Hast du denn, warum? Und dann sage ich, das ist die letzte Folge Etage 13, Steffen. Ja, das machen wir. So, okay, aber das muss jetzt so richtig, so richtig dramatisch und so wie eine Telenovela. So, also, ja. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Okay, wir versuchen jetzt einfach mal. Ob ich meinen Text noch drauf habe. So. Sonst improvisieren. Achtung. Steffen. Ja, Basti? Steffen, ich muss dir was sagen. Bist du etwa schwanger? Steffen. Ich bin wirklich, ich bin was fetter geworden, aber aus Frust. Aber Basti, warum? Steffen, das ist die letzte Folge der 13. Etage, Steffen. Gut, okay. Oder sollen wir es nochmal machen? Jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit dem vollen Namen. Mal gucken, wie das dann kommt. Du mit deinem vollen Namen, okay. Okay, wie habe ich denn angefangen? Ja, okay. Hm. Steffen Liebschner. Ja, Bastian Richelzhagen. Steffen Liebschner, ich muss dir was sagen. Ja, was ist denn los, Bastian Riechelzagen? Bist du etwa schwanger? Steffen Liebschner, ich hab zugenommen, aber aus Frust. Ja, Bastian Riechelzagen, Gottverdammt, was ist denn los? Sag's doch einfach. Steffen Liebschner, ich bin so frustriert, weil Steffen Liebschner, das ist die letzte Folge der Etage 13. War die jetzt besser? Weiß ich nicht, musst du dann entscheiden. Das überlasst uns dir. Oder wir könnten jetzt theoretisch nochmal eine aufnehmen, wo wir irgendwelche Fantasienamen benutzen. Steven Pressfield? Ja, Hans Hammer? Steven Pressfield, ich muss dir was sagen. Hans Hammer, bist du etwa schwanger? Was ist los? Steven Pressfield, ich bin zwar dicker geworden, aber Steven Pressfield doch nur aus Frust. Hans Hammer, was ist nur los mit dir? Steven Pressfield, ich bin so frustriert, Steven Pressfield, weil das ist die letzte Folge der Etage 13. Sehr schön. Und dann nimmst du einfach, das ist jetzt wirklich der letzte, und dann nimmst du einfach das, was am besten findest. Okay. Achso, wieder Vor- und Nachname? Oder nee, ein Wort nur. Achso, okay. Vera, hallo? Ja, Karamals. Was ist denn? Vera, ich kann nicht mehr. Ich habe meinen Text vergessen. Ha ha ha!